Da, ich lieb dich nicht. Du liebst mich nicht. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, da sind wir wieder. Guten Abend. Shit, ich habe gerade eben 2 Sekunden, bevor ich angefangen habe zu reden, gemerkt, dass ich keinen Song parat habe. Tut mir Hört leid. schon da. Trotzdem eine meiner Lieblingsplatten. Trio. Fehler wollen Nicht alles unbedingt ausschließen. da, aber der Rest. Ja, da. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Ehrentag von allen, die ihre Füße mögen. Ja, ne? Also die einen nennen es Quanten, Mauken, manche haben auch süße Füße, aber generell, ja, manche haben ein etwas zwiespältiges Verhältnis zu ihren Füßen. Und deswegen heute ein Tag für alle, die kein Problem damit haben, mit ihren Füßen, sei es die Füße zu präsentieren, mal barfuß zu laufen oder einfach nur die Zehen zu strecken und jemandem fröhlich einen, statt einem Handschlag einen Fußschlag zu geben. Ja. Wir haben darüber gesprochen, über der Fuße. Ist es so was auf der Preis? Ja, ist das. Ja, wer Fuß zeigt, ne? Weiß man ja. Na, Schon die Füße. Fessel war im Mittelalter schon zu viel. Aber Ja, am gleich den Fuß eines ganzen Mannes erkennst du Fuß. den und so, egal. Ja. Und wir fangen direkt lustig an. Pressefreiheit unter EU-Aufsicht. Ja. Ist ja ein Thema, was ich schon mal ein paar Mal angeschnitten habe. Wir haben ja das gute Meinungsfreiheitsgesetz, das europäische Medienfreiheitsgesetz. Verzeihung, Meinungsfreiheit, habe ich etwa Meinungsfreiheit gesagt? Ach, sorry, also ein Fauxpas meinerseits. Ja, wir haben ja verschiedene, wir haben den Digital Service Act, wir haben den Digital Market Act, der ja immer mehr online bestimmte Sachen beschränkt. Aber eine Sache, was sie einfach dann so ein bisschen aus den Augen verloren hatten, war so die ganze Pressefreiheitsangelegenheit. Und da haben sie nochmal, anstatt das in den DSM und den ESM reinzuschreiben, in DSA und DMA reinzuschreiben, haben die im Endeffekt gesagt, ja komm, wir machen ein extra European Medium Freedom Act. Ne? Irgendwie schon fast amerikanische Verhältnisse von der Namensgebung. Ne? Das gute Ja, amerikanische Verhältnisse, Medienfreiheitsgesetz. eher so ozeanische Verhältnisse, würde ich sagen. Ja, das weiß man nie, das wechselt halt immer mal wieder. Aber ja, es ist ja tatsächlich sogar so, dass vom Digital Service Act und im Digital Markets Act teilweise Passagen drin sind, die ja auch gegen Journalisten angewandt wurden. Deswegen brauchte man einige Ausnahmeregelungen für die. Und wie immer sehen diese Ausnahmeregelungen natürlich so aus, dass man die mit schwammigen Begriffen ausgestalten kann, je wie es der derzeitigen Politiklandschaft entspricht. Ja, was ist denn jetzt konkret umgesetzt? Der Schutz journalistischer Quellen und Verbot unzulässiger Überwachung. Ja, der Einsatz von Überwachungssoftware ist nur in eng definierten, schwerwiegenden Fällen erlaubt. Ja, also nicht, Journalisten dürfen nicht überwacht werden. Ja, doch, dürfen sie. Ja, also da ist schon mal auf eine Aufweichung gegenüber vielen europäischen Nationalgesetzgebungen. Die Einrichtung eines europäischen Gremiums für Mediendienste, aha, eine Behörde auf europäischer Ebene, die im Endeffekt vertiefte Beratung und Koordinierung der nationalen Aufsichts- und Regulierungsbehörden vornimmt. Ja, also da wird im Endeffekt alles vorgegeben von europäischer Ebene, wie die nationalen Behörden das dann zu handhaben machen. Ne, Transparenz bei Medieneigentum und Interessenkonflikten. Ja, das ist gerade in Zeiten von Brandmauer und so besonders wichtig. Medienunternehmen müssen Informationen zu Eigentümern offenlegen. Hallo SPD, um Interessenkonflikte für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Nationale Regulierungsbehörden sollen Datenbanken zu Medieneigentümern führen. Gut, ich meine, solche Datenbanken gibt es ja auch schon, aber es ist schön, dass wir jetzt auch eine europäische Pflicht für diese nationalen Datenbanken haben. Da wird bestimmt kein Schindluder damit getrieben. Regulierung für sehr große Online-Plattformen, also Facebook, YouTube und ja, ne, die ganzen Konsorten. Ja, Plattformen sind verpflichtet, Medieninhalte nicht willkürlich zu entfernen. Natürlich gibt es da wieder Ausnahmen. Also Plattformen sind verpflichtet, Medieninhalte nicht willkürlich zu entfernen. Es Ja, gibt es sei eine denn. Stay-up-Regelung von 24 Stunden. Medienunternehmen müssen vor einer Inhaltslöschung eine Begründung geben, sowie die Möglichkeit zur Stellungnahme einräumen. Also, dass sich die Person, ne, dass die Person sagen kann, ja, bitte nicht löschen, das ist nur Parodie oder was auch immer. Hier geht es um das Problem mit dem Overblocking. Ja, wenn Gesetze so gemacht werden, dass die Unternehmen sagen, okay, anstatt dass wir jetzt alles prüfen, machen, blockieren wir einfach mal alles, was irgendwie komisch aussieht. Aber das ist ja explizit nicht gewollt. Deswegen sind die Plattformen verpflichtet, Medieninhalte nicht willkürlich zu entfernen. Aber natürlich gibt es Kriterien, warum sie sie entfernen müssen. Das steht ja im DSM und im ESM drin. Ja, also Schutz vor Journalisten. Ne? Also ne, Journalisten können im Endeffekt sagen, ja hier, ich bin Journalist, überprüft das nochmal, bevor es einfach ohne Angabe von Gründen gelöscht wird. Oder mit dem Angabe, ja, widerspricht halt irgendwelchen Regularien. Ein struktureller Dialog zwischen Aufsichtsbehörden und den großen Online-Unternehmen ist vorgesehen, indem diese gemäß dem Desinformationskodex nachweisen müssen, dass sie Nutzer vor schädlichen Inhalten schützen, einschließlich Desinformation sowie ausländischer Informationsmanipulation und Einmischung. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja, Medieninhalte dürfen nicht willkürlich entfernt werden, außer gemäß dem Desinformationskodex und nur irgendwelchen anderen kursierenden Listen von den nationalen. Ja, gut, es ist ja auch nicht willkürlich, wenn es nur die Sache betrifft, wo man gerade sagt, dass es ja falsche Informationen ist, dann ist es ja nicht willkürlich. Gutes Gesetz, Schutz von Journalisten, außer natürlich ausländischer Informationsmanipulatoren, also quasi ausländische Medien, außereuropäische oder. Ja, die Definition ist schon wieder ein bisschen seltsam. Ne? Eigentlich geht es nur um Russia Today und so. Also werden jetzt, darauf ist das Ganze eher gemünzt. Werden jetzt die neuen deutschen Medienmacher geschlossen, lese ich daraus. Ja. Tja, also, naja, weiß keiner so ganz genau. Aber ja gut, der Desinformationskodex, der steht ja. Ne? Und ja, und dann natürlich noch kartellmäßig. Zusammenschlüsse werden künftig nicht nur wettbewerbsrechtlich, sondern auch hinsichtlich der Auswirkungen auf Medienvielfalt und redaktionelle Unabhängigkeit geprüft. Ja, also wenn Medienunternehmen sich zusammenschließen, da gibt es ja immer so Monopolproblematiken, ne? Und ja, da wird jetzt noch eine zusätzliche bürokratische Hürde eingeführt, die halt auch wieder nur anhand von politischen Kriterien zu werten ist. Nicht irgendwie andere Sachen, die im Kartellrecht ja alle schon vorhanden sind. Mhm. Ja, und ich habe ja schon einige Kritik durchscheinen lassen. Ja, die Bestimmungen zum Schutz von Journalisten vor staatlichem Hacking werden verwässert. Ne, sagen jetzt hier einige Experten, unter anderem auf Netzpolitik oder andere Verbände haben sich auch schon gemeldet, ja. So Patrick Breyer, ne, der auch gegen die Chatkontrolle sehr viele Agitationen macht, ne, also positiv. Das geplante Europäische Gremium für Mediendienste soll bedenklicherweise Maßnahmen gegen ausländische Medien koordinieren. Wenn wir aber anfangen, den Zugang unserer eigenen Bürger zu ausländischen Informationsquellen abzuschneiden und Auslandsmedien zu zensieren, ist das aus meiner Sicht nicht vereinbar mit den Grundsätzen eines freien Landes und seiner mündigen Bürger. Ja, ne? Ich meine, dann können wir auch auf jeden Fall keine Witze mehr über China machen, wegen ne, dass man da ein VPN braucht, um irgendwie die neuen deutschen Medienmacher zu lesen oder so. Wobei die, ich weiß nicht, ob die auf Parteilinie sind, vielleicht kann man die da sogar lesen. Aber ja, ich will hier niemandem was andichten. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverlege hat in einem offenen Brief ernsthafte Bedenken gegenüber einer europaweiten Harmonisierung auf Kosten etablierter rechtlicher Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten angemeldet. Ja, wie ich schon gesagt habe, in manchen Staaten gibt es ja schon ausgefeilte Gesetzgebungen, die halt wirklich zum Schutz von Journalisten und Medienverlagen da sind. Und die werden jetzt halt quasi auf europäischer Ebene vereinfacht und vereinheitlicht. Ja, und das ist eins der wenigen Gesetze, wo es tatsächlich so ist, wenn man ein strengeres Landesgesetz hat, dann wird es nicht, das gilt nicht die strenge, also Nationalgesetzgebung, nicht die strengere Nationalgesetzgebung, sondern die EU-Vorgabe. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir schützen die Journalisten noch mehr, weil das würde wieder mit dem ESM und DSM kollidieren, mit den anderen Verträgen und deswegen, ja, wunderbar gestaltet. Ja, der Vorschlag der Kommission unterwirft die freie Presse in Europa einer zentralen europäischen Aufsichtsbehörde unter Beteiligung der Kommission selbst. Torwächterplattformen sollen anhand ihrer AGBs und auf der Grundlage eines Desinformationskodexes rechtmäßige Presseartikel sperren dürfen. Das ist ein gefährlicher Rückschritt, ne? Sagt jetzt der Medienverband der freien Presse. Ja, und ja gut, ich meine, da haben viele Leute gegenüber schon gewarnt, dass das problematisch sein könnte, dass es halt wieder nur ein weiteres Instrument ist, dass irgendwelche Regierungen missliebige Berichterstattung unterdrücken können, obwohl sowas in Europa ja gar nicht passiert. Also hier, wir sind ja die Guten und die Regierungen sind die Guten, also warum sollen die nicht die Instrumente in die Hand bekommen? Die machen ja nur Gutes. Ja, also. Ja. Ja, wenn sie die Sachen dann einfach alle löschen, dann brauchen sie auch keine Faktenfinder mehr, wa? Spart sie auch Geld. Wahnsinn. Ja, und ja, diese Faktenfinder, die arbeiten, die sind ja dann auch teilweise eingespannt in irgendwelche Prüfungsgruppen, sei es okay, auf der Ebene von den Unternehmen. Die rutschen mehr so in den Hintergrund, meinst du, ja? Medienbehörden, diese Kontrolle und Zensur rutscht dann mehr so in den Hintergrund, ne? Das ist natürlich noch viel besser. Also. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sehr viele NGOs für diese Regulierungsbehörden ja auch beratend tätig sind. Ne? Die einschlägigen Leute kennen wir ja. Und es ist nur frustrierend. Aber jetzt ist es halt letzte Woche auch wirklich in Gesetz gegossen worden. Und ja, mal gucken. Ne? Also und es wird sich jetzt nicht großartig so viel ändern, nur es ist halt wieder ein Stück eine Möglichkeit einfach geschaffen worden. Rechtliche Sicherheit weg. Wird dann irgendwann auch genutzt, so eine Möglichkeit. Ne? Gucken. Wenn wir das verknüpfen mit dem, was wir letzte Woche gehört haben, über das neue hessische Polizeigesetz, wo die Polizei auf einmal die Gefühle der Menschen schützen soll und dann sehe ich solche Ermächtigungsgesetze, da wird mir Angst und Bange, muss ich sagen. Ja, aber nehmen wir jetzt einfach mal über Hoss und Hopf, der jetzt lange auch geredet in der Vergangenheit, dass sie sind ja mal durchs Dorf getrieben worden als mediale Sau. Soweit ich weiß, halten die sich jetzt ja beide im Ausland auf. Dementsprechend wäre das halt auch, vielleicht unter dieser Regelung ausländische Fehlinformationen und kann dann einfach geblockt werden. Oder dann wird YouTube gesagt, hey, das darfst du in Deutschland nicht mehr ausstrahlen. So, und dann, ja. Einfach nur ein ganz konkretes Beispiel. Oder diese ganzen Auswandererblogs, Vermietertagebuch und was ist da. So ein Herrscher möchte eben über sein Reich dann auch herrschen in Gänze. Und wenn dann vom Ausland die Nachrichten kommen oder die Leute sich im Ausland informieren, dann ist das ist schwer einschränkend für die Herrschaft. Tja, und sehr lustig wird es dann vielleicht werden, wenn ein EU-Land eine etablierte Zeitungsredaktion, sage ich jetzt einfach mal, aus einem anderen Land sagt, okay, das ist jetzt ausländische Desinformation, ne? Zum Beispiel, was weiß ich, Ungarn oder so. Ne? Oh, soll auch sein. Ja, hier haben wir eine durchschnittliche Deutsche, die der Spiegel schreibt. Wir haben sich nämlich hier mit Frau Julia Ruß zusammengesetzt. Am Montag erscheint ihr Buch. Ich habe es mir auch vorbestellt. Mal gucken, ob ich es direkt bekomme oder ob das wieder dauert. Aber ich werde es auf jeden Fall lesen und euch dann natürlich hier auch ein bisschen erzählen, wie ich es finde. Und ich lese euch mal den ersten Absatz vor. Es gab Zeiten, da musste man etwas Besonderes sein, um es im Fernsehen zu etwas zu bringen. Bei Julia Ruß trifft das Gegenteil zu. Das ist ein vergiftetes Lob, ey. Bah. An einem Sonntagabend im Juli sitzt sie bei einem Griechen in Hamburg vor einem Gyros-Teller mit Pommes und einer großen Cola. Und erzählt, dass sogar ihr Abischnitt Durchschnitt war. Note 2,4. Sie trägt einen blassrosa Top. Das müssen wir alle wissen, ne? Unter einem dunkelblauen Jäckchen und zeitlose weiße Sneaker. Das blond gesträhnte Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Zitat, ich bin eben ziemlich normal, sagt Ruß. Man glaubt ihr das gern. Weil das früher auch alles so Überflieger waren bei den Medien und bei den Öffentlich-Rechtlichen etc. Also das stimmt doch auch irgendwie nicht. Weiß nicht. Ja, und gerade, ich meine, die Menschen sind das ja auch einfach leid, immer nur blauhaarige oder Nasenringe oder was auch immer zu sehen. Ich meine, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei Sydney Sweeney, nur nicht jetzt auf dem Level... Sie sieht halt irgendwie toll aus, sondern ja, sie ist halt eine Frau, die du überall treffen könntest. Und das macht sie noch dazu, weil sie sich halt mit ihrer Meinung und dem, was sie bespricht, halt deutlich näher am Puls der Menschen befindet, als die anderen Journalisten bei ihrem Laden. Klar, das macht sie interessant, ja, und gerade ihre Normalität, also das ist eigentlich ganz lustig, dass ein linker Laden dann über ihre Normalität schreibt, weil das hassen sie ja. Aber ich glaube, genau das ist es, ja, was halt so Leute erfolgreich macht. Die Leute erkennen ihre Gedankengänge zumindest ansatzweise wieder, nicht so wie bei Maischberger oder hier, wie heißt die Ex-Stasi-Tante, Illner, SED-Tante, sorry, Stasi nicht, SED-Tante, SED, nicht Stasi. Da habe ich mich versprochen. Ja, aber bei so Leuten, ja. Ja, und, also dann redet Vicky, hier unsere Autorin, noch darüber, dass also die Frau Ruß ihre Bekanntheit der Tatsache zu verdanken hat, dass man jemanden gesucht hat, der sich zum Thema hier Frauen gendergerechte Sprache in Anführungsstrichen, dass man sich dazu kritisch äußert. Also das sollte so ein Kontrakommentar werden. Und ja, man wollte halt unbedingt eine Frau eigentlich haben dafür. Und auch in diesem Artikel wird mehrfach davon geredet, dass Frau Ruß halt ständig irgendwelche Sachen angetragen bekommt. Also so nach diesem Artikel hier hat sie sich um ihr Bücherding nicht bemüht. Also sie hat das natürlich geschrieben, das Buch, aber sie ist halt nicht losgegangen und hat irgendwelchen Verlagen gesagt, hier, ich will ein Buch schreiben. Sondern sie hat halt mehrere Angebote bekommen und eins davon hat sie dann irgendwann mal angenommen. Diese Fokuskolumne, die sie hat, wurde sie auch für angesprochen. Ja, aber ich meine, das zeigt doch nur, dass die Leute am Verdursten sind. Und sie nichts weiter macht, als ihnen aus dem Brunnen ganz gewöhnliches Wasser zu holen genau, und sie hinzustellen. Darauf will ich auch im Endeffekt hinaus. Also die wundern sich hier darüber, dass man, also wenn man jetzt irgendwie, okay, jetzt ist der Mars irgendwie rausgesprungen. Jetzt oder da. Sorry. Ja. Also das, da wollte ich auch gerade darauf hinaus, dass also für diese vielen Sachen sie halt wen brauchen und halt nur diese Julia Ruß halt da ist, die, wie sie in diesem Artikel ja sagen, halt nicht, also sie reden halt darüber, dass andere Leute, die halt ständig im Fernsehen sind, halt eine gewisse Haltung haben und so, also jetzt so von der Körperhaltung her, weil die das halt gewohnt sind, irgendwie vor Kameras was zu machen, und das hat sie halt nicht, weil sie halt zwar eine Journalistin ist, aber jetzt ja niemand, der jetzt ständig irgendwie in der Öffentlichkeit gestanden hat oder die Öffentlichkeit einer so lang sucht, das, da wollte ich auch drauf hinaus mit diesem, dass da ständig alles immer angetragen wird, weil sie ist halt nicht so jemand, der sagt irgendwie, ja, ich bin die Geilste und Beste und ihr seid alle scheiße und ich muss euch jetzt hier mal erklären, wie die Welt funktioniert, sondern es ist halt so, dass diese Leute halt die ganze Zeit da rumstehen und sich fragen, was ist hier los? Okay, wir müssen irgendwas mal anders irgendwie beleuchten. Ja, wen haben wir denn da? Und da ist halt dann wirklich nur die eine und dann irgendwie da, die das dann irgendwie machen kann scheinbar. Also, ja, und dafür, dass du das machst, hast du aber auch schon ganz schön gut eingesteckt, ne? Also so ist ja nicht, das ist ja auch, hat ja auch seinen Preis. Und ja, so, ne? Sogar halt eben auch, ne? Aber natürlich nicht in den Details, die man ja eigentlich bringen müsste. Weil bei anderen Leuten, wenn es darum geht, dass die angefeindet werden, wird ja immer sofort in allen Details irgendwie geschrieben, wie böse da alle zu ihnen irgendwie sind, um daraus dann so ein Ding zu machen, so nach dem Motto, ja, seht ihr mal, wie schlimm da diese anderen Leute sind, über die wir reden. Aber diese anderen Leute, die natürlich ihre hier von Vicky die Leute sind, wird das natürlich hier nicht so dargelegt, sondern wird dann, ja, wird da halt nicht weiter drauf eingegangen. Ja, da wird dann nicht behauptet, dass es nur von Männern kommt, ne? Also ein komischer Artikel auf jeden Fall, wo die sich dann einfach mal fragen sollten, was mit ihnen eigentlich nicht stimmt. Weil es wird natürlich wieder so dargestellt, als so nach dem Motto, ja, eigentlich brauchen wir doch die Bilder ja gar nicht, weil das ist ja eh alles normal. Und ich schätze mal, also steht hier natürlich nicht so, aber zwischen den Zeilen muss man eigentlich rauslesen, so, ja, die ist ja eh nichts Besonderes und die kann ja auch nichts besonders jetzt irgendwie gut oder so, weil das sind ja auch jemand, das ist Note 2,4 und so, ne? Dieses ganze Zeug. Und dann haben sie irgendwo noch so einen Absatz darüber, dass sie auch irgendwelche Instrumente irgendwie angefangen hat, die sie aber auch alle nicht gut spielen konnte oder so. Doch, das ist so ein Zeug. Und ja, das geht halt alles so in diesem, die ist halt nichts Besonderes, so, ist halt nur, ja, aber. Und ja, in ihrer Normalität deren, schon wieder was Besonderes. Nach deren Sicht ist es dann wahrscheinlich dann aber wieder so, dass ja nun diese ganze Journalistenklasse aber dann anders halt eben sein muss und gut und wunderbar, ne? Weil das sind halt und die besser. Guten so, ne? Die Schlauen und so, ne? Und jetzt, was kommt hier? Irgendwie so ein Mädchen, der mich an. Die, das war ein Foto hier, war auch gut. Ja, okay. Schwebt sie in der Luft. Ach so, ja, okay. Ja, keine Ahnung. Dieses Jahr auch irgendwie so. Hat mich so ein bisschen erinnert an, ich glaube, damals von diesem Artikel hier, als die Barry Weiss noch bei der New York Times war, da hat sie ja diesen Artikel gemacht mit dem Intellectual Dark Web, wo sich dann Jahre später alle noch drüber lustig gemacht haben. Und da wurden die auch alle fotografiert in so einem Waldszenario mit so ausgeleuchtet irgendwie. Das war auch irgendwie so dieses Bild. Wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt, vielleicht. Also, ich kann mich da auf jeden Fall noch dran erinnern. Das war auch irgendwie so ähnlich. Muss ich dran denken. Ich auch nicht mehr so richtig konkret, ne. Naja. Ja, aber ich bin echt mal gespannt bei dem Buch. Ich hoffe, dass es besser wird als ihr Corona-Film. Den fand ich ja nicht so gut, hätte ich ja auch schon gesagt. Also war zwar besser als vieles, was dazu produziert wurde, aber aus meiner Sicht ist es einfach, ja, also da hätte einfach noch viel mehr mit reingemusst. Also weniger vielleicht von diesem ganzen, ja, vielleicht sind wir irgendwie über Stränge geschlagen oder so. Und mehr nochmal von den harten Fakten, was wir jetzt rückblickend halt eben wissen. Na, also sowas mit den RKI-Protokollen und so, das hat da echt gefehlt. Ja, die Protokolle sind ja auch vom Faktenfinder ganz schnell als irrelevant oder so getan worden. Ich glaube, innerhalb von einem Tag sind die 1500 Seiten da durchgeackert worden von dem Pascal Sinkelkopf. Und der schrieb dann, dass das alles gar nicht relevant ist und nichts Neues entsteht. Von daher. Oh. Den hätte ich letzte Woche, glaube ich, auch fast eingereicht. Kann das sein? Das kann sein. Also ich habe den erst die Woche gesehen und der Chris hat ihn rausgesucht. Ist ja allein schon verrückt, dass ein Artikel mit dem Titel Kulturkämpfer, das sind immer die anderen, im Spiegel erscheint. Ja, er macht so den Fleischhauer bei Spiegel, ne? Und das macht ihn wahrscheinlich auch nicht beliebter, sag ich mal. Ja, also ist ja immer die Frage, wer mit den anderen gemeint ist. Also bin ich mal gespannt. Ja doch, der ist durchaus, also er richtet sich durchaus an die den Kulturkampf führen im Endeffekt. Also hier wird schon einiges mal so gesagt, wie ich mir das wünsche, dass es öfter gesagt würde. Aber ich will dem Chris auch nicht hier, der hat den eingereicht. Ja, ich habe den auch gerade erst vor dem Stream hier direkt habe ich den erst lesen können. Also ich habe ihn noch nur überflogen. Ich fand den auch eigentlich sehr gut, wo ich zu Anfang schon dachte, so ja, okay, drohen deutsch-amerikanische Verhältnisse, wie meine Kollegen meinen. Ich schaue anders auf die Konflikte, vor allem das progressive Lager. Ich finde, man sollte einfach wieder lernen, für seine Anliegen zu streiten. Ich hatte schon erst gedacht, so ja, sollen wir es einfach dabei belassen? wenn ich das jetzt, also wenn du es jetzt nicht auch gelesen hättest, aber ich habe den dann doch nochmal reingelesen und muss auch schon sagen, ja, war doch ganz gut auf jeden Fall, weil so generell, also mit dem Herrn Pfister hier, sein Buch habe ich ja auch gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es hat irgendwie so ein rotes Cover, glaube ich. Und ja, was ich ihm halt im Endeffekt so ein bisschen vorwerfe, aber er ist jetzt halt in Amerika unterwegs, er merkt es halt nicht so richtig, ist halt dieses, was hier aus dieser Zwischenüberschrift halt auch so ein bisschen durchscheint, halt immer wie so diese Idee nach dem Motto, ja, die Amerikaner sind ja alle so verrückt und so crazy, aber wir in Deutschland, ne, wir sind da total gemäßigt und vernünftig und und wenn überhaupt, dann schwappt ja hier nur so Quatsch irgendwie zu uns rüber oder so, ne, aber dass wir ja auch irgendwelche Sachen hier und dass wir vielleicht sogar die Speerspitze von jedem Irrsinn oder so sind mit so Dingen wie geschlechtergerechter Sprache, ne, wo da in Amerika jetzt ist hier, ich kann mich nur erinnern, das wurde hier in Hannover bei mir ja eingeführt irgendwie als zweite Stadt. Und ich weiß schon gar nicht mehr, welches die erste war, die damit angefangen hatte. Aber ich weiß nur, Hannover war die zweite. Und das war so, ist ja auch schon fast 10 Jahre her. Und danach hatten wir dann irgendwie so 2-3 Wochen später, hatten wir so die ersten Artikel über irgendwelche Manhole-Cover aus Amerika, die nicht mehr Manhole-Cover heißen dürfen. Also das ist ja quasi das, ja, wie heißt das Ding? Gullideckel. Genau, ja, Gullideckel, ja. Und lauter solche Sachen. Und das ist bei denen ist das nur so ein Begriff, irgendwie so ein paar Begriffe halt. Und bei uns ist es die ganze Sprache, wo jedes Wort irgendwie ein Geschlecht hat und man dann irgendwie behauptet, das wäre irgendwie Unterdrückung oder so. Also aus meiner Sicht sind diese Sachen ja halt schon viel länger in Deutschland und viel schlimmer in Deutschland, aber der Unterschied zu Amerika ist, in Amerika werden diese Sachen halt gerade debattiert. Und in Deutschland ist so nach dem Motto so, nee, das ist doch das einzig wahre Gute und Schöne, da müssen wir doch jetzt alle nach streben. Und es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Ewiggestrigen jetzt hier nochmal irgendwie Zweifel anmelden oder so. Das sind ja jetzt aber Kulturkämpfe hier, die hier gemacht werden. Und das ist ja jetzt hier Hass und Hetze und schlecht machen und delegitimieren und diese ganze Scheiße. Also, na, also das ist. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber er hatte doch seine Kollegen da auch aufgefordert eben, oder die Progressiven sozusagen aufgefordert, wo ja seine Kollegen auch vielfach zugehören, sag ich mal, mal wieder zu argumentieren, vernünftig. Ja, genau, im letzten Absatz dann auf jeden Fall kommt dieses da drin vor und da geht es um Brosius Gersdorf und auch da muss ich halt wieder sagen, ja, er sagt halt, die sollten jetzt diese Abtreibungsdebatte im Bundestag führen und nicht irgendwelche Richter dafür wählen, was natürlich, ja, es ist offensichtlich so, dass es eine gute Idee ist, aber da muss man halt auch wieder sagen, naja, also eigentlich ist diese Debatte schon geführt worden. Das Ja, Ergebnis davon eben. ist das Gesetz, was wir jetzt haben. Und jetzt gibt es halt Leute, die sagen, das geht ja mal gar nicht und das muss sich auf jeden Fall ändern. Und ja, und es wird halt nur dieses Soll man Ihre Ideal Begründung vortragen, die wieder ist? hingeschrieben. Und ja, die Begründung hat wohl Brosius Gersdorf ja im Endeffekt aufgeschrieben. Das ist Ja, die die war aber einzige schwach, Begründung, die man geben kann. ne? Ja. Also mit von wegen, ja, aber dieser Artikel 1 Grundgesetz, der geht ja da wahrscheinlich sowieso nicht und deswegen müssen wir das auch nicht unter Strafe stellen, können wir das dann quasi auch anders handeln. Das ist ja gerade der Grund, warum man da ran muss halt. Wenn man das einfach so lässt, dann muss man da auch nichts umdefinieren. Und das ist ja gerade der Grund, warum die Leute halt sagen, ja, lass das mal einfach so lassen. Aber da stehen dann wieder Leute da, die halt eben meinen, nee, das ist dann aber Bevormundung und es geht dann aber nicht. Und Ja. das ist ja gerade die Auseinandersetzung, ja. Aber da muss man halt auch wieder sagen, ja. Klar, man kann das diskutieren, aber das ist halt auch schon wieder eine Verschiebung eigentlich. Also schon allein, dass das jetzt wieder diskutiert wird, ist eigentlich auch schon eine Verschiebung. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie auf einem neutralen Punkt irgendwie sind, sondern da geht schon in eine gewisse Richtung. Und das sieht man auch gerade ja an der Brosius Gersdorf halt und daran, dass halt irgendwelche Leute wie hier die von den Linken, oh, da habe ich ja wieder so einen Namenstag hier irgendwie, wo mir die Namen nicht einfallen. Reichenegg, genau. Reichenegg. Die eine von den Linken, ja. Ja, wo die halt dieses Thema ja auch quasi mit identischen Worten wie Leute halt von der FDP oder irgendwelche anderen Leute, also sie schlagen da ja alle in die gleiche Kerbe. Obwohl das ja ganz unterschiedliche politische Strömungen eigentlich sind. Na, also das geht da auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nicht normal. So. Das ist keine normale politische Diskussion. Da wollen uns Leute irgendwie auf eine gewisse ideologische Fährte da locken. Und das jetzt halt wieder zu verhandeln, diesen Punkt, der halt gesettet war, ist halt aus meiner Sicht nicht neutral, sondern ist halt schon, wir sind schon auf diesem Pfad halt, wo diese Leute halt hinwollen. Ja, Und das kann man aber dieses durchaus schon Thema wird ja, kritisieren auch. es wird keine Diskussion geführt. Es ist ja ein strategischer Diskurs, um seine Ziele durchzudrücken. Darum geht es ja. Es geht ja Ja. nicht darum zu diskutieren, was besser ist. Es steht ja schon fest, was besser ist, meinen manche Ja. Leute. Und deswegen gibt es keine Diskussion, sondern nur einen Diskurs. Ja, sicher. CIA ist nur Macht und Männer dürfen sich ja eh nicht äußern und bla bla bla, den ganzen Scheiß. Das sagt er jetzt natürlich nicht, aber sagen halt die anderen. Ja, also ich fand den Artikel trotzdem gut. Ja, es gehört eben auch dazu, sich solchen Argumenten zu stellen und die vernünftig zu beantworten und nicht nur irgendwas von Hass zu labern oder so. Das glaube ich, meinte doch auch. Ne? Naja, also ich fand es ganz okay, den Artikel, aber wie gesagt, ich glaube, dass er sich damit zum Nachfolger von Fleischhauer macht beim Spiegel, der eben relativ unbeliebt ist bei den Kollegen. Ne? Ja, ich glaube, das kann ihm, glaube ich, relativ egal sein, weil er ist halt da, er ist halt nicht da, ne? Er ist halt in Amerika. Ach so. Also Ja, umso er besser reicht für da seinen ihn. Kram ein und wenn die sich dann da bei irgendwelchen Redaktionskonferenzen drüber aufregen, dann regen sie sich halt auf, ne? Also. Ja, gut für ihn. Ja. Ich fand halt vor allem den einen Absatz sehr wichtig und er sollte eigentlich irgendwie auch, wie bei uns immer dieser Klimawandel-Dingsbums von YouTube drunter geklebt wird, wenn wir einmal Klima sagen im Stream, sollte das auch unter jedem Woken-Artikel stehen. Der Widerstand gegen die Regenbogenflagge speist sich also nicht aus der Intoleranz gegenüber homosexuellen Menschen, sondern aus der Tatsache, dass die Schwulen- und Lesbenbewegung weitgehend abgelöst wurde von einem queeren Aktivismus, der ein vollkommen neues Konzept von Geschlecht durchsetzen will. Eines, das sich von der Biologie gelöst hat und die Einteilung der Menschen in Mann und Frau als gewaltvollen Akt begreift. In dieser Vorstellung kommt es allein auf den Willen des Einzelnen an, ob er sich als Mann oder Frau oder non-binär begreift. Man mag dieses Verständnis von Geschlecht teilen oder nicht, aber es ist sicher keines, das so selbstverständlich ist, dass es keiner politischen Begründung mehr bedürfte. Und das müsste man eigentlich jedem Normie da draußen morgens irgendwie ins Frühstück machen, damit er diese Artikel, wie sie auf ZDF, Spiegel, Zeit, SZ in Massen erscheinen, überhaupt einordnen kann, wenn da wieder steht, ja, Gewalt gegen Homosexuelle steigt oder Hass steigt oder so, damit der mal einschätzen kann, was das überhaupt bedeutet, weil der Tagesschau-Leser sieht ja nur, oh, böse auf Leute mit Regenbogen, uiuiui, ist bald schon wieder 33. Aber dass es da einen ganz anderen Kampf gibt, das halten ja diese Medien auch mit unter der Decke, indem sie immer wieder nur die Strohmänner rausholen. Bäh. Unappetitlich. Oh, ja. Und dann kommen sie mit so Argumenten wie, seht ihr das denn nicht, diese Benachrichtigung? Sieht man das doch offensichtlich nicht auf der Hand? Das muss ich denen jetzt noch erklären. Ja, Mama, du kannst das nicht sehen, weil du rassistisch sozialisiert bist. Ja, nee, ich meine, so argumentiert ihr dann. Wieso seht ihr das nicht so ungefähr? Es ist doch ganz offensichtlich und ja, ich finde es eben nicht so offensichtlich und viele andere ja eben auch nicht. Aber das Erklärungsansatz erschließt sich oder ja, geht ja gar nicht viel weiter als so häufig. Ne? Heißt es nur, sieht man doch. Ist doch offensichtlich oder so. Das ist aber nicht offensichtlich, das hat nur den Anschein. Naja, was ich auf jeden Fall nicht sehe, sind irgendwelche großen Gerichtsprozesse, wo irgendwelche Staatsanwaltschaften, die ja dann durch dieses kolonialistische, patriarchale, faschistisch geprägte System eigentlich diese Brille aufhaben, dass die nicht die ganze Zeit irgendwelche Schwulen anzeigen wegen irgendwelchen Sexualität. Oder Frauen, er hat da verurteilt. Ja, also das sowas. Wäre ein Anzeichen. Ja, ja. Das ist für mich immer so ein Anzeichen. Was passiert in der Gesellschaft? Welche Gerichtsprozesse werden geführt? Vor allem unter staatlicher Einflussnahme. Aber ja. Ist halt eine überkommene Sicht vielleicht, so rechtsstaatlich und so. Aber ja, kommen wir zu einer Aktion. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Aktion ist, aber es hat ein gewisses Geschmäckle in gewissen Kreisen, weil das halt auch ein Thema betrifft, was ein bisschen umstritten ist, und zwar Organspende. Und inwiefern kann der Staat ein Wörtchen mitreden, ob man seine Organe zur Verfügung stellt oder nicht. Das ist eine Initiative, die kommt bekannterweise aus Belgien. Und in Belgien ist es sogar so, dass alle verpflichtet sind, ihre Organe zu spenden. Sie können widersprechen, aber von Grund auf ist das Thema in Belgien eigentlich so weit gediegen, wie es einigermaßen demokratisch noch handhabbar ist. Ja, und aber eine Aktivistengruppe aus Belgien, die das Thema weitertreibt, hat halt jetzt ein paar Mods und Add-ons für Minecraft, für jetzt ist mir der Name entfallen. Für, also hier Baldur's Gate 3, das ist hier die Seite davon, und für Fortnite, das war's, so entwickelt. Ja, und was passiert hier, wenn du diesen Virtual Donor, wenn du dieses Virtual Donor Add-on aktivierst, dann hast du eine neue Superkraft, und zwar, wenn du stirbst, dann heilst du bis zu 8 alliierte Mitspieler wieder komplett, und das ist halt eine Andeutung von, ja, ein durchschnittlicher Organspender kann 8 Leben retten mit seinen Organen, die er spendet. So. Jetzt kann man mal ja durch die Organe durchzählen, so, und gucken, wie sie. Ja, aber gut, ne? Das ist halt die Zahl, mit der hier operiert wird. Und wie gesagt, ich finde es jetzt keine richtig schlechte Aktion. Sie hat halt nur ein kleines Geschmäckle. Aber es kostet nichts und es ist wohl auch nicht irgendwelche Werbebanner, wo dann zu irgendwelchen Spenden aufgerufen wird. Es ist eine reine Marketingaktion. Natürlich auch unter Beteiligung von den Spielefirmen. Und ja, aber interessant, dass es halt gerade aus Belgien kommt, wo dieses Problem halt, wie gesagt, ist ja eigentlich schon gelaufen. Aber ja, hier ja noch nicht und in anderen Ländern. Ja, Virtual Donors. Ja, kann ja vielleicht einer von euch mal ausprobieren. Wirkt schon fast wie so ein kleiner Cheat. So, naja. Ach, ich weiß nicht. Hast du direkt ausprobiert? Das Schlimmste ist ja, dass man keine Kontrolle darüber hat, wer das dann kriegt. Und wie das hier im Moment jetzt gerade aussieht, was weiß ich, wer da meine Organe kriegt. Oder vielleicht werden die auch gleich nach China weiterverkauft. Irgendwie. In Zukunft, wenn das Land Geld braucht oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, deswegen, das Thema ist halt schwierig. Ja, deswegen habe ich es jetzt mal mitgebracht. Und allgemein finde ich das auch wieder, ja, kann man mal machen, aber da jetzt irgendwie, hoffentlich wird kein Geld vom Staat reingesteckt, sagen wir es mal so. Also, ja. Ja, na gut, ein Gedanke zu dem Thema wäre halt natürlich noch, das ist jetzt ein optionales Add-on, was man aktivieren kann, ne? Aber wie sieht es denn aus, dass man vielleicht irgendwelche anderen politischen, aktivistischen Messages in Spielen verarbeitet, wenn diese Spielestudios vielleicht zum Beispiel Fördergelder bekommen oder sowas, dass da dann halt irgendwelche Sachen drin sind. Ne, nehmen wir jetzt einfach mal diese Funktion, dass diese Funktion dann, ne, dass gesagt wird, okay, das ist eine positive soziale Message und deswegen sollen alle Spiele, die die Förderkriterien erfüllen, sollen halt so eine Spielmechanik auch drin haben. Ja, sowas in der Richtung. Und dann könnte man ja weitermachen mit Nichtraucherschutz, Alkohol, ich meine, Porno sage ich jetzt mal nicht, ne? Aber das, keine Ahnung, wie man das verarbeiten will. Kann man aber auch. Aber da kann man sich vieles denken und ja, wenn das was Optionales ist, was man selber macht, ist es eine Sache. Aber wie gesagt, dieser Blickwinkel, gerade weil es halt so ein politisches Thema ist mit den Organspenden. Ja, ja, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ja, wie gesagt, aus dem subjektiven Winkel, man kann sich das selber überlegen, ob man diesen Mord will und so. Für mich ist einmal halt jetzt persönlich subjektiv, ich bin kritisch irgendwie dem gegenüber, ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig alles, wie das bei uns organisiert ist, aber allgemein, wie du sagst, dieses slippery slope, überhaupt damit anzufangen, in Unterhaltung wieder vermehrt irgendwie gesteuert irgendwelche Sachen unterzubringen, wenn das einmal passiert, irgendwie eine Special-Geschichte, die auf eine wichtige Sache aufmerksam macht, okay, wenn ich in Zukunft, wie du sagst, halt immer mehr solche Botschaften bekomme, weil immer mehr Leute abhängig von irgendwelchen Förderungen, ESG-Kriterien oder wie auch immer das in Zukunft heißt, Bridge oder was, dann, wir müssen halt jetzt, das ist leider, wir leben in einer Zeit, wo wir jede Geschichte irgendwie auf ihre Propaganda, auf ihre Staatsmitwirkung, auf ihre NGO-Zielrichtung, auf alles untersuchen werden. Und das kann auch gute Sachen treffen. Ja, da können sicher auch, da schießen Leute dann übers Ziel hinaus. Vielleicht schieße ich hier übers Ziel hinaus. Wer weiß, aber man ist so gedogwhistled schon von der ganzen Scheiße, dass man halt erstmal sagt, was? Was willst du mit meinen Spielen? Was? Hau ab! Ja, und nochmal explizit, das ist hier eine reine freiwillige Sache gewesen und hat nichts mit Fördergeldern zu tun, nur dieser Ansatz, der stimmt mich halt bedenklich. Oh, sehe ich schon lustige, diese Farben ja, schon sehe, ja. Ja, ne, es ist gleich wie nach Hause kommen. Ich habe es aber da nur gefunden. Ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, hier jetzt mir die Fernsehserie, die da drin zitiert wird, mir anzugucken. Aber es ist ein Erfahrungsbericht halt. Ich wusste das gar nicht. Es gibt wohl eine neue Wakanda-Serie, Marvel, Disney, shit, da, die spielt in der Zeit der minoischen Kultur, also grob irgendwie 1400, 1200 oder sowas vor Christus. Im Trojanischen Krieg, genau. Ja, und das reicht ja eigentlich fast schon. Achilles hat nämlich einen Kumpel aus Wakanda, der mit ihm zusammen kämpft und so. Und Odysseus ist natürlich voll der fiese weißer Mann, ne? Ist so ein feiger Intrigant und Paris ist der feigste von allen, der versteckt sich hinter seiner Frau, ist völlig klar. Und Achilles ist trotzdem weiß, habe ich ja schon gedacht, okay. Naja, hätte ich nicht gedacht, aber sein schwarzer Freund, irgendwann findet nämlich Achilles raus, dass sein schwarzer Freund ihn betrogen hat, dann stellt er ihn zur Rede und dann, ja, bricht der schwarze Achilles kaputt und legt ihm dann Münzen auf die Augen. Also Achilles, der Unsterbliche, der Sohn von Thetis, der nur an einer Stelle verwundbar war, weil seine Mutter ihn an der Ferse festgehalten hat, als sie ihn in die Unverwundbarkeit getaucht hat, den ja, macht er einfach, bricht er einfach kaputt. Und dann ist er tot, der Achilles. Ich finde halt, wie wäre es, wenn ihr eure dreckigen Pranken von unserer Kultur lasst? Marvel, Disney, Amerikaner, Hollywood, fickt euch. Ja, macht Disney da auch immer so, ne? Die alle Geschichten verdrehen und verwursten und zusammenmischen und so weiter. Ja, von den ursprünglichen Märchen bleibt ja nicht viel übrig. Ja, aber es reicht doch einfach langsam. Und ich habe heute, ich muss mal gucken, ich muss das Video noch ein bisschen anonymisieren, dass ich habe heute Live-Berichterstattung gemacht, weil ich sitze ja immer so einen Kaffee unten am Fluss und mit Freunden. Und da ist heute so ein Partyboot vorbeigefahren, das halt Walla Walla Mulla Musik gemacht hat. Richtig laut, sodass man sich nicht mehr unterhalten konnte. Sonntags den Fluss rauf und runter zweimal. Und ich fand es so unsagbar asozial. Ja. Und alles Europäische muss kaputt gemacht werden. Da muss mit Dreck draufgeworfen werden. Da muss alles neu, alles divers, alles laut, alles bunt. Boah, mir kommt die Kotze nur noch hoch, jeden Tag. Ja, vielleicht zeige ich nächste Woche das Video, wenn ich die Leute auf dem Boot ein wenig unkenntlich gemacht habe. Das ist, ja, lasst uns doch einfach alle in Ruhe. Wie wär's? Wir sind Europäer, lasst uns in Ruhe. Das könnte unser neuer Wahlspruch werden. Muslime, lasst uns in Ruhe. Amerikaner, lasst uns in Ruhe. Putin, lasst uns in Ruhe. Fickt euch alle. Tja, da wäre ganz viel Schiss über die ganzen Meinungen, die dann das Ganze kritisieren und so, sind hier die Jungs von Schuh des Manitou, beziehungsweise Kanu des Manitou heißt ja jetzt der neue Film. Und die Giga meldet hier, dass angeblich einige Veranstaltungen, einige Kinosäle den Film abgesagt hätten, wegen kultureller Aneignung, weil angeblich irgendwelche weißen Apachen gespielt hätten oder so. Das Ganze ist aber nur ein Hoax und ein Scherz und eine Satire. Der Film ist also mitnichten abgesetzt. So. Das war hier die Meldung. Giga hat das aufgegriffen. Okay. Ja, das ist auch reinlich offensichtlich. Also ich meine, das hier ist das Statement. Wir nehmen den Film Kanu des Manitou aus unserem Programm. Er ist eine kulturelle Aneignung und nicht mehr zeitgemäß. Wir entschuldigen uns für eventuelle emotionale Verletzungen, die bereits durch den Trailer oder das bloße Lesen des Filmtitels entstanden sind. Also ist ja klar, es ist satirisch. Unser Haus versteht sich als sicherer Raum, in dem weder Humor von 2001 noch unbeaufsichtigte Worte gemeldet werden. Spätestens jetzt weiß halt jeder Bescheid, dass es also offensichtliche Satire ist. Ja. Aber kann man nochmal einen Artikel draus machen? Ja. Ja, man kann auch über den Film mal quatschen, vielleicht war das so der Anlass. Ne? Ja, wir hatten letzte Woche schon, hat den jetzt mittlerweile einer gesehen. Also ich weiß nur Sachen aus zweiter Hand. Ich auch. Also. Immer diese Kulturkämpfer. Aber finde ich gut, unbeaufsichtigte Pointen, das finde ich ist ein tolle Formulierung. Unbeaufsichtigte Pointen. Also ich habe mir die Kritik vom Hind angeguckt. Die ist relativ positiv, aber es sind halt wohl auch halt wohl sehr verkrampfte Seitenhiebe drin, wo dann irgendwie, was weiß ich, der schwule Cousin will nicht mehr Indianer genannt werden und es geht auch um kulturelle Aneignung und sowas hatte ich halt befürchtet, dass Bulli dann hingeht und versucht halt diese Sachen in den Film einzubauen. Ich weiß nicht, wie gut die funktionieren. Aber alle Kritiker, so, wenn man so in die Zusammenfassung guckt, sagen, ja, okay, ist halt True des Manitou, aber ich habe gelacht. Ja, also, nun. Aber weniger über die Witze als über den Slapstick, ne? Ja, ich meine, dieser Film, ich glaube, die beste Genrebezeichnung wäre Klamauk. Jo. Ja, und deswegen irgendwas von dem Film irgendwie ernst zu nehmen, es wäre seltsam, aber ist ja nicht passiert. Ich meine, diese Diskussion ist ja schon gelaufen, ne, mit Indianer und Ureinwohner und so. Ja, nur entschieden ist sie nicht, ne? Außerdem bin ich dafür, dass wir auch den schönen deutschen Begriff des Hans Wurst wieder einführen. Ja, ist einer meiner Lieblingsbegriffe, bin ich voll bei dir. Anstatt Comedian für diese Leute. Was war damals noch, was war daran nochmal problematisch, dass es nicht vegan kompatibel ist? Wahrscheinlich, oder? Ja. Aber es gibt doch vegane Wurst jetzt überall. Dadurch, irgendwie so, ne? Ja. Das ist keine Wurst. Ja, nochmal hier an dieser Stelle für alle Hersteller von veganen Ersatzprodukten. Nehmt eure scheiß Ersatzprodukte aus den Regalen. Die Mutter von einem guten Freund von mir ist über 80. Der muss ständig irgendwie gucken, wo er diesen Dreck los wird. Weil die dann Käse greift und das nicht lesen kann. macht das in ein extra Regal, aber hört auf zu versuchen, den Leuten diesen Kram irgendwie in die Tasche zu manipulieren. Verdammte Scheiße, echt. Den Poster jetzt hier ruhig noch ein bisschen eingeblendet lassen können, wenn man auf Twitter irgendwie Musik und irgendwie die Kultur im Insgesamten mag, ist @BartCissy sicher nicht der schlechteste, dem man folgen kann. Sogar einer der besten vielleicht. Und er hat uns hier diese schöne Kachel vom RBB, ist es glaube ich, gebracht über die antike Fernsehserie Sex und die Stadt mit diesen vier Hupen hier. Und Anna Böllner, die Serien- und Radio- und Film-, die Radio 1 Film- und Serienexpertin, sagt in dem Fall aber über die aktuelle Serie, wie heißt sie? And Just Like That, genau, sagt sie halt, aus heutiger Sicht ist es erschreckend, wie weiß, heterosexuell, schlank und reich die Serie damals war. Wir haben das einfach so hingenommen. Sag mal, mir fallen gar keine Beleidigungen für euch ein, weil habt ihr mal die Weltliteratur angeguckt? Dieser Odysseus, der war König. Ha, was soll ich denn davon lernen? Ich bin doch nicht privilegiert, ich bin doch schwarz. Der war ja weiß und König. Brauche ich doch nicht lesen, die Scheiße. Diese Brüder Karamasow, reiche Erben, ja. Alle Geld, Geld, Geld. Nee, ich armer linker Schlucker hätte gerne, aber meine NGO kriegt noch keine Förderung. Nee, aber überall nur die Reichen und die Schönen. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ja, ich meine, fuck off. Und schlank, oh je. Und schlank ist ja, also, was bedeutet das denn, die Serie ist so schlank? Müssen wir jetzt irgendwie die Gewichte zusammenrechnen und einen Mittelwert bilden bei den Darstellerinnen und gucken, dass man auf eine gewisse Quote kommt oder was? Ja, wir haben ja probiert quasi diesen ganzen, also soweit ich das gehört habe, weil es gab ja da, also ich habe es richtig genossen, dass halt lauter so Leute wie Sophie Passmann und lauter so Leute halt, als diese Serie rausgekommen ist, gemeint haben, so, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar, und weil die haben ja genau dieses, was da steht, haben sich ja scheinbar da alles auf die Fahne geschrieben, also es ging ja auch so ein Clip rum, wo sie da irgendwie so einen Privilegiencheck irgendwie gemacht haben oder so. So eine Diversitätsschulung in dieser Serie halt. Und ich finde, die müssen in so Mao-Onesies am Ende dastehen. Erst dann ist die Serie komplett durchdekonstruiert. Ich glaube auch. Im Arbeitslager. Und ich fand das auf jeden Fall hervorragend, dass sie auch endlich mal was kaputt gemacht haben, was Frauen gut finden. Weil, also ich meine, gut, ist ja eigentlich nicht wirklich so, weil die haben ja auch schon Sachen vorher kaputt gemacht, die Frauen gut gefunden haben, aber jetzt halt nicht überwiegend, ne, also was wie Star Trek zum Beispiel, habe ich auch schon mal erzählt, meine Schwester ist ja zum Beispiel auch großer Trekkie und regt sich tierisch drüber auf über den ganzen neuen Bullshit, wo auch irgendwie in jeder Folge, also ich kriege das ja auch nur aus zweiter Hand immer mit, weil ich mir halt hier den Nitpicking Nerd ja mal anschaue, von dem hatte ich auch mal ein Video mitgebracht. Das ist ja so ein Israeli aus dem Norden von Israel, wie sich dann irgendwann gezeigt hat. Und der tut sich das halt immer noch an und redet dann darüber in seinem wunderbaren, ich erst für einen osteuropäischen Akzent gehalten habe, vielleicht ist er das ja auch, der viele russischsprachige Leute da. Und der hat auch letztens wieder erzählt, dass sie da jetzt in diesem Strange New Worlds, das ist glaube ich die Serie, jetzt von Star Trek, und da gibt es also jetzt auch in jeder Folge irgendwie so eine Szene, wo irgendeine Frau irgendeinem Mann da irgendwie die Meinung geigt irgendwie, weil er halt so doof ist oder so und den halt so an seinen Platz verweist oder so. Das muss einfach immer sein, ne? Und da so Dinge. Also es ist wirklich offensichtlich, dass das halt ist, so Erziehungsfernsehen von so super Schlauen, die irgendwie meinen, so jetzt machen wir uns hier unsere Gesellschaft so, wie sie sein muss. Weil das haben wir ja an der Uni so gelernt und so, und das muss jetzt alles so sein. Ja, und hier für diesen Sex and the City-Kram hatte ich mir dann auch mal, was der Algorithmus mir so reingespült hat, angeschaut. Und da hatte ich auch so ein Video von so einer Amerikanerin, selber irgendwie so eine Lesbische, die sich lauter so Kram halt eben gerne anguckt. Und die hat auch ganz lange darüber geredet, wie furchtbar sie, also diese ganzen Schauspieler hat die auch so gemeint. Und das halte ich für für durchaus glaubwürdig, dass das auch so ist. Die sind jetzt halt so komplett davon überzeugt, dass halt auch so ihr eigenes Ding irgendwie mehr da jetzt in diesem Reboot irgendwie mit reingehört. Und diese eine von denen, das ist ja die zweite von rechts, die ist halt selber lesbisch und die muss jetzt natürlich auch in dieser Serie, in dieser Neuauflage halt lesbisch werden. Und das hat diese Lesbe da halt, diese YouTuberin halt erzählt. Und meinte dann so, dass also diese Frau, mit der sie da jetzt quasi zusammen ist in dieser Serie, dass die halt alle hassen. Also das ist ein lesbischer Charakter und ich gucke mir jetzt eine lesbische YouTuberin an, die halt nur darüber redet, dass also es ist halt auch wieder so eine Person of Color, ne, diese lesbische Beziehung jetzt halt von der in der Serie. Und das ist halt alles genauso konstruiert, wie man das halt erwarten würde. Also wie wir das wahrscheinlich ja auch alle machen könnten, weil wir ja dieses Playbook kennen. Unsere Intersektionalität und so, genauso ist es halt auch aufgebaut. Und diese ganzen Leute, für die das eigentlich gemacht ist, die eigentlich diese LGBT, keine Ahnung, Frauen, bla bla, Flinter, Personen, diversen sind, guckt sich das an und sagt, wow, früher war es aber besser. Und regt sich drüber auf, dass es das nicht hätte geben sollen und dass sie da zu große Egos haben, die Leute, die das machen und irgendwie ihren Polit-Trip, auf dem sie da sind, irgendwie die Welt zu verbessern. Das ist zu schlecht. Und ich denke mir so, ja, das kenne ich auch alles von Star Trek und Doctor Who und diesen ganzen Geschichten. Aber jetzt merkt es auch mal, jahrelang habt ihr uns erzählt, uns Nerds irgendwie so, ich da jetzt einfach mal dazu rechne, dass wir nur irgendwelche blöden Männer sind, die es nicht kapieren würden oder so. Und jetzt machen sie es auch mit eurem Scheiß und ihr richtet euch genauso drüber auf. Ich finde es einfach nur wunderschön. Aber es gab komischerweise noch keinen, also ich weiß nicht, was hier Anna Wollner dazu noch geschrieben hat, aber irgendwie so ein Ding von wegen, dass diese Leute jetzt böse sind, die das nicht leiden können oder so, was sie scheinbar alle sind, in Neuauflage, habe ich jetzt, weiß ich nicht. Also ich meine, kann natürlich sein, dass es in Zeitungen veröffentlicht wird, die ich nicht lese, aber wäre mir jetzt neu. Also ich kann halt nur sagen, was ich da so aufgeschnappt habe von einfach mal eingeben in der so Google YouTube-Suche und mir so die ersten drei Videos irgendwie angucken. Keine Ahnung, ne? Also weiß ich nicht. Aber habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das ist wohl wieder nur das Ding, was man halt dann doch wieder nur mit den Männern halt machen kann, ne? Die sich ja eh nicht wehren oder so. Oder wenn sie sich wehren, dann freuen wir uns ja nur, weil wir dann erst recht irgendwie was draus machen können, dass das irgendwie alles nur Kampagne und rechts und weiß der Himmel nicht, was ist. Also. Also ich bin dir echt dankbar, dass sie diesen Reboot da gemacht haben. Das war eine Erfahrung in Empathie, müsste es eigentlich sein, für ganz viele Leute da, aber die werden da nichts draus lernen und ja. Ja, LA Story muss ich auf jeden Fall mal wieder sehen. Habe ich mir letztens sogar extra gekauft, weil es den irgendwie beim Streaming nur auf Deutsch gab. Und ich meine, ich nämlich noch zu erinnern, dass mir der mal sehr gefallen hat, als ich den mal gesehen habe. Ja gut, ich gucke den natürlich mal auf Englisch, weil ich extra nicht auf Deutsch bin. Ja, ich hatte dazu eigentlich gehört, dass diese Serie von homosexuellen Männern geschrieben wurde und im Endeffekt das Hauptding, was die Frauen da eigentlich reinprojizieren, eigentlich eher dieses ganze Konsumding ist. Also dieses ganze hübsch und teuer und so Zeug irgendwie mehr ist, als jetzt wirklich jetzt diese da dargestellten irgendwie promiskuitiven Geschichten irgendwie. So ist das so sehr wohl wahrscheinlich so die, ja, wie sich halt irgendwie schwule Männer irgendwie weibliche Sexualität irgendwie vorstellen. Also bisschen. Aber auf jeden Fall auch lustig war, wenn der im Endeffekt ja auch heterosexuellen Männern wieder einen Strick draus dreht, obwohl die da halt eigentlich so ziemlich gar nichts mit zu tun hatten, zumindest nicht inhaltlich mit dieser Serie. Aber ja. Aber da geht's ja eh halt wieder. Das ist ja alles wieder okay. Du kannst ja auch Marvel-Filme machen, wo sich die Typen hier Chris Hemsworth oder wie der heißt, da nackig wird und so. Mit Muskeln und so. Es geht ja alles. Richtet sich ja keiner drüber auf. Ja, ach so, es ist schon wieder mich, weil es schon wieder hier umgesprungen ist. Nee, diesmal ja wohl nicht. One, two, one, two. Jetzt habe ich hier auf den Okay Knopf gedrückt und jetzt seid ihr wieder da. Okay, one, two, check, check. Tja, ja, gut, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich hatte noch auf die Diskrepanz zum Originalbuch hingewiesen, was viel dunkler und expliziter und so weiter war. Das war mal eine Kontroverse. Jetzt ja, kann es nicht happy genug sein. Und ich hatte vorgeschlagen, ihr sollt andere Filme gucken mit Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker, wie zum Beispiel Big Trouble in Little China oder LA Story. Ja. Love Story. Dann lasse ich mal meinen anderen Kanal hier mal ungemutet, in der Hoffnung, dass wenn der wieder rüber switcht, aus welchen Gründen auch immer, dass es dann nicht wieder alles leise wird hier. Dann wahrscheinlich in Zukunft auch. Keine Ahnung, was das hier immer ist. Hat es ja früher auch nicht gemacht, also. Ja, Mann, ich fast versucht, dieses höllische Scheißding von dem Prinzen anzustimmen, wenn man das liest. Ja, Küssen verboten heißt es hier. Auch für breitbeinige CDU-Politiker. Und das fand ich eine sehr merkwürdige Posse. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, ob ich mehr dazu finde, aber so richtig schlau bin ich nicht draus geworden. Es geht um Markus Kurze, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt für die CDU. Stadtratsvorsitzender in Burg bei Magdeburg, Stadtvorsitzender des Kreistags, seit über 20 Jahren im Landtag, medienpolitischer Sprecher der CDU und kein großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen. Sein Diskussionsstil, schreibt die Taz, ist selbstbewusst und breitbeinig. Damen begrüßt er schon mal mit Handkuss. Und so heißt es, führt er als Vorsitzender auch die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Überprüfen lässt sich das nicht, denn das oberste Gremium der für die Privatfunkaufsicht zuständigen Anstalt tagt immer noch altbacken nicht öffentlich. Einen Pressesprecher gibt es nicht. Den Job macht Martin Heine, MSA-Direktor, gleich mit nach dem Motto: Hier kocht der Chef. Hinter den verschlossenen Türen gelang jetzt auch Kurzes Rettung. Bei der Sitzung am Mittwoch stand nämlich seine Abwahl als Vorsitzender der MSA-Versammlung auf der Tagesordnung. Allerdings nicht, weil sie bei der Landesmedienanstalt gemerkt hätten, dass es einen Interessenkonflikt gibt, weil eben ein CDU-Medienpolitiker an der Spitze eines der Unabhängigkeit und Überparteilichkeit verpflichteten Gremiums steht. Das finde ich auch sehr lustig, diesen Satz. Die Taz tut geradezu so, als ob das in anderen Sendern anders wäre und ob als da halt, also da ist ein CDUler auf diesem Posten, ganz verrückt. Also das sollte nicht so sein. Die Grünen, SPD, kein Problem, Linke auch gern, ja, aber also CDU, da möchten wir da, das ist ja Einflussnahme dann. Ne? Es gab vielmehr eine zu Recht aufgekochte Stimmung. Es gab vielmehr eine zu Recht aufgekochte Stimmung, okay? Weil sich Kurze bei einem parlamentarischen Abend des Landtags am 12. Juni übergriffig gegenüber einer Frau verhalten haben soll. Kurzes Anwalt sagt, es sei allein zutreffend, dass der Mandant unbeabsichtigt einen missglückten Handkuss ausgeführt hat. Eine sexuelle Belästigung im Sinne des Strafrechts liege nicht vor. Die Staatsanwaltschaft habe kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, auch habe die Betroffene keine Anzeige erstattet. Kurze habe sich entschuldigt, wer etwas anderes schreibt, bekommt Post von der Kanzlei. Ja, wofür hat man denn extra die unbeabsichtigte oder unerhebliche sexuelle Belästigung ins Gesetz geschrieben, wenn es dann doch nicht verfolgt wird? Ne? Ja, wie gesagt, mich hat dann interessiert, wie das aussieht, so ein verunglückter Handkuss. Ich habe irgendwo eine Andeutung gefunden, dass ein Finger der Person in seinem Mund gelangt ist. Ja, vielleicht ist er auch beim Handkuss von hinten gestoßen worden, ist er so auf sie drauf und hat dann irgendwie doch die Hand berührt oder so. Oder ne? Feuchtigkeit hinterlassen, womöglich. Ja. Das ist ja schon ekelhaft. Ne? Und er ist dann daraufhin nach dem Vorfall vom Posten als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion zurückgetreten. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen soll beeinträchtigt, dieses zur Erklärung. Jupp. Küssen verboten, egal wie wichtig du bist, summt meine Mitbewohnerin. Aha. Das finde ich auch cool. Einfach mal so mitten im Dings, mitten im Artikel auf einmal die Mitbewohnerin einführen, okay? Ja, die hat die besten Gründe auf Lager. Wetten, dass Kurze bald wie Kai aus der Kiste wieder auftaucht? Bei der Versammlung, die immerhin den Arsch in der Hose hatte, seine Abwahl auf Antrag des Netzwerks Migrantenorganisationen. Das Netz des Landesfrauenrats und des DGB knapp auf die Tagesordnung zu nehmen, kam Kurze durch. Migrantenorganisationen. Warum genau sollte sich das Netzwerk Migrantenorganisationen wegen einem Handkuss irgendwie... Verstehe ich nicht. Zur Abwahl wären 2/3 nötig gewesen, zustande kam nicht mal eine einfache Mehrheit. Ja, weil der Großteil der Leute der Meinung war, dass das eben halt, vielleicht hat er getrunken gehabt und ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber sie haben halt festgestellt, dass es eben keine, der ist nicht auf die Alte draufgesprungen und hat gesagt, hier, wie Kinder von dir oder so. Er hat vielleicht eine Grenze überschritten, aber das ist immer noch zwischen den Menschen zu klären. Und wenn da niemand Aufhebens drum macht, dann solltet auch ihr das nicht machen. Was ist das für eine komische Show, wo die Taz irgendwie einem so vorkommt, als würde sie hier die Hexenjagd befeuern gegen eine einzelne Person. Und bei der AfD, der ist nicht mal bei der AfD. Ja, aber lustig finde ich, wenn wir ganz oben gucken, Startseite, Gesellschaft, Kolumnen, AfD, Küssen verboten, auch für breitbeinige Politiker. Mhm. Spannend, oder? Weil die AfD nämlich mit für ihn gestimmt hat. Deswegen kann man das da einsortieren. Und die AfD hat ihn nämlich mitgerettet. Seht ihr, die Rechten halten zusammen. CDU, Faschismus, wir brauchen sofort ein Verbot. Ja? Ich meine, da führt der Weg hin. Wenn die AfD verboten ist, wer glaubt denn, dass die aufhören? Die drängen so lange Leute, die falschen Sachen sagen aus der CDU, bis die bei der SPD eintreten kann. Oder sie verbieten den Laden auch noch. Was soll's? Wenn wir es einmal gemacht haben, können wir es auch öfter. Schöne Aussichten. Danke, Steffen Grimberg, für nix. Ja, diese Art und Weise, alles nach Moral und so weiter zu be- und verurteilen, ja, das könnte man aufhören. Das muss man sich auch nicht gefallen lassen, finde ich. Aber gut, man sieht ja, was dann passiert. Ne? Wenn die dann in der Mehrheit sind, dann wirst du dann doch gecancelt. Juhu, ein kleiner Low-Hanging-Fruit-Fall aus England. Ja, Frauen am meisten betroffen, vor allem wenn sie quasi hier so einen Honeypot machen. Im Endeffekt geht es hier um die Stadt Surrey, die hat ein Pilotprojekt gestartet. Über einen Monat lang haben die weibliche Polizistinnen in Zivilistenkleidung durch Parks joggen und flanieren lassen. Besonders an Brennpunkten, wo verschiedene Sexualdelikte und andere Sachen passiert sind. Und die wurden dabei observiert von einer Spezialeinheit, die dann, sobald irgendwelche Sachen passiert sind, explizit Sachen, nicht Straftaten, sondern sobald Sachen passiert sind, sind sie eingeschritten. Ja, also es wurden hier Sachen geahndet wie hinterherpfeifen, hinterherrufen, zu lang anstarren. Also wenn sie an einem vorbeilaufen, dass die Leute sich umgedreht und denen auf den Hintern geguckt haben oder so. Oh mein Gott. Besonders schlimme Sachen wurden auch aus dem Straßenverkehr wahnsinnig sicher. Manche Autos hielten an und es bildete sich schon fast ein Stau von Gaffern, die hupten und die sind alle von dieser Einsatzgruppe dann angesprochen worden, auch wenn es kein Straftat ist, ist es ja eine große Einschränkung von Frauen in ihrer privaten Sphäre. Und ja, es wurden mehrere hundert Leute eine Ansprache bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Gefährdeansprache war oder sonst was. Und im Endeffekt 18 Leute wurden dann auch im Endeffekt verhaftet und angezeigt wegen Harassment, was halt auch schon sein kann, dass sie mehr als eine Minute sich mit denen, ne, oder dass sie dann hinterher gejoggt und gesagt, die angesprochen haben, ob, ne, was sie jetzt genau gesagt haben, weiß man natürlich nicht, aber vielleicht irgendwie versucht haben anzuflirten oder was weiß ich. Eine einstellige Anzahl von tatsächlichen Sexual Assault, also wo sie dann angefasst wurden, ne, mit physischem Kontakt, und ein Fall von Diebstahl. Da hat wohl jemand versucht, denen irgendwas zu klauen, was sie dabei hatten. So, und da war die Einsatzgruppe natürlich, die haben sich bestimmt gefreut. Da kamen die direkt aus dem Busch gesprungen, juhu, endlich haben wir mal einen echten Straftäter. Ja, und diese ganze Aktion, die wurde jetzt halt als Pilotprojekt gemacht, um zu gucken, ob die Fallzahlen an diesen Stellen jetzt zurückgehen, weil einerseits ein aufklärerischer Aspekt bei denen im Zentrum stand, dass man halt die Leuten erstmal bewusst macht, hallo, das ist vielleicht nicht strafbar, aber ihr solltet es trotzdem nicht machen, sonst kommt die Polizei. Und andererseits, dass vielleicht Täter abgeschreckt werden, weil sie denken, es könnte in Zukunft wieder zu solchen Sachen kommen. Deswegen haben die das auch in diesen Täterschwerpunkt Gebieten gemacht, wo halt viele Fälle passiert sind, um da halt die Leute vor Ort abzuschrecken. Ja, sicher schreckt das ab, aber es ist doch schon eine Frechheit, die Leute als Täter zu bezeichnen, wenn sie mal zu lange irgendwo hingeguckt haben. Ey, fucking hell, ich weiß nicht, das ist doch so Panne, wie irgendwas nur Panne sein kann. So ja, wie diese Aktion ist so unterirdisch schlecht, ne? Naja, also es hat jetzt diese Aktion hat eher gegen niedrigschwellige Leute, ja, die vielleicht nicht das ernste Problem sind, was so sexuelle Straftaten und sowas in Parks und sowas angeht. Ja. Ja, und weiß ich nicht, man könnte ja auch vielleicht vermuten, ja, auf dem Bild sieht das ja nicht so aus, dass die Frauen da auch das ein bisschen gefördert haben oder so, ne? Dass sie angesprochen werden zum Beispiel. Keine Ahnung, damit sie schöne Fallzahlen kriegen. Aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Frauen werden sicher auch so gerne angesprochen, wenn sie eben hübsch genug sind. Trotzdem ist das denn so schlimm, dann soll sie eben sagen, ich möchte mich nicht unterhalten, fertig, ey. Mann, okay, also komme ich nicht ja, so mit bei so einer Aktion, das ist die totale Volkserziehung, das kann ich einfach absolut nicht leiden, das ist dann richtig so im Detail, wollen wir jetzt kontrollieren, wie du dich verhältst, ja. Das geht ja gut, das hat ja in Großbritannien schon eher Tradition als hier, ja, aber trotzdem ist es halt, ja, es wirkt einfach sehr seltsam, ne? Anstatt da was Grundsätzliches zu machen, da irgendwelche Polizistinnen im Park joggen zu lassen und dann irgendwelche anderen Polizisten aus dem Busch springen zu lassen, um zu sagen, hey, hör mal auf, Damen hinterher zu pfeifen. Also wie gesagt, ich muss mich darauf beziehen, weil das ist halt explizit eine Sache, wo die... Ja, ich weiß, dass es ihnen so streng ist, ne? Das ist ja dass so. Sie bei sowas schon eingeschritten sind. Ja, also... Ja. Tja. Ja, ich sehe auf jeden Fall 20 Polizisten da beschäftigt mit so eine, für Steuergeld mit so einer Aktion, die niemandem was bringt, die keine wirklichen Straftaten aufdeckt und die keinen Leid oder sonst irgendwas verhindert. Komplett rausgeschmissenes Geld, ne? Naja. Femizide, ja, Femizide. Es geht weiter darum, kann man Femizid als Begriff irgendwie etablieren, einführen, und ich habe ja schon prophezeit, dass das nicht passieren wird, sondern dass sie jetzt einfach nur den Begriff zwar weiter propagandistisch benutzen werden, also die Leute, die ein Interesse daran haben, dass dieser Begriff durchkommt, Deutscher Juristinnenbund und so weiter und so fort. Und ja, hier hat das Landeskriminalamt von Nordrhein-Westfalen hat jetzt aufgrund dessen mal eine Untersuchung gemacht mit Experten zu diesem Thema. Ich habe mir das auch nicht komplett durchgelesen, aber ich habe einige Sachen gefunden, die einfach schon zeigen, dass was an dem ganzen Thema komisch ist. Ja, welche Rolle spielten Frauenfeindlichkeit, Misogynie bei den Tötungen? Wir reden hier von Femiziden, ja. Das zentrale Tatmotiv war ein negatives Frauenbild mit damit einhergehenden Erwartungen an Frauen und Partnerinnen. Als Bestandteil eines solchen Frauenbildes wurden Besitzansprüche, Forderungen der Unterordnung der Frau und grundsätzliche konservative kulturelle und religiöse Vorstellungen erwähnt. Als dezidierte Frauenfeindlichkeit oder Misogynie wurden diese jedoch nur von wenigen Experten und Experten genannt. Den Satz lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. Also von, ne, so. Ja, hierbei ist zu erwähnen, dass sich manche Interviewpartner gegen ein negatives Frauenbild als Hauptmotiv bei Femiziden aussprachen. Den Satz lasse ich auch einfach mal nur wirken. So, ne? Sie betonten vielmehr grundsätzliche menschliche, in menschlichen Beziehungen liegende Gründe, die unabhängig von Geschlechtern seien. Ja, das ist eine Frau. Sind Tötungsdelikte zum Nachteil von Frauen kategorial voneinander abgrenzbar? Zum Beispiel Intimizid versus Femizid. Kennt ihr den Intimizid? Nein, beim im Schlafen oder so. Ja, also da braucht ihr jetzt auch euch nicht zu schämen für, weil die Begrifflichkeit des Intimizids war auch wenig bekannt und wurde unter den Experten kaum genutzt. Teilweise entsprach die persönliche Definition eines Femizides der Experten auch der Definition eines Intimizids. Merkt ihr, was das hier für eine Clownshow ist? Aha. Ja, Schwierigkeiten bei einer kategorialen Abgrenzung zeigten sich auch bei der differenzierten Kategorisierung der PKS-Daten. Und zwar, aus unterschiedlichen Gründen konnten über die getöteten Frauen weniger Aussagen getroffen werden als über die Täter. Zum einen werden Opfermerkmale in der PKS in deutlich geringem Ausmaß erfasst. Zum anderen sind die Opfer versuchter Tötungen häufig nicht mehr am Leben, weshalb ihre Perspektive etwa in Gerichtsverfahren unterrepräsentiert ist. Wir sind einer ganz großen Sache auf den Spuren. Ja, aber keine Angst, ihr braucht ja dann nur die geschulten Experten fragen. Die werden euch dann schon sagen, was die Leute sich dabei gedacht haben. Tja, also ich habe jetzt einfach mal nur so der patriarchalen Weltverschwörung. Wie absurd das alles ist hier. Und es geht gar nicht aufs Thema ein. Unabhängig von der Bewertung des Begriffes Femizid wurde mehrheitlich angegeben, dass dieser Begriff selten oder gar nicht in der beruflichen Praxis gebraucht würde. Auffallend war, dass insbesondere Expertinnen und Experten aus der Polizei dies betonten. Ja. Okay. Wurde, worüber reden wir überhaupt? Okay, wer waren die Experten? Von der Polizei 9 Leute, Gefahrenbereich, polizeiliche Sachbearbeitung, da waren die meisten 7, operative Fallanalyse, dann 5 Staatsanwältinnen und Anwälte, ein Rechtsanwalt oder eine Anwältin, keine Ahnung, ein Richterinnen und Richter, ja, ein Richterinnen und Richter, Daumen nach oben, von der Opferhilfe, 2 von der Frauenberatung, 1 von der Opferhilfe, dann 3 forensische PsychologInnen und Psychologen, 2 Psychiater und PsychiaterInnen und 2 Sozialwissenschaftler. So, das waren die Experten, die hier quasi diese Studie für das LKA gemacht haben. Und was ist überhaupt ein Femizid? Das ist noch nicht so ganz klar und deswegen orientiert man sich hier an der Definition von dem Europarat, der Istanbul-Konvention, hallo Chris, und der Vereinten Nationen. Ein versuchter oder vollendeter Femizid liegt vor, wenn der Täter ein Mädchen oder eine Frau aufgrund geschlechtsspezifischer Motive und oder geschlechtsspezifischer Erwartungen und Vorstellungen getötet oder dies versucht hat. Ja, ein Mann kann Opfer eines Femizids werden. Ja, das heißt das. Nur so kleiner Bonbon. Ja, ein Mann kann ein Opfer von einem Femizid werden, weil geschlechtsspezifische Erwartungen und Vorstellungen. Man kann ja jemanden missgendern und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. So, und von diesem Expertengremium wurden jetzt versuchte Tötungsfälle analysiert, 1666 zwischen 2014 und 2013. 522 dieser Fälle wurden als Femizide eingeordnet. Ja, 522 Fälle dieser Fälle wurden als Femizide eingeordnet, ja. Also etwa ein Drittel der Tötungsdelikte. Bei diesen Taten kamen 235 Frauen ums Leben. Also versuchter Mord und nicht nur Mord, ja. So, also von 1666, die eigentlich im Fokus sind nach der Expertenauslese noch 511 beziehungsweise 235 vollendete übrig geblieben. Ja, und wer hätte es gedacht, nach dieser Aussiebung anhand der Kriterien, was ist überhaupt ein Femizid in Abgrenzung zum Intimizid und was auch immer, kam raus, die Tatverdächtigen bei versuchten und vollendeten Femiziden sind zu 99% männlich. Ja, also auch Frauen können Femizide begehen. Das ist dann, ne? Also auch Männer können Opfer von Femizid sein und auch Frauen können Femizide begehen. Das ist das Schöne, wenn es keine rechtliche Definition gibt. Und wer hätte es gedacht, bei 78% der Femizide handelt es sich um Beziehungstaten? Nein. So, wow. Und ja, in Korrelation mit aktuellen oder ehemaligen Partnern. Weitere 11% Leute, die nicht zusammen waren, aber halt Stalking und sowas. Was bleibt da noch übrig? Ja, nach Adam Riese und Eva Zwerg? Naja. Ja, Ausländer sind überproportional vertreten. 26% der Femizidtatverdächtigen hatten keinen deutschen Pass. Ja, und ja, viele Täter zeigen ein stark patriarchales Frauenbild, das mit Kontrolle, Besitzdenken und Eifersucht einherging. Ja, wer hätte es denn gedacht, wenn die Fälle genau nach diesem Raster sortiert werden? Hm. Ja. Tja, und was machen wir jetzt überall? Die Experten empfehlen eine gleichstellungsorientierte Erziehung, damit sich starre Rollenbilder von Männern und Frauen gar nicht erst verfestigen, weil dann gibt es gar keine Femizide mehr. Checkt da, ja. Elternhaus, Kindertagesstätten und Schulen kommen dabei eine zentrale Rolle zu. Unter anderem Techniken wie eine elektronische Fußfessel zur Überwachung einschlägiger Straftäter könnte Betroffene zusätzlich schützen. Das ist jetzt einfach unschön formuliert. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Schule zu tun. Aber ja, gut. Und es soll ein System aufgebaut werden, wo Opfer in Echtzeit gewarnt werden, wenn Täter sich ihnen nähern. Hatte ich ja schon gesagt, das ist dieses spanische Fußfesselmodell. Und ja, gut. Ein Ziel des Projektes dieser Studie war die differenzierte Betrachtung des Phänomenbereichs. Ja, dann hat sich das ja gelohnt. Ja, total differenziert. Ne? Also ja, die eigentliche offizielle oder wie auch immer Definition ist ja eigentlich, Frauen umbringen, weil sie Frauen sind. Und das wird ja dann rein projiziert immer, weil ob das jetzt wirklich ist, weil die Frauen sind, will ich mal in Abrede stellen. Ja, und noch was, wenn ihr mich jetzt fragt, was ein Intimizid ist, das steht leider in dieser Hashtag-Studie nicht drin, nur dass es halt Schwierigkeiten gibt, Femizide von Intimiziden zu unterscheiden. Ach, ich hoffe jetzt war es das. Aber das mit den Männern habe ich auch nicht verstanden, dass die Männer dann auch ein Femizid erleiden können, wenn sie zu sehr für Frauen sind oder wie oder was. Also, ich weiß nicht. Oder wenn sie trans sind. Ja gut, vielleicht führen die es jetzt auch als Gummibegriff ein, weil sie sagen so, ja, das geht doch eh für alles, also macht euch mal nicht ins Hemd und dann erst ja, mit dem Gerede dann drüber können sie es dann überall rein. Ja genau, Feminismus ist ja auch für Männer, von daher, ne, passt das ja dann. Ja, stimmt. Ach ja. Ja. Tötung von Frauen sind Femizide, ach ja, nein, sorry, so. Ui, Notrufsäulen, Unisex-Toiletten in Schulen, juhu. Genau, das sind die neuen Ideen in Berlin, Notrufsäulen und was war noch? Unisex-Toiletten, genau. Ja, es geht darum, dass Queere in Berlin immer mehr bedroht werden. Es gibt immer mehr Gewalt gegen Queere in Berlin. Keiner weiß, wo es liegt, ist total irre. Wahrscheinlich die höheren Temperaturen wegen dem Höllensommer oder die Dürre. Ja, oder die Erweiterung des Gewaltgebiets. Die Fritten im Freibad sind zu teuer, deswegen. Ja. Ich glaube, die Erweiterung des Gewaltgebiets könnte auch eine Rolle spielen. Ist ja alles Gewalt heutzutage. Berlin soll sicherer für queere Menschen werden. Deshalb hat sich die schwarz-rote Landesregierung zu Beginn ihrer Amtszeit darauf verständigt, eine Landesstrategie für queere Sicherheit und gegen Queerfeindlichkeit zu entwickeln. In der ich wette, dass das Wort Neukölln da drin kaum vorkommt. Und wenn nur, um den Ort zu beschreiben und nicht um das Problem zu beschreiben. Ja, jetzt gab es nämlich einen runden Tisch, Schutz vor queerfeindlicher Hasskriminalität. Und der hat 40 Maßnahmen vorgeschlagen. Darf ich mal raten? Es werden alles Maßnahmen sein, wo irgendwelche besonderen Leute Geld mit verdienen. Und man wird da Monitoring betreiben von Akteuren, die sich dem Queeren in der Stadt widersetzen. Würde ich mal tippen. Stimmt's, oder? Was für eine tolle Idee, den letzten Rückzugsraum für die Leute nehmen, ne? Also besonders die Mädchen werden das bestimmt auch alle besonders toll finden, ne? Also Problem, Gewalt gegen Queere, Lösung, den letzten Rückzugsraum wegnehmen. Nee, Preis, du verstehst es nicht. Die Mädchen sind halt patriarchal sozialisiert. Die sehen das als ihren Raum, ihren Rückzugsraum. Du weißt, das ist ein Privileg und die müssen weg. Preis, du bist, also weiß nicht. Ja, du trägst auch nicht immer deinen blauen ja, Overall. Ich finde, du bist ein bisschen sehr individuell in letzter Zeit. Tja, also die Jungs sind da die Progressiven. Die verzichten aktiv auf ihren Waschraum. Du kannst mal runterscrollen, bevor wir weitermachen. Da ist nämlich das tolle Bild von dem Maskottchen vom Queerspiegel. Das möchte ich den Zuschauern nicht vorenthalten, bitte. Genau. Das kann uns jetzt den Rest des Artikels vielleicht begleiten. Ihr stellt euch einfach vor, dass dieser lustige Bär den Artikel geschrieben hat und so es spricht. Empörend. Der arme Bär. Der Tanz. Der Entwurf für die Landesstrategie sieht nun etwa vor, die Betroffene von queerfeindlicher Gewalt mehr Unterstützung durch soziale und psychotherapeutische Angebote bekommen sollen. Ja? Zudem sollen Präventionsangebote aufgebaut werden, etwa Anti-Gewalt-Trainings für Täter. Und da hat der Chris schon recht. Es geht wieder mal darum, Geld für die NGO-Klientel ranzuschaffen. Wir wissen alle, was ein Anti-Gewalt-Training jemanden aus Neukölln interessiert, der offen gegen Schwule irgendwie gehetzt hat oder sogar Gewalt angewendet hat. Ich meine, wir können es uns alle ausrechnen. Wir wissen das. Es wird gar nichts passieren. Gefordert wird zudem eine bessere Vernetzung relevanter Akteure, etwa Bezirksämter mit den Strafverfolgungsbehörden und der Community. Unter anderem beim Thema häusliche Gewalt. Auch die Erfassung queerfeindlicher Straftaten soll verbessert werden. Ebenso wie die Bearbeitung solcher Fälle. Ist auch so geil, ne? Alles soll verbessert werden. Überall soll immer die Qualität der Bearbeitung verbessert werden. Überall, überall, ganz wichtig, ganz wichtig. Trotzdem warten die Leute hier jahrzehntelang auf ihre Verfahren in dem Land. Oder vielleicht gerade deswegen, weil immer was Neues priorisiert wird. Und natürlich, also, dass irgendwer Tunte gerufen hat irgendwo, ist natürlich auch wichtiger als andere Dinge. Ich sehe das ein. Zudem soll sich der Senat auf Bundesebene dafür einsetzen, die Social-Media-Plattform dazu verpflichtet werden, queerfeindliche Inhalte zu löschen. Also da auch nochmal schön Angriff auf die Meinungsfreiheit, nur zwei Geschlechter, könnte bald ein queerfeindlicher Inhalt sein. Und wenn es nach der CDU geführten, weil das muss man vielleicht öfter dazu sagen, Landesregierung in Berlin geht, möchte man dann vielleicht in Zukunft nur den Hashtag nur zwei einfach löschen. Ausgebaut werden soll des Weiteren die Sicherheit an Orten, an denen queeres Leben stark sichtbar ist. Genannt wird unter anderem die Einrichtung von Notrufsäulen. Aha. Es ist Notrufsäulen. So wie früher an der Autobahn. Sehe ich das richtig? Notrufsäulen gegen queere Gewalt. Hat der Pantisano in seiner Familie einen Ausrüster für Notrufsäulen, frage ich mich. Notrufsäulen, ich sag's nochmal. Da steht dann an jeder Ecke so ein blinkendes Scheißding. In Zeitalter von Mobilfunk machen sie so stationäre Dinge dann überall hin, oder was? Das ist doch eigentlich nicht. Und wir bezahlen sie. Wir bezahlen sie auch, wenn sie nach einer Woche kaputt sind, weil irgendwer von den Leuten, die eben was dagegen haben, die kaputtgeschlagen hat. Und wir bezahlen auch die Reparatur, bla bla bla, bis man es nach 3 Jahren stillschweigend abbaut, weil es schon anderthalb nicht mehr funktioniert hat. Und das Geld alle war. Ja, so wird es kommen. Fuck auf Notrufsäulen gegen queere Gewalt. Sag mal, da wo normalerweise das Hirn ist, was ist dabei bei euch, Stadtverwaltung Berlin? Busse und Bahnen sollen für queere Menschen durch mehr Polizei und Sicherheitspersonal, das mit Umgang mit Queerfeindlichkeit geschult ist, sicherer werden. Merkt ihr langsam, dass ihr irgendwie eine Zweiklassengesellschaft aufmacht? Ich darf mich in der Bahn abstechen lassen oder bepöbeln oder was weiß auch ich immer. Aber für die progressiven Messiasse, da wird eine eigene Polizei noch angeschafft oder was? Am besten in der Uniform von dem Bär oder was? Noch ein Schutz. Kinderschutz und Gewaltschutzkonzepte an Schulen soll die Queerfeindlichkeit ver- soll Queerfeind in Kinderschutz und Gewaltschutzkonzepten an Schulen soll Queerfeindlichkeit verankert werden. So heißt der Satz. Ich habe ihn nicht geschrieben. Den hat die Berliner Zeitung geschrieben oder Tagesspiegel oder wer auch immer das war. Moment, es war der Tagesspiegel. Nochmal. Im Kinder- und Gewaltschutzkonzepten an Schulen soll Queerfeindlichkeit verankert werden. Vielleicht ist der Satz ein bisschen missverständlich. Werden Schulen neu gebaut oder saniert, sollen verpflichtend geschlechtsunspezifische Toiletten und Umkleiden eingerichtet werden. Zudem soll eine Handreichung erarbeitet werden, wie Umkleide, WC- und Duschbereiche der Berliner Sportanlagen so umgestaltet werden können, dass sie die Sicherheit queerer Personen möglichst... Was denn, eine extra Treppe? Weil die vielleicht niedrigere Stufen... Was schwebt euch vor? Was ist das für ein fucking Unsinn? Eine Notrufsäule in jedem Raum? Habt ihr auch Geld dafür, Berlin? Erwirtschaftet ihr genug Geld, um das alles zu finanzieren? Diesen, ich meine, warum nicht auch einen Modelleisenbahnausschuss, der mehr bezahlbaren Raum für Modelleisenbahn-Hobbyisten fordert und einen besonderen Polizeischutz, weil Modelleisenbahn-Enthusiasten in der Öffentlichkeit immer wieder als altbacken oder von gestern dargestellt werden. Notrufsäulen für Modellbahn-Enthusiasten neben den Notrufsäulen für die ganzen anderen Interessengruppen. Dann gibt es so lange Reihen aus Notrufsäulen, was dazu führt, dass die Leute nicht mehr wissen, welche sie benutzen wollen. Und dann drücken sie drauf und sagen, ist das hier Modellbahn- Bau-Hobbyisten? Und dann sagt der andere, nee, hier ist Schule Bern. Alter Schwede, ey. Wo sind wir hier? Das Land rottet uns unterm Arsch weg. Notrufsäulen für gegen queere Gewalt. Wann hört das endlich auf? Wann hört dieser Albtraum endlich auf? Der Entwurf ist bereits ein Erfolg für den Alfonso Pantisano, der den runden Tisch geleitet hat. Das ist ein Plan, sagt er, wie unsere Regenbogen-Hauptstadt Berlin queeres Leben besser schützen kann. Das sei wichtig in Zeiten, in denen die Queerfeindlichkeit weltweit zunehmen und die Community vielfältigen Angriffen ausgesetzt sei. Gerade in diesen Zeiten bin ich stolz und dankbar, dass wir ein deutliches Signal in die Republik senden. Die Sicherheit und die Grundrechte queerer Menschen sind nicht verhandelbar, sie zu schützen ist staatlicher Auftrag, teilte Pantisano mit. Die haben doch alle Drogen genommen in Berlin. Da kann mir doch keiner was erzählen. Wer soll... Warum, was macht diese Menschen so besonders, dass wir offenbar wieder Millionen, wenn nicht Milliarden für irgendeine Extrawurst ausgeben sollen, die anderen Menschen auch nicht zur Verfügung steht? Seid ihr doof? Ich meine, Notrufsäulen nur für eine Sache. Was ist in euren Köpfen falsch? Ceterum censeo Berlin esse die Ländernamen. Vielen Dank. Aber was war das für ein komischer Akzent, den du dann gemacht hast? Immer wenn ich in Berlin bin, sprechen die Leute entweder normal oder so wie Ebel. Aber, aber deinen, den kriege ich da nicht mit. Das war, muss ja ganz tief in den richtigen Kiezel. Das findest du. Oh, ah, das da ist spielt großartig. Nämlich auch eine saukoole Punkband heute Abend im SO36. Ich glaube, das muss ich mir mal anschauen. Ne, da kommen das werde ich bestimmt. Hassen. We are Lady Parts, heißt die Serie. Mm. In der Gitarristin ist alles, was noch zwischen die muslimische Frauen-Punk-Band Lady Parts und ihrem ersten Gig steht. Die schüchterne Mikrobiologin, die Mikrobiologie-Doktorandin Amina soll die Band komplett machen. Ganz bestimmt. Aber das Problem ist, die Amina ist gläubig. Ja, weil diese ganzen Musikinstrumente sind ja halal wie sonst was, ne? Also, Haram meinst du? Nee, ich meine schon halal. Das ist schon alles erlaubt ohne Ende. Das kann man schon alles benutzen. Da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Ich verstehe nicht so ganz, was. Also, Muslime gucken die Serie sicherlich nicht. Einfach richtige Muslime, weil da halt eine Frau im Kopftuch sich öffentlich präsentiert und Musik machen, auf einer Bühne singt, ja. Und so. Ich meine, ja. Ja, eben. Für wen ist das gemacht? Das ist meine erste Frage. Also, es ist doch wirklich. Also, es ist doch wirklich. Also. Ich kann es dir sagen, für die Film auf und diese Gitarre, die du hast, hat eine gewisse Form. Weißt du, was diese Form nachahmt? Was, warum diese Gitarren diese Form haben? Es gibt einen Grund dafür. Nee, es gibt aber auch einen Grund dafür, dass sowas produziert wird und das sind halt ESG-Vorschriften, Fördertöpfe. Guck mal, da hast du hier Bingo, schwarz, verschleiert, Muslim. Ja. Unabhängige Frau, Burka, ist alles da. Das ist Bing, Bing, Bing, Bing, Bing, Bing, Bing. Ja, Jackpot, und das ausgerechnet Lady Parts zu nennen und dann mit der Dame da aus dem afrikanischen Raum. Also, ich habe irgendwie letzte Woche auch mal wieder so eine mit ihrer Tochter da irgendwie gesehen und ich kriege bei sowas mit einem Kloß im Hals, weil man weiß halt eben, dass es da ja. Na, so mit der Eiernhörsi Ali und so gewisse Sachen dann irgendwie gibt, wo die dann irgendwann da mal hin Urlaub machen müssen und so und dann da irgendwie einer mit einem Messer kommt, sag ich jetzt mal. Und ja, also aber alles super und gibt's also keine Probleme. Diese Burka-Tante, der Chat hat gerade gefragt, der Sylvie Samburgum, hat die eine Handprothese? Oder sieht das nur so aus? Weil das wäre ja dann wirklich das. Sie haben das Meme gemacht. Eine Handprothese. Sie haben echt das Meme gemacht. Einarmige Muslime in der Burka. Es ist nicht zu glauben. Und schwarz ist sie auch. Ach du Scheiße. Ja, ich fürchte, also, das ist noch nicht mal ein Superschurke in diesem Ganzen. Sondern die ist einfach nur ein normales Bandmitglied. Ja, es gibt 6 Folgen. Spiel was vor. Potenzieller zukünftiger Ehemann. Erdenbürgerinnen. Godzilla. Bad Girls des Islam und Sparta. Allein das, ich... Oh Gott, ich muss mir das alles angucken, fürchte ich. Und dann kriegen die nämlich einen Shitstorm und Amina glaubt, sie ist schuld, dass die Band irgendwie ihren Gig nicht geschafft hat und ihre Freundin wird verlobt oder verlobt sich und dann muss sie gucken, wie sie das alles unter einen Hut kriegt. Und am Ende... verlässt Amina die Band. Ich hoffe, ich habe es dir nicht zu sehr gespoilert. Ja. Okay. Und dem Rest geht es schlecht, aber die wollen weitermachen. Bei Staffel 2 wird es dann kommt das große Comeback. Wow. Und bei der hier ganz rechts habe ich zuerst gedacht, es wäre irgendwie die kleine Schwester von Susie Grime oder so. Wie sind die Songs, fragt jemand ganz ehrlich. Ich habe da noch nicht, ich kann mal kurz, ob ich was finde. Wie Lady Parts. Also ich könnte es natürlich auch aufklappen und mal reinskippen oder so. Songdebüt. Voldemort Under My Hats. Ich bescheiß euch nicht. Der Song heißt literally Voldemort Under My Headscarf. Also Voldemort unter meinem Kopf, du. Leute. Ich muss mal die Musik reinhören hier. Ja, du schickst mir direkt, da kann ich es auch anmachen. Ja, kann man jetzt nicht meckern. Das klingt so 90s Postpunk-mäßig. Also die Musik ist gar nicht schlecht jetzt einfach. Also da haben sicher Profis dran gearbeitet. Ich glaube nicht, dass die Mädels das spielen, weil ich ein Sexist bin. Warte mal, da ist die Schlagzeugerin. Na, ich glaube nicht, dass sie das spielen, zumindest nicht in dem Moment. Bisschen Skunk and Nancy-mäßig vielleicht. Also softer als Skunk and Nancy, aber ja, kann man gucken. 6-7 Sekunden sind erlaubt, oder ich weiß nicht, ob wir das müssen oder können, aber soll ich dir mal einen Link schicken? Ja, schick mir mal einen Link. Muss da die 7 Sekunden gut abtimen, ne? Hört sich ja alles komisch an, aber. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich mal angucken, weil die Briten, die haben manchmal, auch wenn das jetzt natürlich schon Jahre her ist, haben die schon mal ganz gut mit diesen sozialen Muslimen-Milieus Comedy-mäßig gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Four Lions kennt. Da geht's nee, ich glaube, das ist eine britische Serie, wenn ich das verstehe. Oh, da aber co-produziert, glaube ich. Vielleicht war es eine Co-Produktion oder so, aber es ist eigentlich Okay, da steht auch UT für Untertitel, oder? Ja, eben. Aber das könnten auch, da habe ich auch überlegt, das könnten natürlich auch Dings sein. Ja, ich habe gerade im Hintergrund schon ein bisschen geguckt. Ich meine, die erste Staffel hat 100% auf Rotten Tomatoes bekommen von den Kritikern, wo ich mir denke, okay, das ist ja eigentlich schon fast ein negatives Zeichen. Aber wie gesagt, Four Lions, der Film, wer den kennt, der war lustig. Ja, kannst du mal in die Mitte reingehen, so bei einer Minute sind sie richtig dabei. Ja, Tannhäusergeld, ja. Verharmlosung ist natürlich das Problem, weil hier so dargestellt wird, als ob die Muslime sich gar nicht an diese streng religiösen Sachen halten würden und sowas. Ja, ob eine 16-Jährige überhaupt alleine entscheiden darf, ob sie in der Band spielen darf oder sowas. Ja. Lustig fand ich trotzdem. Frage. Ja, ist halt jetzt keine schlechte Musik. Straight Rock. Ja, mir nicht. Ja. Naja. Ja, aber halt, ja klar, der schlechte Nachgeschmack sollte bei jedem, der mitdenkt, halt bleiben, weil da hier halt ein Lala-Islam gezeigt wird, der so in den wenigsten Gegenden Englands existieren wird. Ja, und vor allen Dingen nicht, also ich meine, das ist ja so halb und halb, ne? Also es ist ja halb konservatives Zeug, was nie im Leben dieses mit den Gitarren irgendwie machen würde oder so. Also nicht nur die Frauen, die Männer würden das auch nicht machen. Deswegen haben die ja diesen komischen Gesang alle Nase lang, weil sie ja diese Musikinstrumente ja generell bei denen verboten sind. Außer diesem, was dieses komische, leirige Geräusch macht. Das ist nicht auch einfach nur Gesang. Ja, Red Hot Chili Peppers, stimmt, genau, das wäre der richtige Vergleich gewesen. Aber weil es eine britische Serie ist, wer weiß, vielleicht werden wir ja bald dann auch eine deutsche Variante davon sehen, weil das ist ja auch etwas. Nee, Chili Peppers sind viel besser. Ja, nee, aber der Stil halt, dieses Staccato-Gesang und so ein bisschen grooviger, hip-hopiger Beat. Ja. Also da kann man schon, würde ich sagen, ist das eher. Ich dachte jetzt eher hier an London Calling, hier, wie hießen sie? The Clash. Clash, genau. Aber vielleicht habe ich mich doch zu sehr von den Stickern auf der Telecaster, aber das hat er allerdings auch gehabt hier, der Frontmann. Alles drin in der Musik, was beliebt ist und gewollt wird. So ein bisschen kommt mir das vor. Also nicht direkt gecastet oder so, aber ja, schon eben alles reingemacht, was so modern ist und so gerade gut ankommt. Ja, finde ich. Ja, nee, Frauen machen die Welt besser. Ja. Wenn die an der Regierung wären, würde es allen gut gehen. Sind auch harmonieren. Bösenfähig. Also, ja, Frauen sind einfach. In Russland gibt es sogenannte schwarze Witwen. Sagt hier der Twitter-User Vic. Ich habe dem Twitter-User Vic an dieser Stelle geglaubt. Ihr müsst selber einordnen, wie weit ihr hier mitgeht, aber ich fand seine Argumentation entsprechend überzeugend, dementsprechend. In Russland hat sich eine perfide Masche etabliert. Frauen gehen Scheinehen mit Soldaten ein, nur nach deren Tod staatliche Entschädigungszahlungen zu kommen. Diese Frauen sprechen offen über ihren Businessplan. Keine Romantik, kein Patriotismus, nur Kalkül. Wir heiraten, kriegen 5 Millionen Rubel, monatliche Zahlung, dann geht er aufs Schlachtfeld. Was wie Zynismus klingt, ist für viele Realität und ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Einige dieser Frauen inszenieren sogar ganze Operationen, Fake-Familien, Kinder, die offiziell als seine gelten. Ein paar Fotos fürs Protokoll werden geliefert und dann abwarten. Je früher er stirbt, umso schneller kommt das Geld. In Sibirien existierte eine ganze kriminelle Bande. Eine sogenannte schwarze Witwe überzeugte mehrere Männer, sich anwerben und gleichzeitig mit ihr trauen zu lassen. Vier davon starben kurz darauf an der Front. Für jeden kassierte die Bande 3,5 Millionen Rubel. Involviert war sogar ein Polizist, der vertrauliche Daten lieferte. Ein Offizier verliert im Gefecht einen Arm, doch den Warnschlag versetzt ihm die Heimkehr. Seine liebende Frau hat ihm die ganze Wohnung ausgeräumt. Und das Beste, alles ganz legal. Schließlich war sie ja seine gesetzlich anerkannte Ehefrau. Außerdem wurden die Suchmaschinen mit zahlreichen Anfragen von Frauen überflutet. Wie schicke ich meinen Mann zur Armee? Der Staat erhöhte die Zahlung und die Frauen wurden sofort aktiver. Es ist sehr profitabel. Der Mann im Graben, die Karte des Mannes für sich selbst. Wenn er, wenn überhaupt, bekommt die Frau 5 Millionen. Stellen Sie sich vor, wie glücklich sie sein wird. 1 Million Rubel sind 10.000 Euro. Eine Krankenschwester hat absichtlich schwer verwundete Soldaten geheiratet, um die ihnen zustehende Entschädigung nach ihrem Tod zu erhalten. Sie hat diejenigen geheiratet, die nicht mehr lange zu leben hatten. Etwa 5 Kämpfer wurden auf diese Weise verheiratet und sie erhielt dann eine Entschädigung. Das sind keine Ausnahmen, sondern ein perfides Geschäftsmodell, das in Russland blüht. Der russische Staat zahlt für Tote großzügig und ohne Fragen. Heirate einen Soldaten, warte auf seinen Tod und kassiere staatlich garantierte Millionen. So korrupt ist das System, dass sogar der Tod zum lukrativen Geschäft wird. Wer Russisch kann, kann hier sich die Quellen anschauen. Teilweise sind deutsche Übersetzungen dabei. Aber ich zweifle keinen Moment daran, dass sowas in Deutschland ganz genauso passieren würde. Würden wir Krieg haben, würde es eine Entschädigung für im Krieg gefallene Soldaten geben. Würden heutzutage irgendwelche Internet-Schickimicki-Tanten das genauso machen, neben OnlyFans noch Scheinehen eingehen. Weil es geht ja nur ums Zusammenraffen von Kohle. Frauen, ne, machen alles in der Welt besser. Wir sollten mehr von ihnen wählen, weil dann erledigen sich unsere Probleme mit der feministischen Außenpolitik und Innenpolitik, erledigen sich alle unsere Probleme. Weil die halt keine Fehler machen, weil die keine bösen Hintergedanken haben, weil die nicht zynisch und berechnend sind. Nie. Ja, gibt es aber auch manchmal Männer, die schwarze. Ja, natürlich gibt es genauso schlimme Männer und natürlich gibt es auch gute Frauen. Ich würde eher sagen, das Scheinehen auch andersrum passieren, das manchmal. Anstatt diesem, wir sollten sie nicht wählen oder so, würde ich viel eher sagen, dieses ganze Gedöns von wegen, ja, lass mal was machen, was den Frauen exklusiv zugutekommt, da kann ja nichts schief gehen, weil die würden das ja im Leben nicht irgendwie selber ausnutzen. Das ist ja vor allen Dingen dieses Ding. Ne? Und das haben wir ja bei diesen ganzen Sachen wie Nein heißt Nein, Ja heißt Ja, glaubt den Frauen, bla bla, diesem ganzen Zeug haben wir das ja auch, wo es ja auch quasi immer heißt, so, ja, was wollt ihr denn so? Das kann man doch einfach so machen, nur weil das denen dann halt exklusiv nützt, da heißt das so lange noch nicht, dass es verkehrt ist oder so. Und das ist hier eher so ein Fall. Ja, nur wenn der Tod eines anderen mir nutzt, so, dann ist das ein bisschen wie eine Feuerversicherung auf das Haus des Nachbarn abschließen und dann Feuer legen oder so. Ich meine, das verleitet ja förmlich schon. Also das ist irgendwie ein Zeichen für ein kaputtes System, finde ich. Hunderttausende Menschen ohne Arbeit nicht als arbeitslos gelten. Ja, das über die Stadt toll. Oder was? Hier bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die Beispiele sind, weil das ist ja so ein Ding, was halt also seit 20 Jahren oder so eigentlich immer das Gleiche ist. Genau. Da wird es doch wahrscheinlich jetzt darum gehen, dass es irgendwelche Maßnahmen gibt, wo die Leute irgendwie sind und dann nicht mehr mit reinzählen. Exakt, ja. Ein O-Jobs öffentlich. Genau. Ich habe das auch nicht mitgebracht, weil das ganz neu ist oder weil das irgendwie jetzt gerade sich entwickelt oder so, sondern ich habe es mitgebracht, weil wir, finde ich, viel zu selten darüber sprechen und ich das nochmal in die, zusammen mit diesem Artikel, der mir vor die Füße gerollt ist, letzte Woche in die Gedächtnisse zurückrufen will. Offiziell haben wir momentan knapp 3 Millionen, 2,967 Millionen Arbeitslose in Deutschland, schon mehr als genug. Und wir wissen alle, wer den großen Teil der Bürgergeldempfänger in Deutschland ausmacht, auch wenn unsere Parteien da nicht drüber reden möchten. Und der Artikel erfragt erstmal, was ist denn überhaupt ein Arbeitsloser? Und sagt, das sind Leute, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungsbemühen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen, sich bei der Agentur arbeitslos gemeldet haben und nicht in einer Maßnahme der aktiven Arbeitspolitik wie zum Beispiel Bewerbungstrainings stecken. In der Statistik gilt weiterhin als nicht arbeitslos, wer über 58 ist, Bürgergeld bezieht und in den vergangenen 12 Monaten keinen Job angeboten bekommen hat. Zumindest, wenn diese Kriterien vor 2022 auf ihn zugetroffen haben. Die entsprechende Regelung wurde damals nämlich abgeschafft, aber die damals Betroffenen wurden nicht wieder in die Statistik eingeführt. Wie geil, oder? So, erstmal klassifizieren wir die Leute hier als nicht arbeitslos. Und dann lassen wir, guck mal, plang, weg. Magischer Trick, ich habe sie verschwinden lassen. Die gibt es gar nicht mehr und tauchen nie wieder in irgendeiner Statistik zum Nachteil der Regierung oder des Bundesarbeitsministers auf. Super, oder? Nur gelegentlich, wenn das mit den Kosten mal eine Rolle spielt, dann fragen wieder alle, wie das denn zusammen soll, die hohen Kosten und die wenigen Arbeitslosen oder so. Wenn mal einer nachrechnet, macht ja auch nicht jedes Jahr irgendjemand. So, dann haben wir also Unterbeschäftigte, krank oder Maßnahme, aber nicht arbeitslos, 731.000. Über 58, 12 Monate kein Jobangebot, der Fall, den wir eben hatten, 60.500. Erziehung, Haushalt, Pflege, können wir auch wieder gucken, welche Klientel ist das vielleicht, ne? 408.000. Und dann haben wir eine Gesamtzahl von nicht arbeitslosen Menschen, die doch arbeitslos sind, von 1,2 Millionen, womit wir halt nicht bei 3 Millionen Arbeitslosen, sondern bei knapp 4,2 Millionen landen. Ne? 5%. Ja. Wir haben eine Quote von 9,1%, eine effektive Quote. Die offizielle Quote lautet 6,4%, aber in Wahrheit haben wir eine Quote von 9,1%. Alter Schwede. Viel. Wir haben keine Ideen offensichtlich. Meiner Meinung nach geht auch immer noch ganz schön vieles. Ist noch rückläufig so. Und unser Wirtschaftsgeschehen, meine, unsere Innenstadt sieht aus wie zerbombt so ungefähr. Ja, ja. Hier auch, Dito. Verstehe ich nicht, wie die Läden das noch schaffen, sozusagen, die noch da sind. Das ist denen einfach egal. Man könnte die Zahlen noch deutlich niedriger ansetzen, etwa indem man die Definition der International Labour Organization verwendet. Während für das deutsche Sozialgesetzbuch und damit für die Arbeitsagentur eine Beschäftigung erst ab 15 Wochenstunden zählt, reicht für die ILO eine Stunde. In der Folge verzeichneten die europäischen Statistikbehörde Eurostat und das Statistische Bundesamt für Deutschland eine ILO-Arbeitslosenquote von 3,6%. Ja. Super. Deutschland ist ein reiches Land, oder? 3,6% ja. Nur Arbeitslose. Ah, guck mal. Das ist wie in Amiland. Die haben 5% Arbeitslose und 15% Leute, die von Foodstamps leben, sozusagen, die die brauchen. Also wie... Viel Arbeit können die auch nicht haben, oder zumindest keine von denen, die was machen können. So. Ja, kommen wir mal zu Frauke Brosius-Gerstorf zurück, beziehungsweise zu dem Plagiatsgutachter, hier, wie heißt der nochmal? Stefan Weber, genau, Dozent Dr. Stefan Weber. Der hat nämlich veröffentlicht das Schreiben seiner Anwälte als Antwortschreiben auf die Klage, glaube ich, die ihn bedroht. Und ja, das war wohl ein relativ kurzes Schreiben oder geschrieben. Und das Antwortschreiben ist jetzt deutlich länger. Ich habe es mal angelesen und es wird an verschiedenen Stellen leicht suffisant irgendwie was dargestellt, was sie eben, wo die Brosius-Gerstorf ja eigentlich gelogen hat, zum Beispiel, dass er eben gesagt hat, da wäre ja nichts. Und die Anwälte würden eben eine Antwort schreiben oder so. Das kam ja auch nur so stückweise. Also diese komische Stellungnahme von ihren Anwälten, die ist ja im Prinzip gar nicht veröffentlicht worden. Ja, und er ist sich aber relativ sicher, dass er das gut macht, sammelt angeblich jetzt auch Spenden ein. Ich sag mal, drück ihm den Daumen, aber ich sehe auch nicht so, wo das Problem geben soll. Ich bin näher gespannt, ob da man nochmal was von hört, sozusagen auf Dauer, weil irgendwann, ob da irgendwas passiert, wenn jetzt dann rauskommt, dass er eben sich hat unterstützen lassen, ohne dass er das vernünftig angegeben hat. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Strafen draufstehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Professorentätigkeit irgendwann schwieriger wird oder bei ihm mit der Doktortätigkeit oder so. Ich weiß nicht, also in dem Fall würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass es groß Beschiss ist, diese oder dass sie sich die erschlichen haben, diese Auszeichnungen da, Doktor und Professoren oder so. Aber es ist natürlich nicht erst rein und ja, eine Aberkennung käme da vielleicht schon in Frage, weiß ich nicht genau. Aber vielleicht hört man auch einfach gar nichts mehr davon, die wussten dann so weiter. Man lässt das im Sand verlaufen, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ein Rechtsstreit muss erstmal nochmal laufen. Ja, das braucht ja seine Zeit, das kennt man ja. Ne? Fand ich aber ganz interessant auch zu lesen, wer das mal lesen möchte, wer da interessiert ist, was da an Nachweisen existiert, die ich nicht alle also immer überzeugend fand, was ich bisher von ihm gesehen habe. Aber seine Software und so weiter und die Begründung, die dann dazu steht, die sprechen ja für sich sozusagen. Ja. Das ist das mit der Frau Brosius-Gerstorf. Bin schon gespannt, wie es mit der nächsten Kandidatin da weitergeht. Die Glücken hatte ja, glaube ich, vorgeschlagen, dass man die Frauke und die Kollegin doch nach der Sommerpause schnell mal eben durchwinkt, so früh morgens irgendwann. ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist, ob das was wird. Aber die Diskussion um die kommende, um die nächste Wahl der Frau, wie heißt sie, Kaufhold oder so, die wird ja sicher nochmal ein bisschen heiß hergehen und uns auf das nächste Ding einstellen, die nächste Verrückte von, mit verrückten Verfassungsvorstellungen oder so. Erstaunlich, diese Leute. Ja, so ist der Stand der Dinge. Ja, kommen wir nun zu einem Landtag, in dem wir, glaube ich, schon, also auf jeden Fall ganz lange nicht mehr waren. Ich glaube, irgendwann waren wir schon mal da, aber auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Hier geht es um ein Demokratiefördergesetz und da hatte ich diese Rede, die wir uns gleich anhören, hatte ich diese Woche bei Social Media gefunden. Es geht um das Demokratiefördergesetz, wie gesagt, und ich weiß, ich konnte mir jetzt nicht den ganzen Tagesordnungspunkt anhören, aber diese Dame hier, was eigentlich eine FDP-Abgeordnete ist, jetzt sehe ich hier gerade fraktionslos, also scheinbar, ja, weiß ich nicht, gehört sie da der Fraktion nicht mehr an. Aber ja, sie kam mir auf jeden Fall ganz vernünftig vor und hören wir mal. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Demokratie braucht keine Gesetze, sie lebt von Menschen, das wurde schon gesagt, Menschen, die für Freiheit einstehen, für Vielfalt und für gegenseitigen Respekt. Und es braucht auch einen Staat dazu, der das Vertrauen genauso dazu hat. Demokratie lebt von freier Debatte, vom respektvollen Streit, von Eigenverantwortung und von dem Mut, Unterschiede auszuhalten. Es gibt Instrumente der Demokratieförderung bei uns im Land, die sollten evaluiert und angepasst werden. Ja, das sehe ich auch so, aber es braucht kein Gesetz. Ein Demokratiefördergesetz, das staatlich finanzierte Strukturen schafft, birgt Risiken. Es kann dazu führen, dass der Staat entscheidet, welche Projekte und Initiativen förderwürdig sind und damit indirekt, welche Meinungen und Ansätze unterstützt werden. Das halte ich für gefährlich. Und eins noch, gelebte Demokratie kennt keine Kontaktschuld. Diktaturen arbeiten mit Kontaktschuld. Hitler, Stalin, Ulbricht und Honecker waren da Weltmeister drin. Und von einer Diktatur sind wir Gott sei Dank weit entfernt. Vielen Dank. Ja, in Meckpumpen kommt das nochmal aufs Panel oder wie das heißt, aufs Tapet, das Thema. Aber sonst noch nicht, oder wie? Oder was ist das? Woher kommt das jetzt überhaupt? Das ist da thematisiert. Das war ein Antrag von den Grünen. Mhm. Und der hieß irgendwie, jetzt nochmal den Tagesordnungspunkt hier gucken. Demokratiefördergesetz schaffen, neu schaffen sozusagen. Geht uns ja, glaube ich, drum. Naja, was soll da drinstehen, ne? Dass NGOs irgendwie finanziert werden, dass die Strukturen festgeschrieben werden. Ja, okay. Das ist natürlich nicht wünschenswert. Genau, Beteiligung und Mitwirkung an der Erarbeitung eines Demokratiefördergesetzes für Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wollen die so Vorreiter spielen sozusagen und dann ziehen die anderen wieder hinterher oder wie? Also. Ja, also ich muss noch mal gucken hier, diese Dame, Sandy von Baal, ich kenne sie noch nicht lange, aber sie folgt mir jetzt auch. macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich muss echt mal schauen, warum die, also die tritt noch unter FDP auf jeden Fall auf. Aber ich finde das komisch, dass sie jetzt hier unter fraktionslos geführt wird. Ich hoffe mal, dass sie nicht sich gesagt haben, oh nein, jemand, der vernünftige Dinge sagt, das können wir ja aber nicht gebrauchen. Also ich hatte jetzt auch mal gegoogelt, am 27. April 25, also vor kurzem, trat sie aus der Landtagsfraktion aus, damit ihre Fraktionsstärke verlor. Und warum ist sie ausgetreten? Einschränkung bei der Parlamentarin. Hä? Ich sehe jetzt nicht warum. Die Entscheidung sei nicht spontan gefallen, sondern sei das Ergebnis eines langen inneren Ringes. Es ist ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr weitermachen kann, ohne mich selbst und meine Überzeugung zu verleugnen. Okay, also ich weiß jetzt nicht, was der konkrete Anlass war, aber hey. Ja, die hat halt die Fraktion verlassen, dadurch hat die FDP die Fraktionsstärke im Landtag verloren. Ja. Tja, also die ist, gewählt worden über Listenplatz Nummer 3. Also unbeliebt in der Partei war sie wohl nicht. Scheinbar nicht, ja. Und ich hatte halt schon ein paar Sachen jetzt gesehen von ihr und ich fand das eigentlich alles vernünftig, was sie so gesagt hat und bin etwas geschockt, dass ja, für die da kein Platz mehr ist. Aber gut, wenigstens haben wir sie nicht rausgeworfen. Ja, weil die FDP das alles mitmacht, oder wie? Deswegen. Ja, da kann man ja nichts zu sagen jetzt. Ja, okay. Weil wir es ja nicht wissen. Aber sie ist auf jeden Fall sehr ruhig, hat sehr ruhig gesprochen. Das allein ist schon seltsam für Parlamentsansprachen heutzutage. Jo. Who the fuck ist ruhig? Sehr ruhig ist ja auch diese ganze WHO-Geschichte durchgewunken worden. Die Bundesregierung hat die Frist verstreichen lassen, Einspruch gegen die überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften IGV der Weltgesundheitsorganisation zu erheben. Doch damit nicht genug. Bereits am 16. Juli hat das Bundeskabinett von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Weg für die IGV bereiten soll. Und dieses Gesetz hat das in sich. In Artikel 2 heißt es zum Beispiel im Wortlaut: Durch dieses Gesetz in Verbindung mit den internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, des Brief- und Postgeheimnisses und der Freizügigkeit, jeweils mit Verweis auf den entsprechenden Artikel des Grundgesetzes, eingeschränkt. Zur Erläuterung wird darauf hingewiesen, dass dieser Artikel mit dem Erfordernis des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes entspreche. Dieser wiederum besagt, soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das neue Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. In der Zeile verrutscht. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angaben des Artikels nennen. Im Grunde handelt es sich also bei Artikel 2 des neuen Gesetzes um eine Formalie. Wenn dieser nicht Genüge getan würde, könnte die EGV nicht greifen und dennoch ist es erschütternd, den Artikel schwarz auf weiß zu lesen. Die Bundesregierung billigt ausdrücklich, dass durch die EGV Grundrechte eingeschränkt werden können. Insbesondere auch das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit. Und das Grundrecht der Freiheit der Person. Das heißt, es wird nächstes Mal keine Diskussion mehr darüber geben, ob du dich impfen lässt. Die holen dich ab, die setzen dich irgendwo hin und dann wartest du da so lange, bis der Arzt kommt und dann wirst du fixiert und dann wirst du geimpft. Steht doch im Gesetz. Warum soll ich mich denn überhaupt noch mit solchen Schwurblern und wie war das? Und was weiß ich alles überhaupt. Querlenker, oder? Genau, Querlenker. Ja, das Problem bei dieser WHO-Sache ist, dass dort Empfehlungen gegeben werden und die werden dann von nationalen Kommissionen geprüft. Und zwar nicht unter dem, was normalerweise gilt, und zwar, dass immer nur das mildeste Mittel zur Anwendung kommen darf, wegen der Verhältnismäßigkeit als rechtsstaatliches Grundprinzip, was wir haben, ne, dass der Staat immer das mildeste Mittel, was er zur Verfügung hat, einsetzen muss, was wirksam sein kann. Und das wird ersetzt durch die Fürsorgepflicht unter Wahrung des Vorsorgeprinzips. So, das heißt, wenn du da 5 Leute hast und einer sagt so, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dann hast du 2, die sagen, das ist mittel, dann hast du 2, die sagen, ja, das ist hoch und einer sagt, das ist extrem apokalyptisch, dann muss man halt unter Wahrung des Vorsorgeprinzips halt auch auf diese extreme Meinung eingehen und dafür dann das mildeste Mittel finden. Ne? So. Ja, dadurch wird dieses Prinzip ausgehebelt. Das ist die Krux an dieser ganzen Sache, die ich sehe. Ja. Warum das eigentlich abzulehnen sich gehört. Aber ja. Gibt es denn Länder, die es abgelehnt haben? Ja, ja, die Schurkenstaaten. Ach so. Die schon gar kein Stimmrecht mehr haben oder gar nicht mehr teilnehmen bei der WHO. Ja, ja. In den Niederlanden war es noch nicht durch. Ne? Ich glaube, die Regierung ohne Wilders wollte es dann doch abnicken, komischerweise. Komisch, komisch. Ja, ich meine, die WHO ist so gesehen jetzt ja auch eine freiwillige Selbstverpflichtungsveranstaltung. Ne? Das ist, machst du mit oder nicht? Wie Pariser Migrationspakt, anybody? Tja, who? The who? Who are you? Brisant ist, dass in den überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften, die erstmalig am 1. Januar 1971 in Kraft getreten sind, nun der Begriff der pandemischen Notlage eingeführt worden ist. Die Ausrufung einer solchen Notlage ermöglicht es dem WHO-Generaldirektor, künftig zeitlich befristete Empfehlungen zu geben. Diese Empfehlungen können zum Beispiel die Überprüfung eines Impfnachweises, Durchführung von Quarantänen und Einreisestopps umfassen. Jeder WHO-Mitgliedstaat verpflichtet sich durch die Annahme der IGV insbesondere dazu, bei unklaren Gesundheitsereignissen die WHO zu informieren und entsprechende von der WHO koordinierte Maßnahmen zu unterstützen, eine nationale IGV-Behörde einzurichten, Labordiagnostikkapazitäten bereitzuhalten sowie Desinformation zu bekämpfen, sprich kritische Stimmen zu unterdrücken. Das Bundesgesundheitsministerium behauptet indes, dass die IGV-Änderungen die WHO und die Vertragsstaaten lediglich dabei unterstützen sollen, schneller und effizienter auf Pandemien und andere Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu reagieren. Ja, wer das glaubt, glaubt wahrscheinlich auch noch an den Osterhasen. Auch der O-Ton von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen klingt denkbar harmlos. Ich habe nicht mal ein Gesicht dazu im Kopf. Die Weltgemeinschaft muss sich besser auf globale Gesundheitskrisen vorbereiten. Das hat uns die Corona-Pandemie gelehrt. Um richtig reagieren zu können, benötigen wir im Ernstfall möglichst schnell Informationen über Ursachen und Lage. Und wir brauchen vor Ort in allen Ländern Labore und Krankenhäuser, die mit der Verbreitung neuartiger Infektionen umgehen können. Nur wenn wir als Staatengemeinschaft gut zusammenarbeiten und schnell handeln, wird es künftig möglich sein, globale Gesundheitsrisiken effektiv einzudämmen oder sogar zu verhindern. Ja. Die WHO kann damit, interpretiert es die Achse des Guten hier, der Autor, die Autorin Martina Binnig, eine Gastautorin, ist den verantwortlichen Politikern tatsächlich nicht bewusst, dass sie der WHO verbindlich die Befugnis erteilen, über einen Ausnahmezustand in Deutschland entscheiden zu können. Und hier ist halt die Frage, wie kann das Bundesverfassungsgericht das überhaupt zulassen? Ja, gut. Dass wir sowas, ein Recht, hier einen Ausnahmezustand zu verhängen, an ein Gremium weitergeben, das nie von irgendwem gewählt wurde, das teilweise von völlig abgefuckten Schurkenstaaten beherrscht wird. Und wir sehen an Israel-Gaza ganz genau, auf wessen Sympathie die UN-Sympathien liegen. Deswegen sage ich, ich will nichts damit zu tun haben. Was soll das? Warum verkauft ihr mein Geburtsrecht und das Geburtsrecht aller kommenden Generationen? Ja, diese Tendenzen sehe ich aus, wobei ich nochmal betonen will, dass die WHO und die UN doch schon grundsätzlich unterschiedlichen Charakter haben. Ja, und ja, warum geht das rechtlich? Weil, wie ich es gerade gesagt habe, es werden diese nationalen IGHs eingerichtet und die kriegen dann die Empfehlungen von der WHO und die bewerten die dann. Und das, was da als Bewertung rauskommt, wird halt unter diesem Vorsorgeprinzip quasi bewertet und nicht nach dem realistischen Annahmen, sondern wir müssen das maximale Risiko absichern, weil das sind wir, weil wegen dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter. Daraus wird das ja raus abgeleitet. Also nicht körperliche Unversehrtheit, irgendwas anderes. Ja, gesundheitliche. Die haben da diesen neuen Begriff halt, ja. Weiß ich nicht, sorry. Ja, kann man nur sauer werden, wenn man sowas mitkriegt. Bitte, Bastard, dieser Mann. Wem gehört der italienische Küche? Darf man Ananas auf Pizza machen? Das, glaube ich, geht nicht. Mir gehört die. Auf den Amjad. Genau. Die hat uns, glaube ich, der Abi geschickt. Danke an Abi. Das habe ich doch eben auch im Chat gesehen. Ja. Mohammed Amjad hat mal wieder einen Artikel geschrieben. Ist ja lang her. Aber ich kann heute nicht mit der hohen Stimme alles vordrehen, lesen, sonst drehe ich durch. Oh, los, doch. Es ist ein sehr langer Artikel für Herrn Amjad. Der macht ja normalerweise nur das Nötigste, aber ich denke auch, die beim Spiegel haben mal die Worte gezählt und haben gesagt, hier, Amjad, du schuldest uns noch 8.000 oder so für die letzten Kolumnen. Und er sieht halt... Er erzählt die Schnurre, dass die Giorgia Meloni dem Prinz Charles ein goldenes Gläschen Nutella überreicht hat, so nach dem Motto, guck mal hier, haben wir erfunden, Ferrero und so. Wow. Und mit persönlicher Namensgravur und Gebrauchsanweisung, dass man das an einem verregneten Sonntag im Pyjama und so, bla bla bla bla bla. Die Botschaft, italienische Ferrero-Schokogeschmack für die Seele, den lieben doch alle, auch der englische König. Die Manager klatschen begeistert, die Ministerpräsidenten der rechtsextremen Fratelli d'Italia lächelt. Dass die immer da gleich rechtsextrem an jede Partei dran schreiben müssen, ich finde es auch großartig. Aber gut, so rechtsextrem handelt die Meloni irgendwie gar nicht, aber gut, naja. Seit Jahren führt die italienische Rechte vor, wie Kulinarik politisch instrumentalisiert werden kann. Manchmal ist das für die Nutella-Anekdote etwas peinlich. Bla bla bla, irgendwie hat Meloni Melonen hochgehalten, um mit ihrer Weiblichkeit und der italienischen Liebe für frische Produkte für sich zu werben. Mohammed, warum assoziierst du mit den Melonen gleich die Brüste? Also ich meine, also der Name, hast du darüber nach? Ach, Mohammed, bei dir ist eh Hopfen und Malz verloren. ja, und bla bla bla bla bla. Der Erzbischof von Bologna hatte jüdische und muslimische Geistliche zum Fest der Stadtpatronen eingeladen und wollte aus Respekt vor den Speisevorschriften seine Gäste Tortellini mit Hühnchen statt mit traditioneller Schweinefleischfüllung servieren. Matteo Salvini hat seinen Followern geschrieben, ist euch klar, dass sie versuchen, unsere Geschichte mit unserer Kultur auszulöschen? Und dann gibt es immer wieder Ärger, weil Tortellini nicht ordentlich befüllt werden oder halal sind oder wo wahrscheinlich. Essen wird nicht nur in Italien politisch instrumentalisiert, weiß Mohammed. Jeder Mensch muss nicht nur Nahrung zu sich nehmen, sondern verbindet damit auch Erinnerungen, Identität, daran, was die Großeltern einem als Kind aufgetischt haben, an die Lieblingsspeise in der Schulkantine oder das beste Komfortfood im Erwachsenenalter. Diesen emotionalen Zugang zu Lebensmitteln und Rezepten machen sich die Politiker des rechten Spektrums zunutze. Alter, ich habe schon so gelacht, einfach über die Formulierung, als ich hier angekommen war, aber dann ist mir eingefallen, wer geht uns denn alles auf den Sack? Wer schreibt denn ganze Bücher und Kisten voller Kolumnen darüber, wie scheiße die deutsche Küche ist? Dass wir hier doch eh nur Pfeffer und Salz kennen. Dass niemand das Zeug essen will, was es hier gibt. Die ganze Scheiße. Wer wieder dieses Kulturkampfthema. Ihr fangt die Scheiße an. Und wenn die anderen sagen, nee, ich bin aber stolz auf Lapskaus und Presskopf. Nazis, die Nazis machen sich das Essen zunutze, weil die Leute gerne sich an die Leberwurst mit Oma erinnern können. Die Nazis jetzt mit Leberwurst punkten. Was können wir tun? Leberwurst verbieten, sage ich. Alles nur noch halal, Leberwurst weg. Schweineschinken weg, Schnitzel weg. Das ja, wenn ja ich nur noch solche Sachen nationalistische esse, dann... Pipeline. Schweineschnitzel ja. Ist eine Pipeline zum Rechtsextremismus. Ich muss das doch essen, sonst alles andere ist doch Aneignung kulturelle. Dann darf ich gar nichts mehr essen, oder wie? Nein, du kannst dir gefälligst beim Türken für 10 Euro Gammelfleisch holen. Alter Schwede. Alice Weidel rief ihren Anhängern wütend zu, dass sie sich ihr Schnitzel nicht wegnehmen lassen. Hat Mohammed hört schon wieder die Schnitzel, die Stiefel auf dem Park, auf dem Beton draußen, auf dem Kopfsteinpflaster. Die marschieren schon wieder, Mohammed, weil sie das Wort Schnitzel gehört haben. Und dann findet er natürlich auch noch eine italienische Köchin, die gar sagt, es gibt da gar keine italienische Küche, gibt da ganz viele verschiedene. Deswegen kann man so gar nicht nationalistisch sein. Klar findest du so eine, Mohammed, du findest immer so eine. Du findest aber einen Haufen Leute, die dem Faultier hier sein Büdler anzünden wollen, weil er wieder Ananas auf die Pizza gemacht hat. Da sind das auf einmal alles Italiener. Oder wenn Leute Sahne an Carbonara machen, da sind es dann auf einmal alles Italiener. Aber Mohammed hier hat die eine gefunden, die sogar, wenn jemand Spaghetti durchbricht, sagt, ja, ist doch egal, kann doch jeder machen, was er will. Weiß ja auch keiner, dass Italiener da eigen sind, wenn die Leute irgendwie ihren Kram missbrauchen, den sie machen irgendwie. Beim Gastronationalismus geht es um eine Verteidigung der nationalen Identität, die angeblich überlegen ist. Und durch Globalisierung, Schmelztiegel, Kulinarik und Migration bedroht wird, sagt Michele Antonio Fino. Professor für Food Law an der Universität für Gastrowissenschaften im norditalienischen Polenzo. Ich meine, so ein Schnitzel oder eine Sülze oder so, die ist ja schon gehaltvoller als eine Pizza, die man eigentlich gemacht hat, um Reste zu verwerten. Einen billigen Teig aus nicht viel mehr als Hefe und ein bisschen Mehl oder so, glaube ich. Ja. Und natürlich ist ja auch der arme Süden, der reiche Norden, das war ja nie Italien, das waren immer zwei Orte. Und überhaupt ohne die Migrantinnen, die irgendwie die ganze Welt gegangen sind, wüssten wir gar nichts von Pizza und Nudeln. Jawohl. Oh Gott, ja. Und dann soll das auch noch als Weltkulturerbe geschützt werden, die italienische Küche. Und da gibt es ja schon Leute, die sagen, nee, das verderben wir denen, weil das kommt ja von oben, von der Regierung, die wollen das schützen, das geht bei der UN eigentlich gar nicht, das muss von unten kommen, bei der UN, bla bla bla bla bla bla. Oh, der geht ewig, weil der ist so unendlich lang und noch ein Detail und noch irgendwas, ja. Da. Und dann sagt nämlich am Ende, sagt der Kronzeuge, diese Köchin, sagt er, nee, unsere Politiker können nur Propaganda. Und ich kann mir vorstellen, wie Mohammed zufrieden nickt und dann irgendwie Klappe und Ende und dann seinen Artikel schreibt. Schönes Schlusswort. Drüber nachdenken, ob unsere Politiker Propaganda können, gehört nicht zu Mohammeds Arsenal. Ja, weniger essen, weil Essen ist rechts, genau. Ja, die Claudia Roth hat mal wieder sich stark gemacht dafür, dass irgendwelche Kolonien in Afrika Entschädigungszahlungen erhalten sollen. Dafür mit zwei anderen Frauen sich zusammengetan und eine Forderung aufgestellt. Ich weiß gar nicht, an wen das gegangen ist. Auf jeden Fall wurde das ja in die Bundesregierung im Prinzip. Und das wurde jetzt aber abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass Entschädigungszahlungen einfach zu der Zeit nicht verabredet waren sozusagen in solchen Fällen und dass man das eben dann 1948, glaube ich, mit dem Völkerrecht festgelegt hat und alles, was danach passiert, dann auch irgendwie entschädigt, wenn es denn sein muss oder wenn es denn was gäbe, aber da gibt es ja eben nicht viel. Dennoch setzt sich die deutsche Regierung dafür ein, da den in Namibia und ich weiß nicht, wo sie noch waren, irgendwas zukommen zu lassen, möglichst irgendwie auch Geld und so, aber nicht so viel, wie sie da vielleicht gerne hätten. Ich habe das mitgemacht, weil ich mir auch dazu was anderes eben im Hinterkopf gekringelt hat, nämlich das Interview, das ich vorletzte Woche mit dem Brotkorb gesehen habe, das ist Matthias Brotkorb aus Russland, aus dem Osten irgendwo, und der hat ja ein Buch geschrieben über die deutsche Kolonialzeit, beziehungsweise wie das in Museen verarbeitet wird in Deutschland und so, und er hat zwei wesentliche, meiner Meinung nach ziemlich wesentliche Dinge gesagt, nämlich, dass die Sklaverei damals beileibe nicht wirklich nicht stark verbreitet war, es waren irgendwie 1,4% der Bevölkerung, die überhaupt damit zu tun hatten. Und das Zweite, was er eben auch gesagt hat, was ich irgendwie erstaunlich fand oder so noch nie gehört habe jedenfalls, ist, dass der deutsche Kolonialismus speziell darauf ausgelegt war, die Sklaverei abzuschaffen. Die haben sich sehr stark bemüht und ja, eben stark gemacht dafür, dass das wegkommt, diese unmenschliche Sache. Also, dass es alle Leute früher irgendwie geil auf Sklaverei gewesen wären, weil sie davon hätten profitieren können oder so. Das ist einfach Quatsch, das stimmt halt einfach nicht, ne? Also das Vielleicht nochmal dazu. Ja, das fanden die meisten Leute schon immer scheiße mit Sklaverei und man hat es dann irgendwie, Gott sei Dank, dann irgendwann abgeschafft. Ja, und da gibt es vielleicht dann irgendwie gar nicht so richtig viel gut zu machen. Ne? So sehe ich das. Ja, auch nicht im Gegenteil natürlich, aber okay. So viel gut zu machen, weiß ich nicht genau. Es ist eben weg, das Problem. Seid doch froh. Ne? Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, es ist doch klar. Die letzte Regierung hat sich ja damit gerühmt, dass sie da irgendwelchen Leuten ihre Bronzen wieder gegeben hat, lauter so Dinge. Ja. Und das gehört ja zu deren Identität irgendwie mit dazu, dass man sich irgendwie für die Wurzel einen überzählt. Aber so Sachen, wo man da wirklich einen schlechten Einfluss drauf gehabt hat, zum Beispiel auf Islamismus in der Welt, wo ja das Deutsche Kaiserreich daran beteiligt war, den groß zu machen, um in der Hoffnung halt da andere Leute in Afrika halt mit zu schwächen. Ja, also da haben wir wahrscheinlich noch nie von gehört. Nee, da will ich nicht sagen, dass da alles erst rein war oder so, diese, was sie angeblich gemacht haben in Namibia. Das hat so sicher auch stattgefunden und ja, gut, war vielleicht dann auch nicht rühmlich, ne? Nur eigentlich ist das unter anderem. Da wird natürlich auch viel Scheiße drüber geredet. Das haben wir auch gemerkt bei diesen Dokumentationen und so. Es reicht. Ich stelle jetzt auch immer das Bewusstsein, sie wollen halt was haben, was irgendwie eine eindeutige Schwarz-Weiß-Erzählung irgendwie ist, wo sie dann sagen können: so, ja, wir sind da hingegangen und wir haben dann nur verbrannte Erde hinterlassen und die leiden da heute noch darunter, dass wir da mal gewesen sind, irgendwelche Vorfahren von uns mit irgendwelchen Gründen, irgendwelchen Ansichten und was, wo, wie und weshalb und was es wirklich für Auswirkungen hatte und so, das ist denen doch scheißegal. Die wollen einfach so eine Geschichte haben, so ein Ding wie in Amerika halt mit den Leuten da, die dahin verschleppt worden sind, wo sie dann irgendwie so ein eindeutiges Ding haben, wo sie sagen können, das war hier moralisches Falsch und wir sind die Bösen und dann einfach behaupten können, dass das ja jetzt, also die Wurzel allen Übels bis heute noch ist und wir deswegen jetzt da zu Kreuze kriechen müssen oder so. Ja. Und denen halt alles geben und schenken und irgendwie am besten in Deutschland halt auch noch lauter Leute einsetzen, die sich darum kümmern, dass es aufgearbeitet wird, so nach dem Motto, aber halt wieder in irgendwelche Richtungen, die denen dann irgendwie schweben oder so. Fatal ist ja, dass es in Afrika auch so stark verbreitet ist, dieser Gedanke, ne? Finde ich jedenfalls. Es kann ja oft aber auch sein, dass es bei anderen Ländern, also es war schon relativ speziell die deutsche Kolonialgeschichte, die da mit der Abschaffung der Sklaverei sich rühmen wollte. Die anderen haben da eben doch ziemlich mehr Chaos auch hinterlassen, also wenn ich so speziell an den belgischen König denke. Also dass die da vielleicht gerne Geld haben wollen, das ist ja klar. Ja. Und da kommen ja auch die Polen an und sagen, wir wollen wieder Geld haben, irgendwie für den Zweiten Weltkrieg oder so. Ja. Das hat man ja auch irgendwann mal vor ein paar Jahren. Und die Römer wegen der römischen Siedlung oder so. Habe ich jetzt auch irgendwo gesehen. Habe ich mal nicht mitgemacht, den Artikel war bestimmt profan. Ja. Keine Geld für die. Antwort auf Anfrage der Grünen. Ja. Die Grünen haben gesagt, dieses Geld, was wir in Deutschland haben, können wir es nicht einfach wegschenken. Ja. Sind wir doch nicht bessere Menschen? Und diese freche Regierung hat gesagt, nein. Ja, apropos freche Regierung. Die Linke Berlin schreibt bei X oder Twitter, wie es auch besser bekannt ist. Am 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer errichtet. Es ist passiert. Wurde errichtet, ja. Wir gedenken heute den über 100 Menschen, die an dieser tödlichen Grenze ihr Leben lassen mussten. Die Grenze war so tödlich. Warum war die denn so tödlich, diese Grenze? Die mussten ihr Leben dann da lassen, weil die so tödlich war, die Grenze. Die war einfach so tödlich, diese Grenze. Verrückt, oder? Ja, voll crazy. Ich meine, warum hat keiner was gemacht? Die wussten doch, dass die Grenze tödlich war. Sag mal, wer war denn damals an der Macht? Warum haben denn die Machthaber nichts dagegen getan, dass die Grenze so tödlich war? Keine Ahnung. Es müssen wohl so Turbokapitalisten gewesen sein, oder? Die sind doch eigentlich immer so gegen Recht auf Leben und so. Ich habe gehört, die haben da so ganz primitive Schussapparate gebaut, die praktisch so einen ganzen Streifen von mehreren Metern in eine Todeszone verwandeln. Also da ist einfach Schrapnell aus so einem Trichter rausgesprengt worden und das hat dann alles zerfetzt, was im Weg stand. Und das haben die gegen ihre eigenen Leute benutzt. Wenn mir nur der Name von der fucking Partei sowas mit drei Buchstaben. Ah, fällt mir nicht ein. Die haben sich später auch umbenannt. Das ist total konfus, die Geschichte von der Partei, weil die sich umbenannt haben mehrmals. Aber es ist immer noch die gleiche Partei. Nur die, das wird heute total selten in Zusammenhang gebracht. Dass diese Partei es war, die den Auftrag gegeben hat, eigene Menschen, eigene Mitbürger, kaltblütig durch Maschinen und was noch viel schlimmer wiegt, andere Menschen sind dazu gebracht worden, auf diese Leute, die über die Grenze wollten, zu schießen. Und alles auf Auftrag einer Partei. Auf Befehl einer Partei. Und diese Partei existiert nicht nur noch und ist nicht nur im Bundestag, sondern 10% der Menschen sind schon wieder bereit, eine Partei zu wählen, die ihre eigenen Leute dafür hat erschießen lassen, dass sie nichts weiter wollten als Freiheit. Mehr Freiheit. Die individuelle Freiheit, ja, Demokratie. Oh Mann. Ja, also diese Partei war es mit Sicherheit nicht, weil deren Auftrag ist ja Einsatz für Bürgerrechte, individuelle Freiheit, da hast du es, und Demokratie müssen im Zentrum unseres Handelns stehen. Also die können es nicht gewesen sein. Also außer, dass mit der individuellen Freiheit hätten sie in der DDR aber auch gesagt. Bürgerrechte, Demokratie müssen im Zentrum unseres Handels stehen. Doch. Ja, also ich kann mir den weder Zuspruch der Linkspartei neben Zeitgeist aus einer Sache auch noch erklären. Wenn man sich mal zurückerinnert, bevor es die AfD gab, da gab es ja auch Protest wieder und Parteien, die sich als Alternative zu den Mainstream-Parteien positioniert haben. Und das war die PDS, die heutige Linkspartei. Und ne, die Wahlalternative, soziale Gerechtigkeit und bla bla bla bla, die sich ja zusammengeschlossen haben. Und ja, ich glaube, es gibt noch sehr viele Protestwähler, die einfach nur die Linkspartei wählen, weil sie alle anderen für unwählbar halten. Warum sie... Sie denken halt noch, die Linkspartei wäre dann eine wählbare Alternative, aber sich halt von AfD abschrecken lassen, weil das dann halt doch nicht deren Parteipräferenz, die etwas linker ist, entspricht. Anders kann ich mir das wirklich nicht erklären, weil so viele Funktionäre gibt es nicht mehr. So, ne? Was ja die SPD-Wähler sind. What the fuck? What the fuck, Paul? Mhm. Warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Ja, der ist mir auch aufgefallen. Der macht jetzt die Buchtour durch verschiedene Podcasts. Ne? Ja, ich habe das Buch auch schon gelesen, also zumindest das meiste davon, noch nicht ganz durch. Deswegen erlaube ich mir schon mal, das vorzustellen. Noch lange, okay, okay. Also ich fand das Buch jetzt so mittel. Ich fand es nicht so gut. Aber ich fand es auch nicht so schlecht wie hier diese anderen Bücher mit Deutschland im Titel hier irgendwie. Das habe ich auch schon wieder vergessen, wie die hießen, aber es war doch. Oh Mann. Schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab. Nee. Hier letztens von. Ruß. Von Broder, glaube ich, und noch so einem anderen. Durchs wilde Germanistan war das, glaube ich. Ja, das fand ich richtig scheiße. Dieses Buch hier fand ich okay. Also, glaube ich, ey. Es ist halt, ja, der Typ ist halt Kabarettist und es muss halt so ein bisschen lustig sein an manchen Stellen. Manchmal fand ich das ganz gut, aber manchmal dachte ich mir auch so, ja, mir wäre jetzt lieber irgendwie, weil man merkt halt, dass er manche Sachen halt nur nochmal erzählt, die weiß eigentlich jeder, aber er will halt auf irgendwas hinaus, was halt irgendwie der Witz ist. Oder so ein kleiner Twist dann irgendwie ist und so. Ja, das muss man mögen. Ich fand's nicht so ergiebig. Aber ich fand's auch nicht wirklich schlecht. Also ich muss auch sagen, es hat mich jetzt auch nicht geärgert oder so. Nicht so wie dieses durchs wilde Germanistan, was ich halt wirklich total polemisch und bescheuert fand. Ja, sein Buch fand ich einfach nur nicht besonders gehaltvoll. Also hätte ich mir mehr von erhofft, auf jeden Fall. Aber ja, kann man schon lesen. Er ist nicht so der Typ, der so auf die Kacke haut mit irgendwelchen, wie soll man sagen, so irgendwelchen wilden Thesen oder keine Ahnung, eine Meinung, die jetzt auf einer besonderen Seite ist, sehr stark oder sonst was. Also er hält sich auch immer im gemäßigten Bereich in Eindruck, glaube ich, auch. Also ich habe von ihm noch kein Buch bisher gelesen. Vielleicht muss ich mir mal das Energiewende-Buch durchlesen, vielleicht ist das besser. Aber nach diesem befürchte ich halt auch, dass es vielleicht auch einfach nur so Dinge dann vielleicht wahrscheinlich da drin stehen werden, wo man sich denkt, so ja, das brauchst du mir jetzt eigentlich nicht nochmal erzählen, wo man hinterher merkt, ach so, ja, das wird jetzt irgendwie auf irgendwas hinaus, wo man ja halt, wo sich der Witz dann halt irgendwie draus speist. Ja, also ist halt nicht so das, was ich erwarte, wenn ich halt so ein Sachbuch halt lese. Da bin ich sagen, als Witzbuch hätte ich das aber nicht erwartet, sozusagen, ne? Soll das schon eigentlich ein Sachbuch sein, oder nicht? Ja, was heißt Witzbuch? Also, es ist auch nicht Schenkelklopfen oder so. Es ist halt schon feinsinnige Observation. Aber ich meine ja auch nur, dass dieser Aufbau, ja, also dass ich halt oft das Gefühl hatte, warum erzählst du mir das jetzt? Und dann halt gemerkt habe, ach so, das war, weil du da auf irgendwas hinaus wolltest. Aber der von diesem Setup, der Gehalt ist halt nicht so wirklich gegeben. Also. Oh jo. Klar, wenn einem ein Beispiel einfällt, mit dem man so ein Thema einleiten kann, dann muss man es nicht immer bringen. Das kenne ich durchaus. Vielleicht einfach mal direkt ins Thema rein. Naja. Honest Conversation. Ja, genau. Ich habe sich die Leute von Trigonometry hier mit dem Tony Robinson unterhalten. Da hat er mal diese English Defense League gegründet, weil er da in seiner Stadt lauter Probleme hatte mit irgendwelchen Muslimen. Und ja, also das ist natürlich, da steckt natürlich so einiges dahinter, aber ich will das jetzt nicht alles hier sitzen, weil er auch stundenlang erzählt das dann im Podcast natürlich alles. Aber ich würde euch mal diesen Ausschnitt hier zeigen, weil ich den wirklich, also der ist ein Hammer. Den haben sie hier reingeschnitten quasi, weil er hätte das gerade erzählt und dann haben sie es da reingeschnitten halt als Beleg quasi. Und was wir hier sehen, ist, er ist hier bei so einer Sendung und da gibt es gleich eine, die ihm dann erzählt, dass er einfach nur kein Rassist und kein schlechter Mensch sein soll und dann kriegt er auch keine Todesdrohung und so, wovon er da erzählt. Das ist natürlich alles auf Englisch, aber es geht auch nicht lange. Also spiele ich jetzt mal ab. What has happened to me through having this opinion and speaking out the way I do, it's destroyed my life, it's destroyed my wife's life, it's destroyed my mother's life. I live with constant death threats. I've got some of them here if you want to read when we talk about a two-tier policing system. I have to wear a bulletproof vest. I've got people wanting to murder me and massacre me. Well, then stop being a racist and a bigot. Racist, Please explain one thing I've ever said. I am a British please citizen. I was born in this country, yes. And I do not spout off rubbish like you please, do. Okay? No, what am I saying? That's rubbish. I haven't got death threats. Do you know why? It's because I'm a nice person. Please explain. I want harmony if you talk in this about, country. If you talk against Islam, you'll have death threats. In this culture. So, und also das war jetzt, ne, ich krieg keine Todesdrohungen, weil ich bin ja eine nette Person. Und jetzt haben wir die gleiche Person, die das gerade gesagt hat, ein paar Jahre später. It's even more taboo because once you bring shame to your family, that's it. You know, the consequences are you could be killed, you could be ostracized, and literally you just, you know, the whole family splits up. When I came on here to talk about what happened to me, it was a family member. It took me years to come out and say it, and I just did it spontaneously on Loose Women. The repercussions on my family have been horrendous. Did some of them not believe you? They didn't believe me. They had a go at my mum. You know, it went all the way back to Pakistan and the family there. So, look... Which illustrates perfectly why, as a 13-year-old or whatever, you wouldn't come out and say something. Absolutely you wouldn't. So, when they talk about... Ja, also die gleiche Person. Und dann ist sie da irgendwo angeeckt und schon... ja, war die Kacke am Dampfen. So viel zum Thema, man muss einfach nur nett sein und eine gute genau. Person. Sei doch einfach kein Bigot und kein Arschloch, ne? Ja. Das war schon eine Ansage, ehrlich. Und die Leute alle so jubel, ehrlich. Also auch das, ne? Wie kann man das denn so bejubeln? Das finde ich Quatsch. Hat er denn sowas Schlimmes gemacht, dieser Robinson? Ja, der ist halt insofern kontrovers und da sprechen sie ihn ja auch drauf an. Also das Interview fand ich schon ziemlich gut, weil sie da halt diese ganzen Sachen noch thematisieren. Der war halt ein Fußball-Hooligan, ne? Oder ist es vielleicht auch sogar immer noch, keine Ahnung. So, okay. Aber der hat halt alle möglichen Körperverletzungsgeschichten da schon irgendwie gehabt. Und den Eindruck, den die Leute halt haben von ihm, und das sagen sie ihm halt auch ins Gesicht. Und da war aber auch irgendwie eine Woche vorher, mussten sie es irgendwie verschieben, weil er da sich mit irgendwem geprügelt hat. Und der Eindruck, den die Leute halt haben, ist, dass er halt diese Auseinandersetzungen halt heraufbeschwört, dadurch, also dass er quasi die Kämpfe halt sucht. Und er sagt halt, das wäre nicht mehr so und er wäre ja dann nicht mehr Und dieses, was da irgendwie 2 Wochen vorher war, das war wohl auch so, dass da einer irgendwie in seinen Raum da irgendwie eingedrungen ist und ihm da irgendwie folgen wollte oder so. Und irgendwann hat er sich dann halt gegen den gewehrt oder so. So steht das halt da, ne? Also, ja. Und er hat ja auch schon so Sachen gemacht, also sagt er ja halt auch, er hat halt auch mit diesem Ezra Levant hier aus Kanada irgendwie zusammengearbeitet bei seinem komischen Rebel Media mit Lawrence Sazan und diesem ganzen Zeug, wenn euch da was dran erinnert, das ist ja auch schon wieder 10 Jahre her oder so. Das war ja auch so eine komische Geschichte da, wo sie da irgendwie die Leute in irgendwelchen Kreuzfahrten oder irgendwas, ich weiß schon nicht mehr genau, dieser Gavin McGinnis war ja da auch irgendwie mit bei und so. Und ja, also ist natürlich alles schon so ein bisschen komisch, aber man kann halt nicht leugnen, dass der halt da das Alarm, den Alarm da schon lange halt gemacht hat, auch schon vor dem 11. September und das halt immer nur hieß, ja, das ISB Gott und so und auch jetzt sitzen sie da halt und er hat ja dann diesen Clip eben, der ja auch schon Jahre alt ist, gesagt, Two-Tier Justice System, ne? Also diesen Eindruck, dass halt in England die Behörden sich halt ständig darum kümmern, dass halt keiner was Böses irgendwie sagt gegen die armen Minderheiten und die aber wiederum da alles machen können, was sie wollen, quasi. Hat so ein bisschen den Anschein, ja. Und jetzt sagen halt die beiden von Trigonometry jetzt gerade nach dem, was da letztes Jahr los war in Großbritannien, kann das halt keiner mehr leugnen, dass es da auf jeden Fall Doppelstandards halt gibt. Und ich glaube, da begeben wir uns auch hin. Und wenn wir da nicht schon lange sind, aber das halt auch wieder auf typisch deutsche Art hier halt einfach nur nicht thematisiert wird oder so. Mhm. Weiß man ja mal nicht. Ja. Und ja, der war ja auch schon in Deutschland bei Pegida und so dabei. Kann ich mich noch erinnern, auch schon wieder Jahre her. Ja gut, sie hat ja dann die Erfahrung gemacht im Endeffekt, dass ihre Meinung geändert. Immerhin. Ach, und irgendwie so einer rechten Partei hat er auch mal angehört. Er schildert das hier so und das hat er auch hier bei der Oxford Union, was ich hier gerade auch sehe, vor 10 Jahren dieses Interview, das hatte ich mir damals auch angeguckt. Da sagt er halt, er ist da eingetreten, er wusste gar nicht genau, wie die so drauf sind. Jetzt so im Detail, dieses Programm von denen hat ihm halt zugesagt und der ist dann auch schnell wieder ausgetreten, sagt er, weil die halt seine dunkelhäutigen Freunde nicht dabei haben wollten. Also seine Clique da halt von Leuten. Also ja. Er wäre halt kein Rassist und deswegen hat er sich da mit denen gebrochen. Also ich hatte jetzt auch keinen Grund daran zu zweifeln, das klang für mich jetzt schon logisch, weil warum soll man dann da eintreten, gleich wieder austreten? Also muss ja irgendeinen Grund für gegeben haben. Und insofern kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja, und aber dieser Clip halt, ne, dieser Clip, der ist, glaube ich, das kannst du echt diesen ganzen Leuten da allen zeigen. Weil es ist aus meiner Sicht halt wirklich so, es ist nur eine Frage der Zeit, dass man an diesem Punkt halt angelangt ist. Von diesem, oh, ja, sei einfach kein rechtes Arschloch, tralala, auf, naja, das Problem existiert nur, weil diese Leute dulden das nicht, dass man ihre Sache da kritisiert oder irgendwas macht, was sie schlecht darstellen lässt oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Beispiel von der Dame da eben war, aber ich meine, es wird wahrscheinlich auch irgendwas mit sexuellen Sachen irgendwie gewesen sein bei ihr, deiner Familie oder so, wo sie dann drüber geredet hat und ja gesagt haben, das gibt jetzt hier Schande über unsere Familie und wie sie dann so sagt, so ja, und dann geht das da bis nach Hause, also bis in ihr Ursprungsland, werden dann da alle involviert und da scheint die ja schon selber da zu schockieren. Und so kenne ich das halt von der Ayaan Hirsi Ali auch, weil jetzt die da ja, die sollte ja zwangsverheiratet werden oder halt generell verheiratet werden mit einem Kanadier und ist ja dann über Deutschland, erst nach Deutschland, dann in die Niederlande und ist dann halt da geblieben. Sollte eigentlich dann da weiterreisen. Ich glaube, sollte von Deutschland weiterreisen, schon nach Kanada, aber ist halt in die Niederlande dann weiter und das war ja auch so ein Ding, wo die dann alle da, die ganze Familie, da dann für gerade stehen musste quasi, dass es dann nicht zustande gekommen ist und ihre Entscheidung da. Und in diesen Kulturen, da ist das wichtig. Und das lassen sie sich mal so nicht so eben ausreden. Ja. Ja, wirklich. Diese Gegenüberstellung hat mich einfach nur sprachlos gemacht. Aber ja, erwartet man ja eigentlich, ne, also. erwartet man eigentlich, genau. Wenn man... Ja, die Antwort war ja auch geeignet, um sprachlos zu machen. Und ja, da zielt es auch drauf ab. Ne? Ja, sorry. Ja, erwartet man eigentlich, das ist auch jetzt hier ein Stichwort, ne? Wenn man sich als Regierung nur darauf kapriziert, den zum großen Teil halluzinierten, selbstgemachten sozusagen autochthonen Rechtsextremismus zu bekämpfen. Und wie bei Frauen vorhin, ich auch schon mal gesagt habe, die sind unfehlbar, wissen wir auch alle, dass Migranten unfehlbar sind, nie was Böses wollen und eigentlich nur hier sind, um unsere Renten zu zahlen. Und da guckt man nicht so genau hin und deswegen wachsen bei Organisationen wie den Grauen Wölfen hier munter große deutschlandweite Netzwerke. Es ist ein gewöhnlicher Samstag in Frankfurt. Während die Menschen ihren Einkauf in der umliegenden Supermärkte und Einrichtungshäusern erledigen, strömen Dutzende Familien in ein unauffälliges Gebäude in Frankfurt-Griesheim. Der Anlass ist nichts Geringeres als ein Vereinstreffen von der türkischen Rechtsextreme, der örtlichen Anhänger der sogenannten Graue Wölfe. Sie nennen sich selbst Ülgücü, wörtlich übersetzt Idealisten. Ihre Ideologie ist ultranationalistisch, rassistisch und antisemitisch. Experte und Ermittlungsbehörde schreiben ihnen jede Menge Morde und Angriffe auf Gegner auch in Deutschland zu. Ja, wunderschön. Morde, Anschläge, Angriffe auf Gegner. Okay, wow. Wann habe ich das letzte Mal von deutschen Rechten irgendwie so gesehen? Ja, komisch. An jenem Nachmittag im vergangenen Winter in Frankfurt-Griesheim wollen sie ihre Werte an die jüngere Generation weitergeben. Das tun sie in Form einer Art Quiz für junge Wölfe. Auf dem Gelände stehen Autos mit Kennzeichen aus Hesse, Baden-Württemberg, teilweise aus Städten, die mehr als 100 Kilometer entfernt sind. Viele Besucher haben sich schick gemacht. Gerne hätte das Team des Hessischen Rundfunks, das ein Jahr lang zu der rechtsextremen Bewegung recherchiert hat, als Berichterstatter an dem Treffen teilgenommen, doch schriftliche und telefonische Anfragen blieben unbeantwortet. Vor Ort angekommen, werden die Reporter und ihre Kameramann zunächst freundlich empfangen und dann umgehend des Geländes verwiesen. Dieses dürfen sie vereidlich erst verlassen, nachdem sie die Speicherkarte ihrer Kamera geleert haben. Ja, interessant. Das Team entscheidet sich undercover, also verdeckt an der Veranstaltung teilzunehmen. Was es da zieht, sind keine lauten rechtsextremen Reden. Vielmehr folgt eine stundenlange Befragung der anwesenden Kinder und Jugendliche über den rechtsextremen Gründer der Graue Wölfe, Alparslan Türkes, seine Partei, die MHP und ihre Ideologie. Der Nachwuchs kann die meisten Fragen ohne Probleme beantworten. Ein Zeichen dafür, wie stark die Minderjährige, obwohl manche erst so jung sind, schon geprägt sind. Ja. Eine neue Generation grauer Wölfe. Also die können hier einfach so eine Art HJ aufbauen, ja, wo dem großen Herrn Türkes irgendwie gehuldigt wird, einen Führerkult, einen Personenkult aufbauen, können denen beibringen, dass andere Leute minderwertig sind. Das ist alles kein Problem. Wenn du dir Türkisch oben drauf schreibst, darfst du das. Ja, der Staatsfunk guckt zu, ja. Super. Als Deutscher wirst du für ein paar Dosen Ravioli 2 Jahre in eine Zelle gesperrt. Mhm. Aber hier die Jungs, scheißegal. Ja. Ja, in Frankfurt hat einer der größten 3 Dachverbände der Ülgücü-Bewegung seinen Hauptsitz. Wunderschön, wunderbar. 2000 Anhänger der Grauen Wölfe, besonders im Rhein-Main-Gebiet. Toll, super. Mehr davon. 13.000 Anhänger im Bundesgebiet. Das sind ungefähr 6-mal so viel wie die NPD. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Deutschlandweite Veranstaltungen, Auftritte, türkische Politiker, die Organisation der Regional- und Ortsverbände von Frankfurt aus gesteuert. Hier sitzt das Hirn der rechtsextreme Gruppe. Ja. Und da haben sie den Herrn Küppeli befragt zu. Und dann finde ich, dort, wo sich die Stadtverwaltung weitestgehend zurückzieht, sind die Räume und das Engagement der grünen Wölfe. Entschuldigung. Das war ein freudscher Versprecher. Das Engagement der Graue Wölfe auf die einzige Angebote. Und dieses Verständnis, da könnte ich schon kotzen bei dem Verständnis. Wo? Wo fucking sind die Grauen Wölfe die einzigen Angebote für Kinder? Wo, frage ich dich. Wo in Deutschland ist das einzige Angebot, wo man seine Kinder hinschicken kann? Wo? ist schon ein bisschen fragwürdig. Ja. Tja, überall sonst werden die doch rassistisch beleidigt, hallo? Wenn ich als türkischstämmiger Mensch, der ohnehin Schwierigkeiten in herkunftsdeutschen Räumen hat, aktiv sein will und etwas erleben will, dann leider doch sehr oft, sehr häufig in den Räumen von der Grauwölfe. Ja, weil du doof bist. Warum gehst du da hin? Wenn ich als Deutscher, wenn ich jetzt irgendwo in einem Nazi-Kaff landen würde, aus Versehen, ich habe da ein Haus geerbt, ich ziehe da hin und merke hinterher, es sind alles verrückte Nazis. Ach, ich habe nichts zu tun, was mache ich denn? Gehe ich trotzdem auf die Sonne, wenn Feier oder zu Himmlers Geburtstag? Ich habe ja nichts anderes. Die feiern hier ja nur nichts anderes. Das SS-Veteranentreffen ist nächste Woche noch. Könnte ich hingehen? Ist das Einzige, was hier läuft? Wer geht denn dann dahin? Weil diese Entschuldigung, diese, ich meine, wie dumm sind denn in den Augen von den Küperli diese Leute? Das ist doch beleidigend, jemanden so einzuschätzen, dass er sagt, ja, mir ist langweilig, ha, nur Bücherverbrennung, na, dann gehe ich halt dahin. Verdammte Scheiße, ey. Niedrige zweistellige Zahl von Ortsverbänden allein in Hessen. Auch dort konzentriert sich die Bewegung besonders auf die Ansprache von Kindern und Jugendlichen um ihre Bindung an die Türkei und den Glauben an ein überlegenes Großreich Turan zu stärken. Überlegenes Großreich. Das ist ja echt eine Spinnerei. Der Prinz Reuss wollte doch nur Deutschland in Grenzen von 37 wieder haben. Aber das hier ist, das ist in Ordnung. Den anderen darf man für die Ravioli einsperren. Glaubst du, die haben keinen Tag Ex-Staatsanwalt? Glaubst du, die haben keinen Plan in der Schublade, wie sie hier irgendwann ein Stellvertreterstaat für Erdogan und Osman? Das ist nicht mal ein Auto oder so? Das war ein Land in den Conan-Roman von Robert E. Howard. Ja, also es geht auch noch in dem Artikel, das ist ein ziemlich guter Artikel, obwohl er öffentlich-rechtlich ist, auch nochmal drum, dass es halt Schulen gibt, die inzwischen von diesen Leuten gesponsert werden und so weiter und so fort. Und dass es sehr viele Vereine gibt, die Ableger von Ökücü sind und so Namen haben wie Freundschaftsverein, Kulturverein und halt sehr viel Wert drauf legen, nach außen hin komplett harmlos aufzutreten. Also nicht so wie zum Beispiel die AfD, die zwar gar insgeheim sagt, wir hätten gern alle straffälligen Ausländer aus dem Land, aber das auch außen sagt. Und nicht so wie ihr, Graue Wölfe, die insgeheim sagt, wir Muslime, türkischen Muslime sind allen Menschen überlegen und werden die Macht an uns reißen, dann werden die unter unserer Knute sein. Ist ein Unterschied. Aber das ist nicht wichtig, das ist nicht gefährlich, da muss man sich nicht, also das kann man auch nicht zerschlagen, verbieten. Warum gibt es diese Bewegungen überhaupt noch, liebe Staatsanwaltschaft? Das sind Ausländer, die hier in Deutschland ultrarechtes Gedankengut verbreiten. Was ist mit euch los? Warum seid ihr auf dem Auge immer blind? Die werden de facto ja auch geführt als extremistische Vereinigung und werden auch, gelten auch als gesichert und dies und das und jenes, ja. Aber durch diese Vereinstruktur gepaart mit der religiösen Freiheit ist es halt schwierig nachzuvollziehen für die Leute. Ja. Kommen wir mal kurz nach Israel. Ja, Israel, gibt es jetzt ja viele Geiseln, die freigelassen wurden in Warnungsrunden und so weiter. Und eine Sache, die halt irgendwie in der Diskussion untergeht, ist, dass die einzelnen Geiseln, die jetzt noch in der Hunter sind von der Hamas, tatsächlich Deutsche sind. Ja, alle anderen europäischen Länder haben es geschafft, ihre Geiseln zu befreien oder die Toten zurückzubekommen. Und die Familie von einem von den 7 Leuten, die da noch sind, mal waren es 7, ich will jetzt nichts Falsches sagen, verzeihen, muss mal kurz meine Notiz gucken. Auf jeden Fall, diese Leute sind da noch verschiedene Vorsprechen bei einem deutschen Botschafter waren zwar erfolgreich, das ist ja der Seibert, der ist ja jetzt in Israel der Botschafter, und aber es hat halt keine große Resonanz bekommen, ne? Und es wird im Endeffekt gesagt, ja, die Diplomaten vor Ort haben nicht ausreichende Ressourcen, um mit denen zu verhandeln über eine Geiselfreilassung, und dass man halt von den Entscheidungen des israelischen Staates abhängig ist, was das betrifft. Ja, und das ist Also, und es wird auch angeführt, es sind deutsche Staatsbürger, das ist so. Allerdings sind sie zudem auch amerikanische Staatsbürger und israelische Staatsbürger. Und die meisten haben ihr Visum in den letzten Jahren bekommen. Da gab es ja eine neue Regelung des Visaprozesses, dass halt Angehörige von Familien, die halt unter dem Nationalsozialismus zu Opfern wurden, dass die halt auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Und ja, ich glaube, News weist oftmals darauf hin, aber generell ist dieses Thema irgendwie ein bisschen untergegangen. Ja, Moment. Itai, Tamir, Alon, Schaff, Galli, Zif und Rom. Ja, also das sind dann 7 Leute doch. Ja, und ja, sind nicht in Deutschland aufgewachsen, deutsche Staatsbürger über diese Sache, aber trotzdem sollte man ja eigentlich meinen, dass da diplomatisch irgendwas passiert. Und trotz, dass sich der Stefan Seibert da wohl mehrmals für eingesetzt hat, öffentlich, gab es keine große Medienresonanz, zumindest keine, die ich mitbekommen habe, in deutschen Medien. Das ist ja jetzt ja auch euroaktiv, ne, aus Brüssel, nicht deutsch. Ja. Na, hoffen wir mal, dass da vielleicht irgendwas passiert. Höchstens mal beim Psychi oder so vom Lesen, ja, stimmt schon. Ansonsten wird das nicht thematisiert. Tja. Eine Posse aus der Welt der internationalen Filme vom Toronto International Film Festival. Dort wollte ein Filmemacher einen Film über das Massaker am 7. Oktober zeigen mit Original-Footage aus verschiedenen Quellen. Das Material zum Teil halt von Hamas-Anhängern gedreht, auch das dann übers Internet verbreitet wurde, hat sich der Regisseur dann gekrallt, hat das eingearbeitet. Ja, und das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden, nämlich dass, man hat am Ende den Film halt vom Festival verbannt und hat gesagt, es gibt rechte Fragen, die das Problem sind. Und so grotesk das klingt, das Toronto International Film Festival führt wirklich die Urheberrechte der Hamas-Terroristen an, deren Ausschnitte der Mann in dem Film verarbeitet hat. Also die machen sich Sorgen darüber, dass das Urheberrecht der Mörder an den Videos ihres Mordens nicht vernünftig berücksichtigt wird in diesem Film. Und das im Endeffekt verlangt man also von dem Regisseur, dass er Abu Qasim irgendwo in Gaza, von dem man nicht weiß, ob er überhaupt noch lebt, findet. Und sich dann von dem sagen lässt, kann ich bitte die Bilder, die du von deiner grauenhaften Widerlichkeit gemacht hast, in meinem Film benutzen? Ich weiß wirklich nicht, in was für eine Welt wir aktuell leben. Das hier, also, wie wäre es, wenn wir einfach das Kanada Film Festival da in Toronto einfach zumachen, weil es hat doch gezeigt, dass es irgendwie in der Realität nichts zu suchen hat. Warum fragt uns eigentlich nie jemand, ob wir diese ganzen Hitler-Ausschnitte, die Metallica oder sonst wer in seinen Videos benutzt, irgendwie alle? Warum kriegen wir kein Geld dafür? Warum wisst ihr nicht, dass uns das traurig macht, wenn wir Hitler sehen? Und überhaupt und sowieso. Also, was ist mit den ganzen, die ihr immer zitiert, mit den Leuten da hier, diesen stochastischen Terroristen, die ihre Taten gefilmt haben? Da war es euch völlig egal, ob Copyright oder nicht. Ne? Da könnt ihr drauf rumreiten und Bilder drauf zeigen. Peinlich. Aber man kann natürlich auch sich fragen, ob das Festival vielleicht einfach keinen Bock hatte, einen Film über diese Sache zu zeigen. Ja, das hatte ich eigentlich ja unter Finale oder Humor eingearbeitet, aber das ist halt einfach so. Im Moment geht ja diese Craze um mit diesen komischen Kuscheltieren. Und überall, wo sowas umgeht, kommt auch irgendein Bekloppter um die Ecke, der zum Beispiel in dem Fall die Website Labubu ist Pazuzu aufgesetzt hat und hier die Menschen davor warnt. Ich weiß, es kann natürlich, ich weiß, wir leben im 21. Jahrhundert, das kann natürlich auch einfach Verarsche sein. Darauf weist hin, dass es halt wirklich wie diese alten Anti-D&D-Kirchen-Pamphlets gestaltet ist. Aber ja, wenn ihr bitte eure Kinder von diesen Sachen fernhaltet, denn das, was ihr als komische Figur kauft, ist in Wirklichkeit der mesopotamische Geist oder Dämon Pazuzu. Und der wird euch dann holen kommen. Was ich an diesen ganzen Figuren, ich meine, ich habe letzte Freunde haben darüber irgendwie gesprochen und ich habe gesagt, seid ihr alle doof? Weil die meinen, ja, das kann man nur, die Leute sind so dumm geworden, den kann man alles verkaufen. Und ich dachte so, wenn ich mir die Scheiße angucke, sieht das aus wie ein Monchichi und das ging schon in den 80ern und da brauchte man gar kein Internet, TikTok oder irgendeinen anderen Mist für, womit man das heute wahrscheinlich erklären würde, dass sowas so populär wird. Aber was ich echt gut fände, wäre, wenn Maurice Sendak, der Schöpfer von Wo die wilden Kerle wohnen, Geld für das Design kriegt, weil das Gesicht von dem Typ ist einfach nur bei seinem Monster aus Wo die wilden Kerle wohnen geklaut. Und ja, ist schon gut, traurig. Aber er lebt ja nicht mehr, ne? Ja, ja, oder seine Erben halt, ne, klar. Aber also ich finde es so ein freches Plagiat und damit, dass damit so viel Geld verdient wird. Und man wird wahrscheinlich sagen, es ist nicht schützenswert, weil die Schöpfungshöhe von diesen Zähnen und dem Grinsen und den Augen dazu nicht. Aber ja, ich sehe halt immer die. Ja, genau, Bild, der Sendak hat das auch schon von Pazuzu genommen. Ja, genau, ja. Das. Vielleicht wird so ein Schuh draus, dass auch schon der Sendak irgendwie Verehrer dieses mesopotamischen Dämons war. Aber sie sehen sich halt auch ehrlich. Ich meine, diese ganz klar mesopotamische Darstellung auch, das ist, glaube ich, ein Foto sogar von dem, ne? Also, so gut wie das aussieht, gehe ich davon aus, dass die Mesopotamier den damals fotografiert haben. Ja, aber Satan wants the children. Ja, ja. Ich finde diese Masche mit diesen süßen Kinderpüppchenfiguren, tralala, denen so eine Fratze aufzusetzen, die so fies und bösartig zu machen. Das kann man, glaube ich, zweiseitig irgendwie besprechen oder so, dass vielleicht irgendwie die Kinder auf die Härten des Lebens vorbereitet, aber andererseits hat das ja oft irgendwie auch mit Verwandlung zu tun und dann sehen die womöglich in netten und freundlichen Gesichtern auch irgendwelche Leute, die sich möglicherweise verwandeln könnten oder so. Also ich glaube, sowas fördert einfach das Misstrauen in Menschen und das finde ich überhaupt nicht gut, ne? Ja, und der Sanakan fasst das Ganze zusammen mit den Worten Labubu Verata Nekto. Ja. Jetzt hast du es gesagt, jetzt geht's los. Nickel, Nektarine, verdammt. Ja, mich erinnert das Ganze auch so ein bisschen ans Design von Kenny von South Park. Aber ja, kleiner Abstecher nach Thailand. Ja, in Thailand gibt es, ist ja die Hauptreligion der Buddhismus und zwar der sogenannte Theravada-Buddhismus. Und den zeichnet aus, dass er über die Jahre sind viele Elemente der thailändischen Kultur von älteren Naturreligionen in den Alltagsbuddhismus eingeflossen. Unter anderem, es hat oft etwas sehr Transaktionales. Man gibt Geld und hält dafür spirituellen Verdienst für sich selbst, für die Familie, für die Verstorbenen. Ja, also es ist, das passiert, indem man entweder spendet man das Geld direkt an den Tempel oder man bezahlt die Mönche, die vorbeikommen und zum Beispiel bei einem neuen Haus die glückversprechenden Rituale durchführen, dass da keine bösen Labubus sind oder so. Und das ist halt in Thailand auch ein sehr großer Wirtschaftszweig, wo die mehrere Milliarden Westgeld-Äquivalent halt auch einnehmen. Und das ist halt komplett jenseits von jeglicher staatlichen Kontrolle, weil es halt religiös ist. Und die Mönche vor Ort haben halt Zugriff auf diese Gelder und können sie halt im Sinne der Religion ausgeben. Und da passieren halt immer ganz viele Skandale. Ja, sehr, sehr viele Skandale. Und jetzt hat es aber einen Skandal gegeben, wo die Leute halt wirklich negativ drauf reagiert haben. Also wirklich Skandale, stellt euch alles vor. Wilderei, Drogenhandel, Menschenhandel, viele verschiedene Sachen, aber was jetzt besonders für einen Skandal gesorgt hat, und zwar ein paar hoch angesiedelte Mönche haben über mehrere Jahre intime Beziehungen zu einer Frau geführt, der sie auch mehrere Millionen US-Dollar-Äquivalente gegeben haben. Und das Schlimme an diesem Skandal war nicht das ganze Geld, weil da haben sich die viele Leute schon dran gewöhnt. Über 12 Jahre wurden umgerechnet 10 Millionen Franken von ihren Liebhabern an sie gegeben. Aber Mönche müssen eigentlich im Zölibat leben. Das hat die Leute wirklich aufgeregt. Als Gegenleistung für Sex gaben sie der Frau Autos und Geld insgesamt. Ja, das hatte ich gerade schon vorgelesen. Und ja, das Geld für die Ausschweifung nahmen die Mönche aus der Klosterkasse. Und sie wurden im Endeffekt, ist das Ganze auch nur aufgeflogen, weil halt dieser sexuelle Aspekt dabei eine Rolle gespielt hat. Weil das wohl so eine Sache ist, wo die Mönche sich zurückhalten und das ist ihnen halt negativ aufgestoßen. Also das Geld ist egal. Ne? Es gibt immer wieder Skandale. Ein Mönch verspielt 750.000 auf irgendwelchen Online-Websites oder ne? Ja, Skandale beschäftigen uns Zwinge sehr. Viele haben das Gefühl, alle Mönche seien korrupt. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil in der Kultur ist es so, dass sehr viele Jugendliche, so wie man hier früher Zivildienst gemacht hat oder jetzt ein freiwilliges soziales Jahr macht, zu den Mönchen gehen, ins Kloster gehen, halt für ein paar Monate, für ein paar Jahre, das ist denen freigestellt. Es ist auch für viele, die nicht so gute berufliche Chancen haben, die können Mönche werden und sind dann quasi bei den Mönchen angestellt und das ist eine Art Beruf, ja. Und der Trend geht jetzt zurück, also es ist von einer Abschlussklasse von 500 jungen Männern haben sich weniger als 10 dieses Jahr für ein Leben im Tempel entschieden. Früher waren es teilweise über 100. So, also diese Skandale, die haben jetzt doch eine Wirkung gezeigt, dass die Leute sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht mehr so. Aber generell sagt die Bevölkerung, ja, niemand ist überrascht. Mönche stehlen, Mönche leben im Luxus. Ne? Der Skandal um diese hochrangigen Mönche und die Frau ist nur deshalb schockierend, weil die Mönche so offensichtlich entgegen ihres Gelübdes handelten. Wer Sex hat, muss seine Kutte ablegen. Geld ist kein Problem, aber da ziehen die Linie. Tja, ach ja, dass jemand jahrelang Sex als Mönch hat und so tut, als sei er trotzdem ein devoter Buddhist und eine spirituelle Autorität, das sei es, was die Menschen so wütend mache, das Geld spielt keine Rolle. Ja, und jetzt gibt es eine neue Bewegung, dass die Mönche quasi eine Art Gesetz für sich haben wollen, was die Beleidigung von Religion verbietet. Ja, es gibt in Thailand gibt es ja das sogenannte Drei-Säulen-System. Du hast die Religion, du hast die Nation und du hast den König. Und die haben demokratische Wahlen, aber haben trotzdem König. Ja, das, ne? Könnt ihr jetzt selber drüber nachdenken, aber es wird jetzt halt damit argumentiert, wer eine der drei Säulen in Frage stellt, stellt alles in Frage und es ist ja auch verboten, den König zu beleidigen, dann sollte es auch verboten sein, das klerikale System zu hinterfragen. Ja, so, das ist nur ein kleiner Auflockerungsbeitrag aus Thailand, was die da für in einem lustigen System leben, sage ich jetzt einfach mal, ja. Die haben wenigstens noch Prinzipien, ne? Beim Sex hört die Freundschaft auf. Oder die Religiosität. Ja, beim Sex oder beim Geld hört die Freundschaft auf, ne? Bei den Grünen beim Geld momentan. Dadurch, dass sie so wenig Wählerstimmen für die letzte Wahl zusammengekratzt haben, sind sie jetzt auch gezwungen, mit weniger Geld auszukommen, respektive Mitarbeiter zu entsorgen, die dann eben auch gar nicht mehr gebraucht werden, weil die Abgeordneten denen zugearbeitet wurde, gar nicht mehr da sind, gar nicht mehr Abgeordnete sind. Und da hat man sich wohl in die Haare gekriegt, so ein bisschen bei der Veranstaltung, so nach dem Motto, wer denn nun gehen muss. Es sind von 190 bereits 40 gegangen auf 150. Und das soll nochmal gekürzt werden auf 120 Mitarbeiter. Also 60% bleiben, 40% müssen gehen ungefähr. Ist natürlich hart, wenn man dabei ist, aber. Ja, dass man sich deswegen so eine Haare kriegt, ich weiß nicht, schwer zu sagen, was da berechtigt ist oder nicht, aber alle Leute erfreuen sich daran, dass die Grünen sich eine Haare haben. hier beim Spiegel, was glaube ich, oder nee, beim Stern, ne, beim Fokus nicht so, aber an sich doch die meisten scheinen sich zu freuen, was ich bisher gesehen habe. Ja, ob sich da was Gutes zum Guten ändert oder so, keine Ahnung, das ist dann nicht absehbar. Kümmert sich Parteichef Brandner zu wenig, wurde vorgeworfen, genau. Und Habeck trägt angeblich indirekt Verantwortung. Klar, diejenigen, die nicht gewählt wurden. Ne? Ja, was Hunde vom Fernseher erleben. Also, so wie ich gehört habe, muss man ja mit Hunden gar nicht andauernd rausgehen. Das wäre ja gar nicht so wichtig. Aber, dass man die jetzt auch vom Fernsehen parkt, wie kleine Kinder. Ja, das gehört vielleicht auch dazu, keine Ahnung, wenn man selber weg will oder so. Es scheint aber nicht so schlimm zu sein und es ist eben von der Persönlichkeit des Hundes abhängig, wie er auf verschiedene Bilder reagiert. Eher auf Bewegung Natürlich, weil Tiere eher Bewegung sehen. Und es wird vermutet, dass sie eine Rot-Grün-Schwäche hätten. Und deswegen eben Dinge anders wahrnehmen. Ja, aufgeweckte Hunde beschäftigen sich praktisch mit dem Bild und verfolgen irgendwelche Dinge mit den Augen und so und gucken auch hinter dem Bildschirm nach, ob denn da vielleicht was verborgen ist, was sie da vermuten. Ja, nicht so aufgeweckt. Das macht Hunde. Mr. Peterson auch. Mhm. Der hat mir vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, er guckt gerne so ein Satellitenprogramm, so eine große Mäusehöhle mit ganz vielen Löchern, wo Mäuse raus und reinlaufen. Ja, das Verhalten von Katzen muss auch noch untersucht werden, das ist schon richtig. Peterson ist ja eine Katze, ne? Ja. Ja. Und also weniger aufgeweckte Charaktere von Hunden nehmen das auch alles gelassener hin, offensichtlich. Meine Schwester macht manchmal eine Thilo Jung an für ihren Hund, das finde ich immer witzig. Ja, und es ist eben, das war so das Fazit am Ende. Es ist nicht davon abhängig, was das Tier für eine Rasse hat, welche Hunderasse das ist, wie alt er ist oder sowas, sondern einfach und alleine von dem Gemüt des Tieres. Ja. Genetisch womöglich. Wow. Also ich dachte natürlich auch noch, man kann vielleicht viel Geld sparen, wenn man Tierheime damit versorgt oder so, ne? Ja. Statt gegenseitiges Anblaffen, können sie dann gemeinsam Fernsehen gucken oder so, die Hunde. Ja, gucken, ob das hilft. Au. Die Persönlichkeit. Hunde vor dem Fernseher leben. Hunde wollt ihr ewig Fernsehen gucken. Ja, genau. Dass Hunde überhaupt eine Persönlichkeit haben. Das ist ja schon. Ja, doch, ne? Also, ein Charakter jedenfalls. Gab es in Amerika nicht sogar einen Kanal nur für Haustiere mal? Ja, stimmt, DocTV war auch erwähnt. Ja, ja, vielleicht kann man dann auch Geschäftsideen mitentwickeln. Tja, und der Psychologe, der es rausgefunden hat, heißt Jeffrey Katz. Ja, okay. Ja, okay, irgendwie bist du traurig. Ist doch für die Katzen. Ist doch alles für die Katzen. Über Hunde berichten, ich weiß es nicht. Naja. Komplett vermosselt. OpenAI CEO räumt Fehler beim Start von GPT-5 ein. Ja, das KI hat ja mittlerweile leider sozialgesellschaftliche Relevanz auch schon. Was sich hieran gut gezeigt hat, da ging eine kleine Welle der Entrüstung drum, dass auf einmal die AIs, mit denen man ja eine so gute Freundschaft gepflegt hat und die anderen Sachen erwähne ich jetzt gar nicht mal, ja, da auf einmal hat der Chatbot nicht mehr das gemacht, was er vorher gemacht hat. Und das hat vielleicht dem einen oder anderen seine Beziehung zerdeppert zum Chatbot. Ja, und da wurde jetzt daraufhin eine die Option freigeschaltet, dass halt zahlende Kunden die alte Version wieder zurücknehmen können. Da ist natürlich die Frage, wie ist da die Datenkohärenz? Kann sich der AI-Partner überhaupt noch an einen erinnern oder verwechselt er auf einmal das Lieblingsgericht? Ja, Tragödien über Tragödien. Und GPT-5 hat vor allem eine Relevanz, und zwar, dass da ein Router oder ein Switcher eingebaut ist, der anhand von den Benutzerprofilen und anhand von den Eingaben herausfindet, okay, was genau benötigt der Herr? Benötigt der ganz viel GPU-Leistung, weil es eine sehr komplizierte Anfrage ist, oder ist es einfach nur textbasiert, irgendwas, was vielleicht auch die ältere Hardware noch locker mal für den machen kann. Also eine Ressourcenzuteilung, das ist die Phase Nummer 1. Was natürlich dazu geführt hat, dass viele Beziehungen auf einmal nur noch sehr kurze Antworten bekommen haben und so, weil einfach die Ressourcen da verengt wurden. Und zum anderen, die Stufe 2 bei diesem Routing soll halt sein, dass halt nicht nur, dass halt diese Analyse, welche Rechenkapazität genutzt ist, zwar schön ist, aber das birgt halt noch die Möglichkeit von individualisierten Rückantworten. Hier werden natürlich so Sachen genannt wie irgendwelche KI-Systeme, die an separate Datenbanken angeschlossen sind, die nicht öffentlich sind und nur für diese Benutzer freigeschaltet werden. Aber im Endeffekt geht es auch um personalisierte Empfehlungen von was auch immer, ja, sowas wie, hast du schon dran gedacht, dir heute Morgen die Zähne zu putzen, brauchst mal neue Zahnpaste, probier doch mal die, ich habe die Werbung gesehen, jetzt, wenn man jetzt so einen Beziehungs-Chatbot hat beispielsweise. Ja, da kommen auf jeden Fall lustige Zeiten auf uns zu und die die Leute, die werden noch weiter den Verstand verlieren. Die Leute, die sich halt wirklich, also ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld, Leute, die das nutzen, um ihre Produktivität zu steigern, aber dass die halt wirklich wie eine, dass sie da wirklich das anthropomorphisieren und eine eigenständige Persona daraus sehen, geschweige denn irgendwie was Beziehungsmäßiges. Sowas kenne ich persönlich zumindest nicht. Aber wer weiß, vielleicht machen die das ja heimlich im Hinterzimmerchen. Naja. Und ja, also dieser soziale Trend mit den Beziehungen ist schon, ja. Worin kann das wohl gipfeln? Ich würde sagen, sowas wie, wo Take That sich aufgelöst hat. Ja. Aber lustig. Kommt ein Update und auf einmal sind die ganzen Beziehungen in die Brüche gegangen. Also, Beziehungen, Entschuldigung, was sind das denn für Opfer, die eine Beziehung mit ihrer KI führen? Ich meine, ja. Ich habe Mitleid, aber... Ich will da niemandem sein... Wenn das jemand machen will, bitte. Ich will ja niemandem was Böses, aber es ist halt schon... Ob es so gesund ist, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen wie die Frau, die die Flugzeuge heiraten wollte. Aber die hat sich, glaube ich, getrennt jetzt von ihrem Jet. Hatte ich irgendwo gelesen. Ach was, das E-Rezept funktioniert in Deutschland nicht vernünftig. Wusste ich gar nicht. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Echt ja, das nicht? E-Rezept, ja. Einfach nur ein bisschen schuldbürgermäßig. Also das E-Rezept ist ja da. Es funktioniert doch besser, als die meisten es erwartet haben. Aber dennoch ist halt die, ja, es ist nicht sehr zuverlässig. In vielen Fällen führt es halt dazu, dass zeitkritische Rezepte nicht innerhalb der Zeit quasi ausgestellt werden können. Und es gibt ja gewisse Auflagen, wann Rezepte, die papierhaft sind, ausgestellt werden dürfen und akzeptiert werden dürfen. Und es ist halt sehr viel mehr Aufwand. Und jetzt ist es eben so, dass halt die Gematik und IBM, die halt das Backend dafür liefern, dass die halt, ja, die haben immer mehr Probleme. Es kommt fast jeden Tag kommt es zu irgendwelchen Teilausfällen. Und was ist jetzt die Reaktion darauf? Nicht, dass das, was vorher so war, ja, okay, vielleicht ist das doch keine gute Idee, vielleicht sollten wir es parallel schalten, nicht alle dazu zwingen, das E-Rezept zu nutzen und, sondern nein, die Unzufriedenheit der Apotheker mit der Performance führt zu verzweifelten Vergleichen mit der Bahn beispielsweise und die Forderung ist, unter anderem die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, jetzt für das E-Rezeptsystem ein Vorwarnsystem für Störungen. Ja, mit einem tagesaktuellen E-Rezept-Radar sollten Ärzte direkt darüber informiert werden, ob das System funktioniert oder ein Papierrezept ausgegeben werden müsse. Und was soll noch gemacht werden? Es soll ein, die Gematik müsse einen monatlichen Störungsbericht vorlegen, wo halt aufgeschlüsselt wird, wie viele Störungen es gibt. Diesen Statusbericht gibt es schon, der ist nur tagesaktuell, also man kann auf die Website von der Gematik gehen und kann sich da selber angucken, okay, in der Woche hat es mal an einem Tag keine Störung gegeben, also das ist schon viel, ja, nur die geben keinen Monatsbericht raus, ne? Also das ist jetzt das Bescheuerte, ne? Jetzt ist das System da und jetzt sagen die Leute nicht, okay, lass mal was am System ändern, sondern könnt ihr mal bitte einen monatlichen Report schreiben für uns. Ja. Das ist eine tolle Lösung. Das ist so das, wo ich denke, so, ja, okay. Ne? Dann müssen wir, haben wir dieses System und jetzt müssen wir damit klarkommen. Wenn du weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis, ne? So nach dem Motto. Ne, keiner ist zufrieden damit, es funktioniert nicht richtig, es führt zu gefährlichen Situationen, wo die Gesundheit von Patienten gefährdet ist. Ja. Ne, egal. Können wir nicht einen monatlichen Bericht haben, bitte? Wie oft es ausgeweilt ist. Wir sind zu faul, auf die Website zu gehen und uns das selber anzugucken. Ja, das Letzte habe ich natürlich dazu gedichtet, klar. Ja, Perrier-Skandal, ein kleiner Blick nach Frankreich. Ja. Da hat es über Jahrzehnte jetzt im Endeffekt ein System gegeben, wo der Wasserhersteller, in Anführungszeichen Nestle, mit seinen verschiedenen Marken Vittel, Perrier verschiedene andere, das sind ja die bekanntesten, ja, die haben im Endeffekt ja die Regulatorien umgangen, Umweltschutzauflagen nicht eingehalten, das Wasser mit Filteranlagen behandelt, was sie nicht durften, so, Ja, also Beispiel, die haben eine Quelle und wenn das Quellwasser rauskommt, dann ist es natürlich ist es Mineralwasser und da gibt es natürlich eine EU-Vorschrift und nationale Vorschriften für, dass es halt einfach nur Wasser ist. Ne, das darf nicht auf gewisse Art und Weise behandelt werden. Es darf kein chemischer Filter sein, es darf kein UV-Filter sein, kein Kohlefilter, halt das, was bei Leitungswasser eingesetzt wird, weil halt Mineralwasser ja nicht Leitungswasser ist, sondern eine höhere Qualität hat. Nun ist es ja nicht so, dass Nestle nicht in sehr vielen Herren Ländern einfach Grundwasser und Leitungswasser abgepumpt hat und hoch dann halt einfach filtert und teuer verkauft, weil nicht alle Länder haben diese Vorschriften. Aber in Frankreich haben sie es wohl auch gemacht, unter anderem deswegen, weil sie ihre eigenen Quellen verunreinigt haben mit Mikroplastik und mit Kolibakterien und mit anderem, dass sie das Wasser einfach wirklich filtern mussten, damit es sicher war für die Käufer. Nur da haben sie es halt als Mineralwasser verkauft, was sie nicht durften. Ja, und der französische Staat hat die ganze Zeit zugeguckt, musste erstmal von der EU-Stelle ermahnt werden, dort mal einzuschreiten. Das ist mal ein Beispiel, wo das System so funktioniert, wie es gedacht war. Natürlich lange, lange, langsam, aber ja, ne, es ist einfach nur interessant. Also es gab da jetzt kein Gesundheitsrisiko für die Leute, nur die Leute wurde halt Leitungswasser als hochwertiges Mineralwasser verkauft, ja, und gerade Vittel und so haben ja auch einen gewissen Ruf. Es gibt ja Schauspieler, die sagen, ja, ich wasche meine Haare nur mit Vittel-Wasser oder so und ja einfach nur ein lustiger Skandal. Und was ist jetzt müssen die, jetzt wurden 7 Trinkwasserquellen wurden schon stillgelegt, weil halt ja, die verunreinigt sind und man kann da Wasser noch rausziehen, aber man müsste es halt filtern, also kann man es nicht als Mineralwasser verkaufen. Nestle hätte jetzt sagen können, okay, wir können das Wasser ja an irgendwelche städtischen Betriebe oder wer auch immer, wie das in Frankreich heißt, liefern. Aber das wollte Nestle nicht. Die warten jetzt halt ab, dass sie das irgendwie hinbekommen und wieder als Mineralwasser verkaufen dürfen. Und weil die halt so eine Blockadehaltung bei diesen 7 Quellen gemacht haben, ist jetzt ein Moratorium ergangen, dass sie bis Ende August alle Trinkwasserquellen in Frankreich erstmal stilllegen müssen, weil die geprüft werden. Was schon krass ist. Und ja, interessant. Einfach nur interessant, dass da tatsächlich mal was passiert, nachdem jahrzehntelang nichts passiert ist. Kann man das nicht einfach als Wasser dann verkaufen? Habe ich ja gerade gesagt. Also die hätten es ja an irgendwelche einfach als Wasser verkaufen können, aber das haben die halt nicht gemacht. Die haben halt lieber selber die Sachen stillgelegt. Also die haben die Lizenz, das als Trinkwasser, als Leitungswasser in Anführungszeichen zu verkaufen, haben sie. Das als Mineralwasser zu verkaufen, haben sie nicht mehr. So. Ja, das bringt immer mehr als doppelt so viel ein wahrscheinlich. Also lohnt sich dann zu warten oder so. Ja. Aber ich kann ja auch verstehen, wenn man jahrzehntelang mit sowas durchkommt, dann hat man auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass alles schon wieder gut werden wird. Ja, so. Ja, Plastik. Die Vereinten Nationen haben eine Konferenz über Plastik also erstmal, dass Plastikerzeugung verringert werden soll. Da kamen Greenpeace und verschiedene Länder kamen mit Forderungen an, okay, 80% der Plastikproduktion muss reduziert werden. Also es darf nur noch 20% so viel produziert werden, wie wir derzeit weltweit produzieren, jährlich halt. Und was natürlich eine Forderung ist, die unrealistisch ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Dann ging die weiter in die Verhandlungen mit der Forderung, okay, 40% Reduktion. So, da haben allerdings viele Länder zu Nein gesagt. Deutschland ist das einzige große plastikproduzierende Land, das gesagt hat, ja, wir wollen uns einschränken. Wir schaffen das. Ja, wer hätte es gedacht? Seid ja auch alles überrascht, wie ich. Ja. Ja, also 7 Länder sind weltweit für die Produktion von 2/3 der 4 am meisten verbreiteten Arten von Plastik verantwortlich. Ne? China am meisten, USA, Südkorea, Australien, Indien, Deutschland. Ne? So, das ist die Reihenfolge. Habe ich wen vergessen? Kann sein. Egal. Hab schon weiter gescrollt. Und ja, Deutschland sind halt die einzigen, die ja dazu sagen. Da gab es halt 2 Lager. Und die Konferenz sollte jetzt beendet werden. Es gab einen letzten Vermittlungsvorschlag. Allerdings wollte der Leiter von der Konferenz diesen Vorschlag nicht annehmen. Es stellt sich die Frage, ob ein derartiges Abkommen überhaupt wirkmächtig genug ist, dass es etwas bewirkt. Das zu befürchtende Ergebnis ist nicht Uneinigkeit, sondern eine Vereinbarung, die so schwach ist, dass sie nichts ändern würde. Weil das letzte Verhandlungsergebnis war, dass alle Maßnahmen zur Reduktion der Plastikproduktion fallen weg. Also man darf entweder weiterhin so viel Plastik produzieren, wie man will, oder halt keine Reduktion um so und so viel Prozent, sondern, was weiß ich, gleichbleibend. Ne, das war noch nicht so ganz klar, habe ich nicht so ganz durchgeblickt, aber eins von beiden. Und so wurden halt nur die ganzen Maßnahmen zum Umgang mit dem in die Umwelt gelangten Plastikanfall, halt Recycling, Vermeidung, mehr Gelder für Entsorgung und aus den Flüssen fischen und so weiter und so fort. Das wurde halt akzeptiert. Aber dieser faule Kompromiss in Anführungszeichen hat der Verhandlungsvorsitzende halt abgelehnt und damit die Konferenz platzen lassen. Da gab es dann nicht mal mehr eine Abstimmung drüber. Und es hätte ja sein können, dass diese Abstimmung das angenommen hätte und dann wäre es ja nicht gut gewesen, wie er gesagt hat. Ne? Besser kein Übereinkommen als so ein Übereinkommen. Ne? Und ja, jetzt, was ist jetzt die Situation? Ja, wir haben kein Abkommen. Über dieses Abkommen hätte man ja die Länder verpflichten können, Gesetze zu machen, dass die Plastikproduzenten weniger produzieren und sowas. Aber es gibt doch noch einen anderen Weg. Ja, das von Vanuatu initiierte Klimagutachten des Internationalen Gerichtshofs hat ja offiziell festgestellt, das Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt ist gesetzlich geschützt. Und deswegen ist es ja so, dass jetzt der Klageweg freisteht. Auch bei der Reduktion der Plastikproduktion für ein Verbot von Einmalplastik sowie für schärfere staatliche Maßnahmen zur Verhinderung der unkontrollierten Plastikentsorgung sollte an vielen globalen Orten, insbesondere von ressourcenstarken NGOs, der Klageweg beschritten werden. Ja, wie wir es gesehen haben mit dem einen Peruaner, der RWE verklagt hat, weil da irgendwie der Gletscher... Nee, Bergerosion, ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne? Diese Art von Klagen wurden jetzt schon angekündigt. Okay, ihr wolltet unser Abkommen auf der UN-Ebene nicht essen, dann esst ihr jetzt bitte die Klagen. Ja, schön. Ne? Und da Deutschland ja auch einer der am größten plastikproduzierenden Nationen ist, international, und ja auch schon gesagt hat, ja, wir stimmen dem eigentlich so generell zu, welche Firmen in welchem Staat werden wohl als erste verklagt werden. Ach, ist das schön hier. Ja. Ja, ja. Tja. Ja, mit China kann man ja nicht verklagen. Die akzeptieren ja weder den Internationalen Gerichtshof, noch stimmen die irgendwelchen Abkommen zu, noch irgendwas. Der meiste internationale Müll, Plastikmüll in den Meeren und so weiter, stammt aber von da. Also da hat man Untersuchungen gemacht. Ja. Der größte Teil des CO2 stammt aus Ländern mit vielen Kohlekraftwerken und so weiter und so fort. Ich meine, der ganze Irrsinn des deutschen Sonderwegs gehört abgeräumt. Komplett. Ja, zu Kohlekraftwerken komme ich gleich auch noch. Die sind gar nicht mehr so böse. Aber ja. Komme kurz, Stichpunkt Batterie, Thema Batterien. Ja, wir müssen ganz viele Batterien bauen und das funktioniert noch nicht, weil es zu teuer ist und weil es das Material nicht gibt und so weiter und so fort. Aber es ist im Endeffekt ein perfektes Geschäftsmodell. Das ist im Endeffekt der heiße Scheiß im Moment bei internationalen Investoren. Also nicht deutsche Firmen oder sowas, sondern internationale Investoren, weil es einfach ein krass volatiler Markt ist. Das ist für Energietrader natürlich wunderbar, wenn du an einem Tag halt zu einer gewissen Uhrzeit negative Strompreise hast und dann fast die Uhr danach stellen kannst, wann die Preise halt wieder positiv werden, wenn du eine Möglichkeit hast, diesen Buffer irgendwie auszunutzen. Da gibt es ja verschiedene Vehikel auf dem Finanzmarkt, aber man kann das auch physisch machen, indem man einfach ein riesiges Batterieding hinklatscht und den Strom halt dann sich bezahlen lässt von den Leuten, die das halt ins Netz stecken müssen, weil sie die Reaktoren nicht so schnell runterfahren können oder müssen oder was auch immer. Und dann kann man die Batterien quasi füllen, wird dafür bezahlt und kann den Strom dann halt wieder verkaufen, wenn halt der Marktpreis wieder positiv ist. Und da gibt es halt viele Investmentfirmen, die jetzt trommeln und dafür Gelder zusammen trommeln wollen, weil es ja auch so ist, dass es ja auch sogar Fördergelder davon gibt, schöne Fördergelder aus Deutschland, Energiewendegeld, wie es so schön genannt wird, the Energiewendegeld. Und das ist es einfach, ne? Mit diesen Batteriedingern kannst du richtig schnell das refinanzieren. Die funktionieren ja, das ist ja auch ein Punkt, warum diese Batteriekraftwerke nicht so super sind, weil die funktionieren ja nur ein paar Jahre. So, und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und vielen anderen Gesichtspunkten ist es halt nicht so eine langfristige Infrastrukturlösung, aber fürs kurzfristige Geld verdienen, wunderbar. Also, ne, Investment-Tipp hier. Der, also, ja, die lachen sich tot im Ausland. Die finden das einfach klasse. Ja, Batterie Nummer 2. Northvolt könnte Steuerzahler weitere 300 Millionen kosten. Ja, der Batteriehersteller, der ja jetzt aufgehört hat zu produzieren. Nee, der hat nicht mehr angefangen. Noch hat das aber nicht viel gekostet, soweit ich das weiß. Ich habe noch eine Zusage gehabt, die sie dann jetzt aber nicht abgerufen haben, oder wie war das? Ja, das Problem ist, dass durch diese komischen vertraglichen Strukturen, die da gemacht wurden, an denen niemand verdient hat, außer die Berater und die Banken halt, habe ja schon mal gesagt, warum das auf die Art und Weise finanziert wurde, wie das finanziert wurde, ist schon eigentlich, ja, kann man nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es werden jetzt nochmal zusätzlich, es gibt noch eine Hedge-Risikoposition, somit gegenwärtig 376 Millionen US-Dollar zuzüglich Finanzierungskosten könnten noch fällig werden bis zum Ende des Jahres. Und das ist halt eine volatile Risikoposition. Das heißt, diese Position könnte sich noch auflösen. Das ist halt an irgendwelche Sachen gekoppelt, an irgendwelche Entwicklungen. Das heißt, dieses Geld, es könnte sein, dass es weniger ist, aber es könnte halt bis zu 376 Millionen US-Dollar noch sein. Das haben Derivate halt so an sich. Und ja, einfach nur eine zusätzliche Sache. Aber die Leute sind ja froh, es gibt ja vielleicht einen Batteriehersteller Listen, der Northvolt kaufen will. Und da kommen wir halt direkt zum nächsten Artikel. Ne? Genauso wie bei den Batteriekraftwerken lachen sich die Leute einfach ins Fäustchen und sagen, ja wunderbar, da ist, können wir doch einfach günstig einsteigen und Fördergelder abkrallen. Und ja, deswegen stehen die Investoren da. Leighton CEO stated that the company aims to supply North America and Europe battery markets with cleanly produced energy storage system, thereby contributing to energy and supply security made in Europe. Also, der macht das Marketing-Speech auf jeden Fall drauf. Und ja, es kann halt sein, dass die mit einer Investition, dass sie eine 18-fach gehebelte Investitionsmöglichkeit hier haben. Also für jeden Euro, den die einstecken, kriegen die den 18-fachen Hebel an Fördergeldern, an Zusagen, reduzierte Stromkosten, wenn die Produktion anfängt und. So, ja? Wundervoll. Also wie gesagt, die lachen sich im Ausland echt kaputt, was das hier für tolle Investmentmöglichkeiten in Deutschland gibt. Wow. Und dann und die nächste Investmentmöglichkeit kommt auch. Weil, wer macht alles einen Kohleausstieg? Naja, Amerika nicht mehr so ganz, aber Deutschland, Europa macht noch den Kohleausstieg. Gibt es da auch eine Möglichkeit, irgendwie mit dem Kohleausstieg Geld zu verdienen? Ja, gibt's. Und da kommen wir im nächsten Artikel zu. Energiewende. Das schöne Energiewendegeld. Die Energiewendegeld. Ja, wir können nämlich die alten Kohlekraftwerke einfach zu regenerativen Kraftwerken machen, dieses schöne Wort, ja, grüne Energie aus Kohlekraftwerken. Und wie machen wir das? Ja, nicht lachen jetzt, aber also erstmal das Ernsthafte, es gibt ja die Turbinen und die Generatoren und alles außer dem Ofen, wo die Kohle verbrannt wird, ne? Da gibt es ja im Endeffekt nur durch den Hitzeprozess werden ja die Turbinen betrieben und da, ne, kommt ja der Strom raus und dann hat man natürlich die ganzen Netzanschlussstationen und die Trafos außen und so weiter und so fort. Das ist ja Infrastruktur, die man weiter nutzen kann. Das ist schon mal grün, weil Upcycling. Und was nehmen wir anstattdessen, dass wir Kohle da verbrennen für die Hitze? Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Stellt euch einfach einen großen, richtig schönen großen Haufen Erde vor. Und in diesen Haufen Erde, da tun wir industrielle Hitzegeneratoren rein. Und wenn der Strompreis negativ ist, ähnlich wie bei den Batteriekraftwerken, dann powern wir da die schöne Solarenergie rein und hitzen diesen schönen Berg aus Sand auf bis auf 600 Grad. Und wenn natürlich der Strom wieder nicht übermäßig im Netz ist, dann können wir über diese Wärme können wir dann nutzen, um die Gasturbinen aus dem Kohlekraftwerk anzutreiben. Ne? Komm, Billion-Dollar-Idee. Und natürlich machen das auch wieder nur amerikanische Firmen und Investoren und die haben jetzt schon 50 ehemalige Kohlekraftwerke in Amerika, untersuchen die und suchen nach Investoren und wollen natürlich auch Fördergelder haben und so weiter und so fort. Aber natürlich ist Europa auch besonders interessant und besonders interessant ist Deutschland, weil wir wollen ja auch aus der Kohle aussteigen und wir haben ja sogar schon einige Kohlekraftwerke ausgeschaltet. Die stehen da einfach nur rum. Kann man direkt Geld mit verdienen. Muss einfach nur einen Haufen Sand dahin schicken. Das kann natürlich nicht jeder Sand sein. Nein, weil bestimmte Sachen, die im Sand sind, die können ja irgendwie Wärme auch dämmen. Das ist dann super duper Spezialsand aus Amerika. Und den kippen wir, wie gesagt, das hört sich an wie ein Witz, ist aber ernst gemeint. Ne? Freut ihr euch auch? Also quasi Strom aus Dirt, ne? Aus Dreck. Ne? Aus Dreck Geld machen. Ja. Weißer Strom aus Wüstensand. Ja, also, ja. Hier ja, ist wahrscheinlich so effizient wie eine Solarzelle oder so, 20%. Ja, es geht um Mini-Perovskite-Solarzellen. Die sind mittlerweile industriell fertigbar auf einem Niveau und mit einer Qualität, dass sie nutzbar sind. So, weil sie sind jetzt mit den normalen Solarzellen zu vergleichen, aber sie haben einen sehr geringen Output, aber haben auch eine sehr höhere Sensitivität. Die Idee ist im Endeffekt, du hast eine Solarzelle, die du in deinem Zimmer benutzen kannst und deine Lampe, die dir Licht gibt, damit du was siehst, die gibt genug Licht, dass diese Solarzelle Strom liefert. Natürlich nur wenig, aber es reicht aus für Fernbedienung, Hörgeräte, so ziemlich viele Batterien. 1,2 Volt oder so. Das ist halt eine interessante Erfindung. Ja, ich meine, man muss die Sachen natürlich immer schön sauber halten, damit auch noch genug Licht drankommt, ne? Und nicht in der Schublade lassen, sonst funktionieren sie nicht mehr. Also ist die perfekte Lösung ist es nicht. Aber ich finde es gut, weil das ist ein Durchbruch, dass diese Dinger jetzt industriell herstellbar und nutzbar sind. Vorher war entweder der Herstellungsprozess der Bottleneck oder die Dinger haben einfach, sind zu schnell kaputt gegangen oder haben zu wenig Leistung gebracht. Und jetzt bringen sie halt, wie gesagt, genug Leistung, dass du in einem ganz normal belichteten Raum damit halt kleine Elektrogeräte betreiben kannst. Also jetzt kein Mixer und kein Staubsauger, wobei EU-Staubsauger, egal, anderes Thema. Ja. Vielleicht so ein kleines. Ist aber nichts für Leute, die von Haus aus schon ein bisschen unterbelichtet sind. Da ja, wenn man gerne dunkel sitzt, da ist das nichts. Ne? Also, wenn ihr euch einen Film anguckt und auf einmal geht die Fernbedienung nicht, müsst ihr mal kurz das Licht anmachen. Also, ja, da kann man jetzt natürlich viel, viel drüber philosophieren, ob das jetzt sehr sinnvoll ist, aber allein die Möglichkeit, dass es funktioniert, ist cool. So, ja. Nein, das ist ja auch Lichtverschwendung, ne? Umweltverschmutzung, Lichtverschmutzung und so. Das kann einen negativen Ball schmecken. Ja, und eine andere wissenschaftliche Meldung. Seit 35 Jahren wurde das erste Mal ein neues stabiles Kohlenstoffatom hergestellt oder Molekül, Verzeihung. Und zwar, kannst du auch runterscrollen, da ist so ein kleines Schaubild dazu und im Endeffekt 48 Kohlenstoffatome haben die Mad Men aneinander gereiht. Das hat bisher nie funktioniert, außer unter extremen Umweltbedingungen, Drucktemperatur, ihr wisst ja, wie das so ist. Und selbst dann nicht stabil, nur für einige Sekunden stabil. Und jetzt haben die durch diese ringförmige Anordnung, die ihr da seht, das ist quasi nur sowas wie ein Stützelement, was halt die ganzen Kohlenstoffdinger auf einem gewissen Abstand hält, damit sie stabil bleiben. Und das ist ja, ein Durchbruch, der jetzt wirklich gelungen ist. Ein Durchbruch in der Materialtechnik und quasi ein neues Element. Juhu. Ein stabiles neues Element. Es gibt ja viele theoretische Elemente, aber halt ein stabiles neues Element. Genau, wie ich sagen, ist das halt auch stabil, wenn man dann mehrere Moleküle sozusagen aneinander packt und dann ein richtiges Material draus macht? Ist ja, halt so stabil ist, wie Carbon oder so, könnte ich mir vorstellen? Ja, es hat andere Eigenschaften wie Carbon oder Graphen oder sowas, aber es ist halt ähnlich. Ne? Und die Anwendungsmöglichkeiten sind ähnlich. So, ne, von Kohlenstoff oder so. Genau. Natürlich, Herstellung ist wie immer das Problem, ne? Weil man muss die Dinge einzeln herstellen und ja, es kann dauern. Ist halt von der Forschung bis zum Prototyp oder dann zur Endfertigung, das dauert eben ein bisschen. Ne? Ja, das ist ja wirklich eine der Sachen, die uns wirklich zivilisatorisch wirklich ins Universum schießen würde, wenn wir jetzt einen industriellen Herstellungsprozess für Graphen oder ähnliches Material in einem industriellen Maßstab hätten. Ja, weil dann könnten wir einfach unseren Weltraumaufzug bauen und dann leben wir in 20 Jahren in der Zeit, wo wir dachten, wären wir erst in 500 Jahren. Ja, aber ist halt schwer. Ne? Und ob das deswegen klappt, hoffen wir es mal. Aber es gibt noch Wissenschaft, die wirklich noch neue Sachen macht. Das ist schön. Ja, tatsächlich. Nicht nur auf Pharma-Wunsch. Tja, 48 haben die Verrückten. Komm, wir versuchen mal 48. Ja, 25 Jahre mal irgendwie. Wunderbar. Ja, ist ja anderthalb. Ja. So sieht die Welt aus. Viel Licht und Schatten. Hoffnung. Jede Menge Kohlenstoff. Ja, und Sonnenzellen, Solarzellen. Ja. Eines haben wir alle gleich, und zwar Füße. Manche haben mehr, manche haben weniger. Eher weniger. Aber mehr ist echt selten. Doch, können auch diese Menschen sich in den Wald begeben, falls du das meintest? Ganz genau. Du nimmst es hier aus dem Wort. Ob barfuß oder in festem Schuhwerk, ab in den Wald. Das ist doch wunderbar. Das Wetter gibt es noch her. Ja. Jo, noch 2 Tage oder so bei uns. Ja, ich würde es dann wieder Abgesang hier mit 20 Grad angesagt. Das war es dann mit Sommer wahrscheinlich. Tja. Dann müssen wir wieder auf Oktober warten, bis es wieder warm wird. Ja, kennen wir doch schon. In anderen Ländern war das ein Höllensommer, habe ich gehört. Aber ich war nicht da. In Spanien, Italien und so war es wohl auch ordentlich heiß. So. Bei uns war wieder, wir zahlen ja den ganzen Bums, dann kann es ja bei uns nicht warm sein. Ursachen diskutieren wir nächstes Mal, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Ach ja. Freut euch an euren Füßen und allem, was euch sonst so gefällt. Weil ihr was ihr frei dient. Nicht Mieten pro Kopf. Was ihr schadet. Genau. Lest Mieten pro Kopf. Und da ist das andere nochmal. Licht. Genau. Dann gibt es da noch einen coolen YouTube-Kanal, Mammon Magazin. Genau, immer abonnieren. Doppel M. Sehr gut. Und Meldestelle kulturmarxismus.de, falls ihr uns, falls ihr irgendwas unterhalb der Strafbarkeitsgrenze uns melden wollt. Für die Tipps das. Ja, Meldestelle kulturmarxismus.de. Muss mal gucken im Forum, das da oben. Ach genau, gelegentlich mal auf ein Like klicken und sagen YouTube, ne? Wäre auch nicht schlecht. Das hilft ja mal jemand. Darum würde ich jetzt mal bitten. Bitte, bitte. Meinst du, das hilft noch? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung ausgemacht. Ja. Irgendwann kommt der Grimme-Preis. Komm. Alter Schwede. Und dann sagen wir, lehne diesen Preis ab. Genau. Dann gehen wir da hin und sagen, fuck off. Da hätte man jetzt schneiden können. Ja, habt Spaß. Steht die Woche irgendwie durch. Was anderes mache ich auch nicht. Denk dran, bald habe ich Urlaub. Wenn die Politik nichts macht, ist alles friedlich. Momentan ist ja wohl Sommerpause, ne? Also, wenigstens mal 2 Monate, wie es ist. Ja, nochmal 100 Tage oder was? Ah, die ersten 100 Tage war ja mehr so zum Üben. Jetzt machen wir nochmal 100 Tage. Fritze schafft das schon. Von den Übungsstücken sind aber einige ganz schön verbogen worden. Tja, selbst Azubis kriegen ein halbes Jahr Probezeit. Ja, hat er jetzt rum, aber, ne? Ja, das wäre ein gutes Beispiel. Das passt dann aber nur, dieser Vergleich, wenn die Azubis gleich als erste Amtshandlung erstmal den Betrieb überschulden. Oder? Ja, genau. Die da gewesen Art und Weise. Muss aber den Betriebsrat vom letzten Jahr nochmal einberufen. Genau. Und den Vorstand auch überzeugen oder so. Das ganze Vermögen. Ja. Schon mal äußern. Rechtsbrecher, die. Ja, der Praktikant, der nimmt mit dem zukünftigen Azubi erstmal ein Darlehen auf Geschäftskosten. Eröffnet mit ihm zusammen eine Herrenboutique in Wuppertal. Und wir stellen jetzt mal einen neuen CEO ein, den Merz. Ach ja. Der Merz ruiniert doch gerade schon ein Unternehmen. Muss es denn noch eins sein? Ja, aber dass die CDU schon mal Krisensitzung anberuft, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das soll ja irgendwie Übertreibung gewesen sein mit den Krisensitzungen. Achso, das war nur ein freundschaftlicher Kinonachmittag oder so. Nee, ja. Es war nur eine turnusmäßige sowieso Sitzung. Ah, okay. Da sollte echt an jeder Parteigeschäftsstelle dran stehen. Wenn diese Partei eintritt, lasse alle Hoffnung fahren. Weil es sowas von einer kaputten Partei, ey. Wo sich nicht mal irgendwie vernünftige Leute durchsetzen können gegen einen Einzelspieler. Ich kann es nicht glauben. Ich kann mich daran erinnern, dass der Fatz, der war ja auch in der CDU in dem Vorstand da, als sie in der Regierung waren, dass er mit der Merkel, dass er sich beklagt hat, bitterlich sozusagen, dass er mit seinem Anliegen und auch andere nicht durchgedrungen sind bei der Merkel und ihren Freundinnen und Freunden. Die haben einfach durchgezogen, was sie wollten. Ne? Mhm. Ja, das macht natürlich Frust. Und ich glaube nicht, dass das bei allen CDU dann ist, aber guck mal, das mit der Richterin, das war ja eigentlich schon mal ein guter Anfang. Das war ja schon mal ein, soll man sagen, sei mal eine Sternstunde, mal wieder ein Höhepunkt der Demokratie, wenn sich mal welche wehren, auch gegen sowas, ne? Also, ja, gegen eine von zweien, mal gucken. Ja, es war wenigstens schon mal wieder der Versuch, da was zu machen. Und gegen eine von zweien, nachdem der schon so viel sowieso schon in den Brunnen gefallen ist. Mit Frau Bär. Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber mit der wären die Leute halt auch einfach gerne allein im Wald. Auf jeden Fall lieber als beim Mann. Ach so, da gibt das auch Sinn. Die Frau Bär, genau. Und die kann rudern. Wingo sagt, in nächste Woche sind es 500 Wochen Weltraumaffen. Das ist ja, Jubiläum jagt ja hier das andere. Müssen wir mal einen Kaffee drauf trinken, was? Weil dann alles wandert natürlich, jetzt wären wir schon die zweite Jahreshälfte, alles wandert natürlich auf den Januar 2026 zu. Bin schon gespannt, was wir da für ein Feuerwerk abbrennen werden zum 10-Jährigen. Ach du Scheiße. Ich denke da lieber nicht drüber nach. Es hat sich aber viel getan. Ich müsste mal machen, so einen Abriss, ne, was alles gewesen ist in 10 Jahren und wo wir angekommen sind. Wo wir nicht gedacht hätten, dass wir jemals ankommen. Ja, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, endlich mal einen Bericht der Bundesprüfstelle für Hass und Hetze oder so mal aufzutauen. Da gibt es diese verdammten Weltraumaffen, die einfach nicht aufhören. Ja, weißt du, wie am Ende von Simone Raphael waren wir doch in dem Buch drin. Ja. Die ist von der Amadeo Antonio Stiftung. Das zählt, glaube ich. Ich wollte so eine Broschüre haben, wo vorne so draufsteht, irgendwie bah, Achtung, Achtung, Weltraumaffen. In die Hirn. Ja. Und dann neben Kuchen TV und weil das mehr Klicks Drachenlord sind. Ja, aber es ist halt schwierig zu behaupten, dass wir das hier nur wegen Geld machen oder so. Tjo. Wegen Grifting oder so. Halt ja, schwer, um unsere Produkte zu verkaufen halt, ne? Kein Geld nimmt. Ist ja sinnlos. Ja, das wäre so geil, oder? Wenn sie uns dann erwähnen und sagen, ja, die behaupten immer, sie nehmen kein Geld, aber dann schillen sie da immer diese Bücher und Magazine genau. und diese Website. Wahrscheinlich muss man da Geld bezahlen. Ja, die geben doch selber zu, dass der Rubel rollt und so, ne? Wahrscheinlich meinen die, wenn sie sagen, in den Wald, dann meinen sie wahrscheinlich einen bestimmten Wald, nämlich einen Privatwald. So wenig ja, Angst, die eben vor uns haben, müssen die doch reich sein. Den Geldwald. Oh, und dann jetzt nicht den ganzen Hirschquelle-Skandal mit dem Uran und so. Was? Ich kenne das nicht. Was soll denn da? Erzähl! Tja, Hirschquelle mit dem Uran. Das ist ein Klassiker, ein Weltraumaffen-Klassiker. Wertvolles Uran. Schanzenfest war, wir haben doch letzte Woche über das Schanzenfest gesprochen, oder? War das so? Ja, nee, wir haben da über die Vorbereitungen dafür gesprochen, oder? Nee, wir haben doch. Nee, das war ja, ist gesprochen. Ja. Eben, meine ich doch auch. Ja, es gab Beleidigungen und Widerstand gegen die Polizei oder so. Nee. In einem Fall. Schlimm. Und wir promoten ja ausländische Nachrichten. Das könnte ja Fake News sein. Da werden sie noch einiges rausfinden drüber, was das für ein Blatt ist. Ja, aber der Eindruck, dass sie nicht vollständig berichten, der wird sich so schnell nicht mehr verflüchtigen, würde ich mal sagen. Also auch wenn sie ganz viel aus dem Ausland dann bannen oder so. Der Eindruck, dass wir nicht vollständig informiert werden, der bleibt erstmal. Weiß nicht. Mit den vielen offenen Fragen, die dann immer so im Raum stehen. Wenn man wieder was gehört davon hat, von ARD, ZDF, aus den Nachrichten. Manchmal ist das ja so. Da würde ich sagen, Faktenfinder lesen, da steht alles drin. Ja, genau. Und immer an die Leser denken. Nee, pflanzenförmiges Dynamit, glaube ich. Faktenfinden, Fakten. Genau, offensichtliche Fakten. Der Fakten sucht, der Fakten findet. Suchen die Fakten auf Schutz, oder? Fakten. Für Schutz musst du bei der Regierung fragen. Da haben die Töpfe für. Nee, da gibt es ja sogar genau Faktenschutz Notrufsäulen. Ja, okay. Wenn ein Faktum in Gefahr ist, dann läufst du zur nächsten Faktenschutz-Notrufsäule und da ist dann der Siegelkopf dran oder der Gensing oder Restle sogar, wenn genau. Wenn ihr wissen wollt, welche Notrufsäule für euch die richtige ist, dann am besten eine App runterladen. Ja, aber wegen dieser Notrufsäule, das hatte ich glaube ich nicht erwähnt, aber wer kommt denn dann eigentlich? Gibt es dann extra Securities für queere Berlin Leute? Queer PD, zeigen Sie Ihre Ausweise. Verhaftet. Ich habe so einen Handschlag gemacht mit der rechten Hand. So. Dann wirst du verhaftet wegen... Wenn man einen Homosexuellen darstellen will. Dann wirst du verhaftet wegen sexy. Dann. Aber vielleicht machen die das auch effizienter. Also du stehst da im genderneutralen Klo, drückst die Notrufsäule und dann geht halt eine Kamera an und sagt, ja, Sie sind jetzt videoüberwacht, entfernen Sie sich von dem Opfer oder irgendwie sowas. So wie diese Baustellendinger. Mhm. Die Notrufseite ist wahrscheinlich, dass du drauf drücken kannst und sagen kannst, ja, bitte nennen Sie die Art des queeren Notfalls. Und dann antwortest du mit, ich habe hier gerade einen Flyer in der Hand gedrückt gekriegt für irgendeine Veranstaltung, die von Zweigeschlechtlichkeit ausgeht. Wie wäre es, wenn dann einfach so ein Hologramm von so einer Ikone da spawnt, wie Judith Butler oder so, die dann per KI direkten Beratungsgespräch, aber auch den Täter zusammenscheißen. Mhm. Weißt du? Der dir über den Kopf streichelt, dass man das wieder besser geht, so, ne? Als queeren Menschen. Mhm. Und dann ist dann auch ein EMH, ein Emergency Medical Her, oder? Ja. Nee, Emergency Intersectional Hologram. Das ist ein anderes Programm. Würde auch gehen, das ist ein Please ein state the matter of the intersectional emergency. Begrabschung. Das ist nicht intersektional, du musst noch sagen, was deine Kategorie ist. Wenn du dann das noch mit Judge Dredd kreuzt, könnte er die Täter an Ort und Stelle einfach immer gleich... Weißt du? Was haben sie? Eine Frau angefasst? Was? Widerworte gegeben? Keine Queerfeindlichkeit in meinem Bezirk. Ach, da bin ich gnadenlos. Lachen tut er auch. Judge. Ja, aber we listen and we judge. We listen and we judge. Dread. Ja, aber, we listen dread and we judge dread. JudgeInnen müssen das dann aber sein. In 3 Sekunden wird der Boot unter Strom gesetzt. Ist auch eine schöne Variante. Oder Judgende. Sie haben 10 Sekunden, um ihre sexistische Behauptung fallen zu lassen. Er hat das Klicken nicht gehört. Er hat das Klicken nicht gehört. Ja, super. Ja, willkommen in dieser Welt, in der wir auch morgen wieder aufwachen werden, wo nichts mehr irgendwie so ist. Oben ist unten, links ist rechts, Freiheit ist Sklaverei. Krieg ist Frieden. Merz ist Bundeskanzler. Wir müssen da alle mit fertig werden mit dieser Realität. Das ist das Krasseste überhaupt, genau. Ja. Drop the Six is coming. Ja. Naja, guten Tag. Können Sie mir das mit den 3 Muscheln nochmal erklären? Hm. Geht zu seiner Notrufsäule für queere Leute. Ich werde mitnehmen. Dann tauchen sie dann in der Zukunft immer Tazio auf, damit er in Einsatz kann. Weil in der Zukunft gibt es ja dann keine Queerfeindlichkeit mehr und wenn sie dann aus Versehen irgend so ein Deutschrapper auftauen, dann ist da die Hölle los. Also in der Zukunft gibt es keine Queerfeindlichkeit mehr, vielleicht gibt es in der Zukunft einfach keine Queer mehr. Nicht mehr so vorstellen. Nee, die heißen nicht mehr so, die sprechen wir dann mit Euer Majestät an. Ja, wahrscheinlich eher Allahu Akbar. Schlimm. Aber das da, ich meine, die sind ja Freunde, die Queeren und die Muslime und die Islamisten und so. Dementsprechend denke ich, die können da für uns schon was rausholen. Freunde, ja. Ja, sollen ja alle gerettet werden, ob sie wollen oder nicht, ne? Wir retten euch auch, juhu. Ja, aber die Geretteten sind ja schrecklich undankbar. Ja. Nicht immer nur die. Denn wir wussten nicht mehr, wo der Hammer war, den ihre Väter noch am Vortag. Jetzt aber gut da, Hund. Ja, schaff's gut einmal. Gut, du magst es mal. Tschüss.